Moin Moin und hallo zum einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs, wie es jetzt so schön heißt. Lange her. Ich bin der Gregor. Hallo, ich bin Wolf. Ich bin Mr. Quentin Tarantino. Mr. Quentin Tarantino? Welch Zufall, Mr. Tarantino. Ich habe gehört, wir sprechen heute über El Chingade, einen meiner Lieblingsmenschen. Ja, er ist ein ganz großer Schauspieler, habe ich gehört. Und wir wollen einmal heute seine Karriere dementsprechend würdigen. Das dürfte relativ schnell gehen. Ja. Danke. Es stimmt, das war. Es stimmt. Aber wie ihr dann gemerkt haben werdet, machen wir diesmal etwas, was wir schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht haben, nämlich einen Podcast über Filme. Yeah, das freut natürlich mich ganz besonders. Super gut. Super gut. Wir haben das ja schon mal testweise über die Sommermonate ausprobiert mit einem ganz kontroversen Thema Sommerblockbuster, was natürlich auch nicht durch die Temperaturen draußen bestimmt wurde und was für Filme damals gerade rausgekommen sind, weil wir sind ja kontrovers. Und dabei, eigentlich war das gar nicht so kontrovers, Sommerblockbuster. Also ich meine, Tarantino so als Thema hat mehr Zündstoff. Also wenn es bei den Sommerblockbustern schon so abging, ich bin mal gespannt, wie wir in zwei Stunden hier sitzen. Ich bin auch gespannt, wie das heute wird. Sehr gespannt. Also, und vor allem, wie die Leute das also so noch, finden. Ich Tarantino-Podcast, noch sind die Wände hier weiß. Ja? Also wenn nachher die Blutspritzer hier überall dran kleben, weil wir uns nicht einigen können, welcher der Beste und welcher der Schlechteste ist, was weiß ich, dann das muss man in Kauf nehmen. Jetzt hast du schon quasi eine halbe Frage gestellt, über die ich nachdenken muss. Ich auch. Ja. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ich denke jetzt einfach mal nach. Aber gut, um es nochmal auf einen Nenner zu bringen, also wir haben ein Kopfkino-Special schon mal gemacht und das ist dementsprechend ja auch bei euch ganz gut angekommen. Wir hatten gutes Feedback und so weiter dafür. Wir wollten längst mal wieder ein weiteres machen. Mussten natürlich über das Thema einigen, was es sein wird. Und da jetzt natürlich es war ganz knapp, muss man sagen, zwischen Roland Emmerich und Quentin Tarantino im Podcast. Wir hätten zu beiden was sagen können, aber wir haben uns dann noch für den alten Quentin entschieden. Eben, auch bei Roland Emmerich hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Stunden mehr in Anspruch nehmen müssen und nachher vor allem das Land verlassen müssen, damit wir hier irgendwie nicht deportiert werden. Ja. Beim nächsten Mal dann Michael Bay. Bin ich dabei. Michael Bay. Auf Bad Boys, dass ich nichts komme, nach wie vor. Ja, jetzt fallen wir schon wieder in den alten Podcast dann wieder zurück. Aber wir haben uns entschlossen, wir nehmen das Thema diesmal der liebe gute alte Quentin Tarantino. Einer der, sagen wir mal, der Regisseure, guck dir diese Maske nicht an, Ede. Einer der Regisseure, der vor allem die 90er mitbestimmt hat, oder ich meine speziell in dem Alter, wo wir uns jetzt drumherum bewegen, dass wir quasi mit seinen Filmen ja mit aufgewachsen sind, ne? Also speziell in die Teenager-Zeit gefallen ist. Ich weiß nicht, Wolf ist ja ein paar Jährchen. Das war sehr prägend. Das war Moment, was war? Wolf ist ja ein paar Jährchen jünger. Ach so. 1, 2. Ja. Das wollte ich aber auch gemeint haben. Das wusste ich gar nicht. Wie alt bist du denn? Ich bin, glaube ich, der Einzige hier, der noch keine 30 ist, oder? Ach, nee, anscheinend nicht, ne? Ich fühle mich so viel besser. Ja. Aber siehst du aus wie 44 oder so. Ja, echt ohne Scheiß. Die Arbeit hat sich kaputt gemacht. Vor allem mit euch sieht auf jeden Fall der Wolf aus, ne? Eben. Ja, ich habe halt ein gutes Leben geführt. Ja, du hast einiges erlebt. Aber auch ganz schön hier im Keller, finde ich. Sehr gut. Ja, egal. Auf jeden Fall hier Tarantino. Wir sollten vielleicht erwähnen, warum wir gerade jetzt einen Tarantino-Podcast machen. Genau. Weil ich glaube, du hast jetzt Inglourious Basterds auch endlich mal gesehen. Ich habe jetzt ganz frisch, oder? Genau. Oh, stimmt. Gestern erst, ne? Gestern habe ich erst Inglourious Basterds mir angeguckt. Ich habe es damals leider im Kino verpasst, wegen was auch immer. Weil ich bin nicht unbedingt der Typ, der sofort ins Kino rennen muss, wenn dann irgendwie ein neuer Film dann da ist. Naja, du warst einfach zu geizig. Ich war zu geizig, ins Kino zu gehen. Deshalb hat er sich die Blu-ray gekauft. Deshalb habe ich mir die Blu-ray gekauft. Dann dementsprechend frisch aus England dann angekommen ist. Habe ich tatsächlich auch bestellt. Schon. Ja. Ich auch. Meine ist auch unterwegs. Ich freue mich. Ja, und sollen wir dann direkt so anfangen, dass du uns sagst, was du von Inglourious Basterds hältst, oder wollen wir chronologisch anfangen bei Tarantino und seinen Anfängen? Ja, ich mache alles, was Gregor mir sagt. Ja. Ich verkneife mir wenn jetzt. Ihr wisst, wie rot er jetzt ist. Ja, ich verkneife mir jetzt den Mutterwitz, da kann ich stolz drauf sein. Hey, Gregor, es wird langsam. Ja, nee, also, ich, also gedacht, wie möchtet. Ich würde sagen, wir nehmen die Dinge einfach mal chronologisch durch, einfach damit wir was am Ende dann haben, was aktuell ist, wo die Leute sich dann drauf freuen können. Okay, dann legen wir los. Innovativ, ganz schön abgefahren. Ganz schön abgefahren. Und ich glaube, dann also Tarantino würde ja sagen, der würde ja, mit Inglourious Basterds anfangen, dann irgendwie, weiß ich nicht, über Pulp Fiction reden und am Ende nochmal die Klammer zumachen mit Inglourious Basterds oder sowas. Natürlich. Ja. Und dann und irgendwie auch nochmal Natural Born Killers reinbringen. Irgendwie sowas, ja. Eben. Also, und dann eine halbe Stunde wird er drüber quatschen, aber gut, über seinen Fußfetisch dann wahrscheinlich. Dann machen wir es eben der Reihe nach. Mach es. Ja, wir bauen diesen Podcast nicht, obwohl ich kann ihn ja nachher so schneiden. Das ist ja schön, ne? Man könnte es ja in Sequence aufnehmen und ich schneide dann einfach den Pulp Fiction oder den Podcast. Das wäre echt lustig. Dann hier, ne? Auf einmal kommt jetzt die Textzeile von 1 Stunde 25, einmal kurz rein und wir reden dann über irgendwas anderes. Das entscheide ich alles noch. Probier das mal aus, aber so zur Sicherheit kannst du ja auch eine ganz reguläre Version noch machen. Zur Sicherheit eine ganz normale Version, das würde, glaube ich, dann auch dementsprechend Sinn machen. Aber Quentin Tarantino natürlich, ich hatte es vorhin eben kurz erwähnt, das ist natürlich, bei uns fällt es in das Alter rein, das ist eben während der Teenagerzeit ist seine Karriere so richtig losgestartet, von wegen die Filme, die er gemacht hat. Und nicht nur die Filme, wo er als Regisseur dabei war, sondern teilweise als Schauspieler, als Produzent, als Quentin Tarantino empfiehlt, was man ja auch sehr häufig auf DVD und Filmcovern oder sowas mittlerweile sieht, dass er natürlich sehr omnipräsent dann ist. So. Und auf die eine oder andere Art, wenn man jetzt auch, egal ob man Tarantino-Fan war oder nicht, haben die Filme ja Eindruck hinterlassen. Oder speziell eben in so einer Zeit, wo man beeindruckt werden kann als Teenager. Nee, deshalb, also, ich habe gerade Kaffee im Mund, ich kann nichts sagen. Kaffee im Mund, du bist gerade sprachlos in der Absolut. Form. Ich höre euch einfach zu. Also in der Form, bevor wir über die Filme dann im Speziellen sprechen, so Tarantino, was bedeutet das so speziell für, also Ede? Ich glaube, Tarantino, du hast ja ein spezielles Verhältnis mit ihm und seinen Filmen. Ja, also absolut. Ich bin wirklich der wahrscheinlich größte Tarantino-Fan. Das gibt es immer wieder diese Aussage. Ja. Aber wenn ich wirklich sagen müsste, also man macht ja immer so gedanklich seine Top 3 Kinofilme und so. Und bei mir ist halt auf Platz 1 wirklich einfach Pulp Fiction. Und dazu stehe ich schon seit Jahren und kann das auch mit Fug und Recht behaupten, dass sich da auch nichts geändert hat. Ich bin einfach von diesem Film, von allem einfach so begeistert. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal geguckt habe und auch heute geht es mir noch so, wenn ich ihn gucke, ich liebe ihn immer noch. Jede einzelne Szene, ich habe ihn, ich weiß nicht, 30 Mal mindestens gesehen. Mhm. Und das ist so ein Film, den ich auch jeden Tag, also es geht schon so ein bisschen wie Big Lebowski, nur noch besser. Aber das ist ein Film, den kann ich jeden Tag, wenn ich staubsauge im Hintergrund oder so, weil jede Szene gibt mir irgendwas. Ich kann auch einfach aus dem Raum gehen, eine Stunde reinkommen, sehe eine Szene und fühle mich sofort zu Hause oder so, ja. Es gibt andere gute Filme, die sensationell gut sind, aber die haben nicht so ein Replay-Value oder da kann ich nicht so einsteigen oder so, keine Ahnung. Und deshalb ist für mich, Tarantino ist einer, der für mich eigentlich den Grundstein gelegt hat, dass ich mich für Filme so interessiere, wie es jetzt ist. Also sowohl mein DVD-Sammeltrieb als auch das Beschäftigen mit Filmen. Es war eigentlich, glaube ich, wirklich Pulp Fiction und Tarantino, was letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass Filme für mich zum Hobby wurden. Ja? Mhm. Also es war zum ersten Mal was, wo ich wirklich mich damit beschäftigt habe, nicht nur einfach den Film zu konsumieren, sondern so einfach sagen, okay, geil, da explodiert was, cool, sondern wirklich gedacht habe, okay, geil, da hat sich einer richtig was dabei gedacht und es macht Sinn und ich musste drüber nachdenken, habe reflektiert, habe analysiert, habe Kamerafahrten mir bewusst gemacht, habe mir Dialoge bewusst gemacht, wo ich mich wirklich mit einem Film richtig auseinandergesetzt habe und dadurch auch so eine Liebe für den Film entdeckt habe. Und das war einfach Pulp Fiction, das war Tarantino. Und das ist eigentlich bis heute geblieben. Es gibt eigentlich kaum einen Regisseur, der für mich persönlich sagen kann, der auf so hohem Niveau delivered, wie der Amerikaner sagen würde. Ja, also der einfach immer wieder beweist, dass es keine Eintagsfliege ist, der mal einen coolen Film gemacht hat, aber irgendwie mittlerweile suckt oder so, Steven Spielberg-Style, sondern der wirklich einfach, wo ich sage, lass den, und wenn er 5 Jahre für einen Film braucht, ist mir scheißegal, ich freue mich auf jeden Film, den er macht, weil ich bin mir zu 95% sicher, dass der in meiner Best-of-Liste landet. Ja, also bei mir geht's ähnlich. Mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich wie bei dir. Also ich finde, Tarantino halte ich auch für einen der absolut größten Regisseure. Ich bin mir nicht ganz sicher, also eine Zeit lang habe ich Pulp Fiction auch mal auf Platz 1 meiner absoluten All-Time-Favorites gesetzt. Mittlerweile bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, da gibt es vielleicht andere, aber trotzdem muss man über Pulp Fiction eigentlich, da kann man auch nicht debattieren. Da lasse ich auch absolut nichts drauf kommen. Also der ist irgendwie... Ja. Pulp Fiction ist einfach wirklich, das ist ein Jahrhundertwerk. Das gab es nur einmal im Jahrhundert und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie demnächst mal wieder einer mit einem ähnlich wichtigen und so stilbildenden Werk um die Ecke kommt. Und also was ich an Tarantino immer geil finde, ist, ich nehme den primär einfach als Geschichtenerzähler wahr. Also Tarantino will mir immer was erzählen und das macht er halt auf andere Art und Weise, wie durch coole Trickeffekte, Explosionen oder den ähnlichen Schnickschack, sondern er transportiert das halt sehr stark über die Charaktere, über die Menschen, die Dialoge. Über die Dialoge auch, speziell, ja. Ich meine, das ist natürlich so ein Punkt, wie Kritiker führen immer wieder an, dass in seinen Filmen zu viel gequatscht wird, dass eigentlich zu wenig passiert dafür, dass so viele Leute so viel reden und die Filme auch so lange dauern. Empfinde ich aber völlig anders. Also ich finde, gerade dadurch wird eine Geschichte erst erzählt, die er erzählen will. Wobei man sich manchmal auch gar nicht so sicher ist, worauf der eigentlich hinaus will. Also das ist auch so ein Punkt bei Tarantino, der überrascht mich immer wieder. Also Pulp Fiction ist radikal anders als Kill Bill zum Beispiel. Kill Bill ist wieder radikal anders als Death Proof, der einzige irgendwie Ausfall. Ein bisschen Ausfall, ja. Und der wiederum ist völlig anders als in Glorious Bastards. Und trotzdem erkennt man eine Handschrift. Und absolut. Das ist, das ist eigentlich das Faszinierende. Ja. Die Filme sind immer wieder innovativ und neu. Und trotzdem erkennst du einfach die typische Tarantino-Handschrift. Das muss man auch erstmal schaffen. So bei Michael Bay, okay, da gibt's, weißt du genau, da gibt's die Zeitlupe, einen Sonnenuntergang und drei Hubschrauber fliegen irgendwie gegen den Horizont. Kameradrehung, ja. Die Kameradrehung schwenkt um zwei Helden, die nach oben gucken. Slow-Mo. So, weißt du, das ist der Signature-Move von Michael Bay. Pff, so, weißt du? Aber bei Quentin Tarantino ist es wirklich, du kannst genau fühlen, wo er, wie er das grinsend geschrieben hat, so bilde ich mir zumindest ein, ja. Das ist einfach schon abgefahren. Wo der Wolf das jetzt sagt, fällt mir das auch auf, dass diese Filme eigentlich arg unterschiedlich, natürlich gibt es Parallelen so in der Struktur, aber von der Thematik her, also Pulp Fiction, Kill Bill und Inglourious Basterds ist halt nicht Transporter 1, 2 und 3, ja, also, und trotzdem erkennt man eindeutig die Handschrift. Ja, eben. Und ich finde, man merkt ihm auch einfach an. Ich meine, das ist jetzt irgendwie auch, müssen wir auch nicht drüber reden. Jeder weiß, dass er ein absoluter Filmgeek ist und wahrscheinlich absolut. Milliarden Filme zu Hause hat und jeden Film auswendig kann und zitieren kann. Also, der hat ja irgendwie ein unglaubliches Geek-Wissen, was Filme angeht. Und ich finde, das hilft seinen Filmen nur. Also, er macht wirklich immer so den Eindruck, seine Filme wirken immer so, als wäre das genau der Film gewesen, auf den er persönlich Bock hat, der jetzt vielleicht nicht für den Massenmarkt zugeschnitten ist, der irgendwie nicht den Zeitgeist trifft, sondern er will einfach, er hat Filme in seinem Kopf und die will er einfach rauskriegen und rüberbringen. Genau, du merkst bei jedem Film, der dann kommt, ist natürlich, er zitiert dann seine, sagen wir mal, Lieblingssparten, was er durch sein großes cineastisches Wissen, was er dort hat, Jackie Brown ist dann ein Tribut an die Blaxploitation-Sachen aus den 70ern, die Grindhouse-Dinger, auch was ganz Spezielles eben, was er mit seiner Jugend dort verbunden hat. Zweiter Weltkriegsfilm wie Inglourious Basterds eben speziell auf seinen Stil zugezogen. Also alles, wo er mal... Bitte? Nee, das ist übrigens vielleicht einer der Kritikpunkte, wenn überhaupt, den ich zulassen würde an Tarantino, ist, dass er im Prinzip immer Zitate an Filmen oder Hommagen oder ich weiß nicht, wie man es am besten... oder vielleicht auch Oden an kleine Filme, Verbeugung. Kleine Verbeugung an Filme macht. Was er vielleicht noch nicht so ganz geschafft hat, ist... so sein eigenes echtes Genre. Also, wie soll ich es erklären? Also, zum Beispiel habe ich mal eine Kolumne drüber geschrieben, dass ich gerne mal einen Liebesfilm von Tarantino oder so sehen würde. Einfach mal, wo er nicht mit einem Augenzwinkern was macht, sondern mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, weil fast alle Tarantino-Filme haben immer dieses Augenzwinkern. Die sind immer ein bisschen überzeichnet. Ja, absolut. Und das ist auch geil und das finde ich auch super, nur ich merke, dass dieser Typ so unfassbar smart ist, dass der so ein ultra intelligenter Typ ist, der so viel Ahnung auch von dem hat, was er macht, und ich würde mir einfach mal wünschen, dass er das nimmt und auf andere Genres überträgt, so wie ich mir wünschen würde, dass zum Beispiel Miyamoto, der im Videospielsektor so unfassbar gute Ideen hat, aber halt immer sehr kindliche Sachen macht, würde ich mir mal vorstellen, wie würde ein Miyamoto ein Resident Evil machen oder ein Dead Space, weißt du, also die kunterbunte Ideenwelt eines Miyamotos auf ein ganz anderes Setting. Jetzt. Und genauso würde ich mir gerne mal vorstellen, wie würde ein Liebesfilm von Tarantino aussehen, weißt du? Das würde mich einfach mal interessieren. Wie würde er es schaffen? Also jetzt könnte man natürlich mit Dings hier, wie heißt sie, Alabama... True Romance, wo er das Drehbuch geschrieben hat, kommt das ja schon so. Das ist ja aber, glaube ich, stark verändert dann nochmal. Ja, mal, oder? Aber das geht ja schon dann, das wäre das dann vielleicht noch Richtung. Das, weil es am nächsten kommt oder so. Ja. Aber, also, ich, das ist schon natürlich irgendwie ein faszinierender Gedanke, aber ich habe gar nicht so den Drang von ihm, was radikal anderes zu sehen, um zu sehen, wie es dann aussähe. Weil ich finde, das, was er macht, das macht er so unglaublich gut und so stilsicher, so selbstbewusst. Das ist, also mich reizt es gar nicht, ihn irgendwie was anderes machen zu sehen, weil zumal, also jetzt Beispiel Liebesfilm, es gibt ja ganz viele andere hervorragende Regisseure, die auch super Liebesfilme drehen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Welt auf einen Tarantino-Liebesfilm wartet. Es gibt ja viele andere. Das wäre wahrscheinlich spannend, aber solange er qualitativ also, so hochwertig seine Filme raushaut, auch wenn es im Prinzip immer eine recht ähnliche Handschrift hat. Also am liebsten, also glaube ich, macht er einfach Gangstergeschichten. Ja, natürlich. Stört aber, mich das überhaupt nicht. Also das macht er einfach so gut. Der kann das ruhig weitermachen. Und wenn er mal was anderes macht, gerne. Aber ich werde ihn jetzt nicht irgendwie in seinen nächsten Film abwerten, weil das halt in Anführungszeichen wieder ein typischer Tarantino ist. Also dafür, soll er ruhig machen. Dafür, wenn du bedenkst, eben seine Regisseurkarriere geht schon fast 18 Jahre, eben seit 92, wo er seinen ersten richtigen Kinofilm gemacht hat. Und im Endeffekt, ich bin gestern nochmal rübergegangen und da ist ja eigentlich dafür, dass er so omnipräsent ist, ja eigentlich schockierend wenige Filme gedreht. Ne, also wenn man Kill Bill jetzt als einen Film zählt, hat er 6 Kinofilme gemacht innerhalb der ganzen Zeit bis jetzt hierhin. Ne? Und das ist natürlich ein Output, wenn jemand wie Tarantino erstmal sein Fantum ausleben will. Du hast dann eben alles, was du bisher gehabt hast, die Sachen, die er mag, auf Tarantino-Style gemacht. Ne? Aber ist das denn so ungewöhnlich eigentlich? Also ich meine, James Cameron hat als letztes Titanic gemacht, jetzt wo Avatar rauskommt. Also die Großen, sage ich mal, weißt du, Regisseure, die lassen sich halt auch gerne mal ein bisschen Zeit. Nee, ich weiß absolut, jetzt, absolut nicht. Ich will ihm das so auch alle nicht. Drei Jahre, ein Film ist natürlich jetzt sicherlich nicht am oberen Ende der Fahnenstange, aber ich weiß nicht. Ich würde es ihm auch nicht negativ ankreiden eben jetzt. Es ist nur eben dafür, dass er ist eben sehr, sehr präsent, nicht nur was seine Regiearbeit eben angeht, eben durch seinen... dass er co-produziert, dass er mit überall auf den DVD-Covern auftaucht, sich dann als Schauspieler betätigt, was wir auch hatten, ich glaube zuletzt irgendeine, was war das, asiatische Django-Action-Verfilmung oder irgendwie sowas war dabei? Suriyake-Western. Irgendwie sowas, ja, wo er dann einfach mal auch solche Sachen reintut, die natürlich auch von seiner Zeit dann dementsprechend was auffressen. Dass man sich bei seinem Output, der jetzt gekommen ist, ich glaube, da ist noch einiges im Petto, was wir von ihm sehen werden. Und ja, das, aber gehe ich aus von. Also das zeigt auch schon wieder, wie wichtig für die gesamte Entwicklung des Kinos, also das klingt immer so hochtrabend, aber ich finde, da ist schon was dran, also wie wichtig dieser Mann und seine Filme war. Dadurch, also er hat ja, wie du gerade selbst gesagt hast, relativ wenig Filme bis dann gemacht und trotzdem ist es ja absolut unmöglich, irgendwie den Namen Tarantino nie gehört zu haben oder, also selbst wenn es irgendjemand geben sollte, der Pulp Fiction noch nicht gesehen hat, glaube ich, kann ihn jeder zitieren, jeder kennt die Bilder, also alles, was Tarantino gemacht hat oder sehr viel davon, ist dermaßen präsent, das hat die Popkultur, unser Verständnis, das unser ist, Geektum glaube ich auch so dermaßen geprägt, also ich finde, das zeigt, wie wichtig seine Sachen waren, auch wenn es nicht viele waren. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, woran man auch einen großen Regisseur von, sag ich mal, einem anderen Regisseur unterscheiden kann, sei es jetzt Hitchcock, Spielberg oder Kubrick oder eben auch Tarantino. Ich würde ihn wirklich zu den Legenden nennen. Das sind Leute, die es geschafft haben, dem Kinofilm ihren Stempel aufzudrücken und dadurch auch andere Filme zu beeinflussen. So wie auch Sergio Leone, muss man, also ich will jetzt nicht alle aufzählen, nur, aber Tarantino hat es geschafft, durch Pulp Fiction oder eigentlich auch schon durch Reservoir Dogs, dieses Gangster-Genre oder den coolen Film Noir neu aufleben zu lassen. Und wenn man sich überlegt, wie viele Filme seitdem rausgekommen sind, man kennt sie ja gar nicht alle, aber die irgendwie sich an diesen Elementen bedienen, manche besser wie die Guy Ritchie-Filme, manche schlechter wie, weiß ich, der Eisbär von Til Schweiger. Wie alles von Til Schweiger. Ja, ich sag nur, weißt du, aber man merkt, wie dieser Stil einfach Einzug erhalten hat oder... man erkennt ihn, zum Beispiel Bam Boom Bang, einer meiner liebsten deutschen Filme, ja, der das gut adaptiert hat. Ist ja auch vollkommen legitim, ja. Da kaum einer, der hat eine coole Idee gehabt, nämlich, ich nehme das absolut Böse und mache es irgendwie auf irgendeine ganz absurde Form menschlich und nah. Und das hat so in der Form eigentlich noch nicht gegeben eben, und dafür gebührt ihm einfach Riesenrespekt. Genau das ist es eben. Also, dass er es muss ja dann einen Regisseur geben oder speziell ein Ereignis geben in dem Jahrzehnt, das dann die Filmindustrie prägt. Ich meine, du hast in den 70ern hast du dann quasi eher so gritty Gangster und sonst was Filme dort gehabt, also mehr dann auf Charaktere bezogen. In den 80ern war das Popcorn-Kino dran, mit bestimmt durch Steven Spielberg und so weiter. Und ich glaube, bis Tarantino in den 90ern speziell mit Pulp Fiction eben gekommen ist, da hat dem Filmjahrzehnt einfach noch so richtig die Orientierung gefehlt. Ja, ne? Auf jeden Fall. Dass du, die 90er waren da so noch so Überbleibsel, was du am Anfang gesehen hast von dem ganzen Power-Action-Film-Gedöns, was gekommen ist, aber erst das, wenn ich jetzt an 90er zurückdenke, die haben eben einen Charakter mittlerweile und den gab es vor Pulp Fiction eigentlich noch nicht so in der Form. Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich noch wichtiger und besser, dass er noch nicht so viele Filme gedreht hat, denn ich sag mal so diese typischen Gangster-Komödien, so episodenhaft gedrehte Filme, also er hätte es sich auch sehr leicht machen können. Er hätte wirklich quasi alle zwei Jahre einen ähnlichen Film rausbringen können. Hier der neue Tarantino, wieder Gangster, so ein bisschen die Falle, in die Guy Ritchie getappt ist, der ja auch nichts groß anderes macht und seine Filme da raushaut. Also vor dem Hintergrund finde ich, gebührt ihm umso mehr Respekt, dass er ich meine, ein eigenes Wort geprägt hat, Tarantino-esque. Und er hätte, glaube ich, er hätte es wirklich sehr einfach machen können. Ja, natürlich. Mit noch mehr Filme, wie den quasi Pulp Fiction Reloaded hätte er machen können und sich in sein gemachtes Bett legen. Also es hat eben dann sehr viel gebracht, dass Pulp Fiction so davongeritten ist, was kritischen Erfolg, was Zuschauerfolg, was Einspielergebnis gegeben hat, dass er sich dann ausleben konnte in den Filmen, die zusätzlich gekommen sind. Also alles, was danach gekommen ist, wenn Pulp Fiction nicht so erfolgreich gewesen wäre, er hätte sich vielleicht dann in seiner Vision, in seiner Arbeitsweise, wie er seine Filme machen will, dann an anderen orientieren müssen. Er hat sich ja so viel Kredit aufgebaut sozusagen mit Pulp Fiction, dass er trotzdem Studiosystem und Produzenten und speziell hier Miramax und sowas, wenn da die Weinstein Brothers davor hängen, die eigentlich so wirklich so eingreifenden Filme wie sonst keiner von den Produzenten, dass der sich, ich will jetzt nicht sagen, nicht hat prostituieren lassen, aber er hat sich nicht verbiegen lassen. Ja, also diese Sache mit Kill Bill, dass daraus zwei Filme wurden, also da wurde immer behauptet, ja, das ist ja genau die Vision, die er hatte und zwei Filme muss sein, also ich fand es im Nachhinein auch nicht schlimm, ich fühlte mich da jetzt irgendwie auch nicht verarscht, dass ich zweimal eine Kinokarte lösen muss. Aber das ist so ein Punkt, ja, also da sehe ich, glaube ich, schon mehr das Studiosystem. So ganz gefeit ist er auch nicht davor, aber er hat schon sehr viele Freiheiten, Natürlich, aber die hätten auch sagen können, wir schneiden Kill Bill jetzt auf einen Film runter. Ne? Nee, vor allen Dingen muss man einfach sagen, dass die Sachen, die er dreht, dürfen wahrscheinlich eine Handvoll Regisseure überhaupt in Hollywood machen, wo die Studiobosse sagen, okay, hier hast du deine 50 Millionen oder 30 Millionen oder was weiß ich, go nuts. So, weißt du, was der bei Kill Bill da abfeuert, ich meine, ein Schlachtfest vor dem Herren. Unglaublich, ja. Und das wirklich ins Kino bringt und einfach mit Anime noch mittendrin und wirklich allem möglichen Scheiß, den er sich da hat einfallen lassen, da muss man auch einfach mal sagen, dass die Studiobosse irgendwie auch ein paar Zugeständnisse wollen, um die Kohle wieder einzufahren für seine Experimente, finde ich auch legitim. Mhm. Zumal das Produkt ja nicht wirklich dadurch scheiße geworden. Genau, das wäre was anderes gewesen, wenn man wirklich sagt, okay, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren, ihr macht aus Kill Bill jetzt Heidi im Wunderland, dann ist eine Grenze überschritten und so kann man aber damit sagen, okay, ihr verdient damit Geld, ich kann meine Vision trotzdem rüberbringen, damit können alle leben. Eben. Und da ist ja das Spannende, also genau was du sagst, ich glaube, der hat wirklich sehr, sehr viele Freiheiten, die er natürlich auch ausnutzt, aber bei ihm kommt dann auch wirklich ein fantastischer Film dabei raus, also man hat nie das Gefühl, oh Gott, hätte da mal ein Produzent vorher drauf geguckt, was hat er denn da abgeliefert? So irgendwie, das war vielleicht keine gute Idee, ihn einfach mal machen zu lassen, was er will. Im Gegenteil, da kommen immer sehr, sehr gute Filme raus. Wohingegen bei anderen, also zum Beispiel Crank 2, Crank 2, habt ihr den gesehen? Genau. Und da sagen ja die beiden Schreiber, Produzenten, Regisseure auch, dass sie glauben, dass das Studio noch nicht mal sich das Skript durchgelesen hat, sonst wäre das nie im Leben durchgewunken worden. Also da konnten sie auch machen, was sie wollten. Aber in dem Fall ging es irgendwie auch nach hinten los, weißt du? Also in einem Jahr spricht kein Schwein mehr von Crank 2. Ja, natürlich. Alles das, was besonders war an Crank 1, dann eben gesagt haben, okay, wir drehen die Schraube jetzt. Crank 1 war total geil. Genau. Aber ich meine, daran sieht man, dass extreme oder maximale künstlerische Freiheit, damit muss man auch schon umgehen wissen. Man muss das Gespür eben haben, wie der Film außerhalb des eigenen Universums im Kopf dann ankommt. Ne? Im Kopf kann man sich das so toll vorstellen. Klingt nach Game One. Ich meine, wir haben es in reduzierter Form ja hier. Wir produzieren ja auch dann pro Woche Fernsehen und so weiter. Und da sind manche Sachen, die wir uns ganz toll vorstellen und wir selber auch ohne Ende drüber lachen können. Und dann schaut der Zuschauer und auf einmal, oh, nee, finden wir nicht so gut. Aber ich möchte nochmal auf das eingehen, was auch Tarantino so auszeichnet, meiner Meinung nach, was er auch wirklich, um es mal wirklich zu benennen, was das Besondere auch an ihm ist, er hat im Prinzip den Dialog zurückgebracht ins Kino. Ja, du hast gerade vorhin gesagt, Gregor, in den 80er Jahren war halt E.T. und Zurück in die Zukunft und Schieß mich tot, also Effekte und auch so ein bisschen oberflächliche Unterhaltung, ja. Und was Tarantino wirklich geschafft hat, und das fällt mir auch bei jedem seiner Filme auf, und gerade bei Inglourious Basterds ist es mir durch den Charakter von Hans Lander am meisten aufgefallen, dass er es schafft, das hat er auch mal, glaube ich, irgendwo in einem Interview gesagt, Charaktere auf Augenhöhe zu kreieren, ja. Sowohl der Bösewicht als auch der Held sind immer auf Augenhöhe. Also es ist nicht so, dass der Böse einfach nur ein Klischee ist, so Dr. Evil übertrieben gesagt, sondern egal, ob es Marcellus Wallace, ob es Samuel Jackson ist, oder Jules ist, ob es Wolf ist, ob es in Pulp Fiction, ob es Mr. Pink ist, so jeder von den Typen ist eine starke Persönlichkeit, weißt du? Die reden miteinander, diese Szene bei Reservoir Dogs verdeutlicht das sehr stark, wo die Typen über über das Tippen, über das Trinkgeld reden. Am Anfang. Genau, ganz am Anfang noch, wo die Credits laufen. Und sie reden über diese Szene und sie haben richtige Einwürfe, sie haben richtig was zu sagen. Der eine sagt so, ey, fuck it, ich zahl das nicht, weil warum sollte ich das machen und so. Das ist einfach, dann soll sich einen anderen Job suchen, wenn es ihr zu... Und so weiter. Aber das sind richtige Argumente. Der sagt nicht einfach nur irgendwas. Bei 90% der anderen Filme würde das einfach nur so sagen, ja, ich zahle kein... Aber die begründen das, ja. Und dann kommt aber ein Gegenargument von dem und dann sagt er auf einmal, ja, stimmt, da hat er einen Punkt. So, weißt du, und das ist das, was ich meine. Da ist tatsächlich, da entwickelt sich ein Dialog auf Augenhöhe. Das ist bei Pulp Fiction, wenn Samuel L. Jackson mit John Travolta im Auto sitzt und sie unterhalten sich so, ja, ich war hier in Holland, ich habe hier den Royal with Cheese. Mhm, und er sagt so, wie hieß der Burger King? Keine Ahnung, ich war nicht im... Das ist diese Grenze, die Tarantino überschritten hat. Weißt du, bei einem anderen Regisseur hätte es bei dem Spruch aufgehört. Sie nennen es Royal with Cheese. Aber dann geht's bei Tarantino weiter. Ja, und wie heißt der Whopper? Keine Ahnung, im Burger King war ich nicht. Und da fängt's an, wo der Zuschauer ein Lächeln ins Gesicht kommt, weil er das weiterspinnt, weißt du? Wo man sich dann identifizieren kann oder quasi Gespräche, die man untereinander halten könnte. Also speziell einfach solche Dialoge sein. Es gibt natürlich auch andere Regisseure, die dann dialoggetrieben sind. Also jetzt nicht direkt als vergleichbares Beispiel, aber so Sachen von dem Kevin Smith, die dann auch über Dialoge getrieben werden. Aber er macht zum Beispiel komplett seine Stand-Up-Nummern, die er dann als Beobachter verbraucht. Und bei ihm ist das zum Beispiel, habe ich zuletzt wieder gesehen, da gab es bei YouTube einen Ausschnitt von seinem Evening with Kevin Smith. Ja. Wo er erzählt zum Beispiel, wie er die Herr-der-Ringe-Trilogie fand. Das ist originale Clerks 2. It's movies about walking und 1:1 eben dieser Dialog in Clerks 2 dann drin gewesen, was natürlich auch ein extrem höheres Verfallsdatum hat, als diese Dialoge übers Trinkgeld bezahlen oder einfach so solche Geschichten. Also ein Pulp Fiction ist nicht unbedingt gealtert bis jetzt hierhin. Ne? Und das kannst du für den Kevin Smith-Film zum Beispiel nicht sagen. Na, wenn du dort. Ja, das stimmt. Also, natürlich, dieser Punkt mit den Dialogen, also das ist, glaube ich, irgendwie für mich auch so ein bisschen das Geheimnis von Tarantino, dass er, sag mal, für die meisten von uns recht irreale oder zumindest nicht aus dem Leben gegriffene Szenarien schafft, also wie in Inglourious Basterds, der Zweite Weltkrieg oder gerade bei Pulp Fiction und Reservoir Dogs, diese Gangsterwelt, das sind ja alles Welten, von denen wir durch Bücher und unsere eigene Vorstellung spielt da mit, wie ist es wohl so als Gangster. Und diese irreale Situation setzt er echte Menschen, also die versuchen auch die Regeln, die jeweils in diesen Welten herrschen, einzuhalten. Und dabei natürlich immer wieder Fehler begehen. Anfangen zu reden miteinander. Also genau was... Eben, was die dürfen Mensch sein. John Travolta wird beim Kacken erschossen. Exakt. das ist es, weißt du? Und das Spoiler. Ist genau... Spoiler. Ja, scheiße. Nein. Jetzt kriegen wir ganz viele böse Briefe. Ja. Jetzt können wir abbrechen. Das bringt nichts mehr. Aber ich glaube, das ist wirklich so das Geheimnis. Dass das die Menschen... zum Beispiel diese Diskussion über den Whopper oder auch über das Tippen am Anfang von Reservoir Dogs, die ist ja völlig irrelevant für den restlichen Film. Also da wird auch nicht mehr Bezug drauf genommen, das ist nicht wichtig, die quatschen einfach nur. Aber dadurch hast du du hast das Gefühl, du könntest die Menschen eine Bodenständigkeit, anfassen. Genau, das sind so Typen, das sind so Idioten wie du und ich, so weißt du, die sitzen da rum und fangen an zu labern, ob man Trinkgeld geben soll, worum es in Madonna-Liedern geht. Genau. Und welchen Film sie gesehen haben, was sie gut finden, Burger. Und das ist genau das, was Tarantino eben gemacht hat, diese gewisse Augenhöhe. Er hat das mal in irgendeinem Interview hat er gesagt, weil er gefragt wurde, was ist sein Geheimnis oder so. Und er hat gesagt, ja, es gibt kein Geheimnis. Das einzige Geheimnis ist, dass er sein Zuschauer auf Augenhöhe sieht. Er hält sich nicht für schlauer als sein Zuschauer, was ja schon eine Auszeichnung ist, wenn es von Tarantino kommt. Aber und das ist immer das, was mir seitdem, was ich immer in vielen Filmen vermisse und mich immer freue, wenn es Filme haben, wenn sie mich als Zuschauer ernst nehmen, wenn sie wissen, da sitzt jemand, der auch 1 und 1 zusammenzählen kann, ja. Deshalb hasse ich Filme, ist es egal, ob es ein Science-Fiction-Film ist oder so, wo das Setting an sich unrealistisch ist. Deshalb sage ich immer, der Film muss in sich schlüssig sein. Das, was die Charaktere im Film machen, muss nachvollziehbar sein, ja. Deshalb hasse ich alle Horrorfilme, wo der Bösewicht irgendwie einmal geschlagen wird und dann wird weggerannt. Und dann wurde gerade auf den Boden geschlagen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt liegt er auf dem Boden, trenn ihn in den Kopf, du hast gewonnen. So ungefähr, ja. Aber nein, schlägt einmal, renn weg, er steht wieder auf. So, das war 1976 bei John Carpenter vielleicht noch angemessen, aber heutzutage musst du dir als Regisseur mehr Gedanken machen, so. Und das ist immer das, was ich bei Tarantino merke, er nimmt den Zuschauer ernst. Er weiß, der Zuschauer checkt das alles, der kann mitkommen, der kann dem Ganzen noch folgen. Und deshalb der traut uns als Zuschauer einfach mehr zu als Michael Bay. Und das ist einfach, ja, das ist für mich dann einfach wirklich das Befriedigende, wo ich sage, ja, geil, da kann ich mich natürlich voll mit identifizieren, das kann ich alles nachvollziehen. Alles, was hier passiert, bei der Eröffnungsszene von den Glorious Bastards mit dem Monsieur Lapardit und Hans Lander, ich habe die jetzt, glaube ich, 5-mal oder so schon geguckt. Und jedes Mal kann ich sagen, das ist alles, macht das irgendwo, natürlich ist es ein Schauspiel, natürlich ist es völlig überzeichnet, aber es ist alles so in sich stimmig. Ja, ja. Also das ist, ich kann da nicht sagen so, ja, warum springt er nicht auf und knallt ihn ein oder rennt er raus oder so, sondern das, er schafft es, den Charakteren eine Glaubwürdigkeit zu geben. Und das ist, glaube ich, die große Errungenschaft, die ihn Tarantino zurück ins Kino gebracht hat. Ja, genau. Er nimmt den Zuschauer ernst und vor allem nimmt er auch seine Charaktere ernst in den Filmen. Also er möchte wirklich echte, lebendige, bodenständige Charaktere schaffen, die dann wiederum die Geschichte erzählen. Die transportieren ja, worum es geht. Also bei ihm steht weniger oder zumindest nicht immer unbedingt die ach so clevere Geschichte im Vordergrund, die dann irgendwie von den Charakteren halt erzählt werden muss, sondern es sind die Charaktere und natürlich, um sie geht es. Sie treiben das voran. Und das ist eben ein Abschnitt im Leben dieser Charaktere, der dann rausgesucht wird. Es muss ja nicht unbedingt dann wirklich sein, jetzt das große Ereignis. Natürlich wird, wie bei Inglourious Basterds, ist es eben das der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs, was dort thematisiert wird, aber eigentlich ist es eben ein Lebensabschnitt, der dort von bestimmten Leuten gezeigt wird und nicht unbedingt darauf getrimmt, dass sich alles konsequent von Punkt A bis Punkt Z immer durchzieht, sondern wir verfolgen die Leute dabei, wie das dann eben passiert. Überfordert ist ein hartes Wort, aber das ist ja vielleicht auch ein Punkt, weshalb seine Filme einigen Leuten auch nicht gefallen. Eben dieses sehr Auszughafte, was dann wiederum auch noch in verschiedene Erzählstränge gesplittet ist. Also er erzählt ja auch sehr gern nicht chronologisch, sondern springt von einer Figur zur anderen. Macht das ganz gern mal. Und also wenn man eher eine stringente Erzählung mag, wo man am Anfang schon weiß, wie es endet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht mit seinen Filmen ein paar Probleme hat, weil die teilweise echt wie so ein Prisma wirken, wo man reinguckt. Ja. Und es funkelt da und dann, es reflektiert dort und man springt hin und her. Und am Ende, naja, macht das aber doch wieder einen schönen, aber da finde ich zum Beispiel, was Tarantino hinkriegt, im Gegensatz zu den tausend anderen Regisseuren, die es versuchen, mit nicht chronologischer Erzählweise und so, bei ihm wirkt es nie aufgesetzt. Mhm. Ja. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie er das schafft, aber bei ganz vielen anderen Filmen denke ich so, ja, okay, jetzt versucht er hier, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass der Film jetzt am Ende anfängt und dann irgendwie so. Aber bei Tarantino macht das ja auch tatsächlich, ist es nicht einfach nur eine Spielerei der Spielerei wegen, sondern bei Pulp Fiction oder so baut sich ja so, also zum Beispiel diese ganze Szene mit dieser Golduhr, ja, die man am Anfang, wenn man den Film, rafft man es erstmal überhaupt nicht. Was hat es jetzt eigentlich mit dieser Uhr? Mein Vater hat sie im Arsch getragen, sein Vater hat sie im Arsch. Und du denkst dir erstmal, okay, was hat das mit irgendwas zu tun? Und bist erstmal so ein bisschen skeptisch. Aber dann, wenn Puzzleteil für Puzzleteil kommt, merkst du, dass eine Kettenreaktion auslöst, weil diese Uhr so unheimlich wichtig für Bruce Willis ist, geht er wieder zurück und so weiter und so fort. Und dadurch schließt sich so langsam so ein Kreis und am Ende bist du einfach nur geflasht, dass das alles so Sinn macht, ja. Aber auch zum richtigen Zeitpunkt wurde das eingeführt, ja. Und das ist eben auch sowas, was viele nicht beherrschen, die denken, ja, okay, ich fange jetzt mal beim Ende an und dann springe ich zum Anfang und dann mache ich hier. Und du denkst am Ende einfach nur, okay, es ist einfach nur Chaos. Warum? Wenn du es am Stück erzählt hättest, hätte es mehr Sinn gegeben. Ja, und das ist eigentlich, bei ihm wirkt es nicht aufgesetzt, finde ich. Das Gefühl, ja, was du nachher mitnimmst. Wir sagen, lass uns mal konkret über die einzelnen Sachen. Ach oder ja, die wir wollten von einer halben Stunde ja chronologisch. Ja, chronologisch. Ja, ja. Wir machen erstmal eine kurze Pause und wir sind gleich wieder zurück mit dem Debütfilm von Quentin Tarantino. Bis gleich. Ich geh pinkeln. Ha. Ich geh wirklich pinkeln. Halleluja. Froschig. Froschig. Ich sage mal das Stichwort froschig im Raum. Ja, froschig. Froschig geht's hier jetzt auch weiter, was auch immer das bedeuten soll. Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause mit einer kleinen Cola in der Hand, damit wir Also ich habe ein Bier. Okay, ich auch, aber egal. Egal, das ist ja auch egal. Wie gesagt, wir wollen einmal kurz uns die Filme selbst dann angucken in Ruhe, wo wir jetzt ein bisschen allgemein über Tarantino und seinen Stil und seinen Einfluss oder sowas gequatscht haben. Sein erster Film, der, ich glaube, bei den meisten von uns auch nicht wirklich der erste Tarantino-Film war, einfach bei mir war es altersmäßig eben, weil ich da, glaube ich, noch nicht zu dem Film ins Kino konnte und ich damals auch noch keine Videothekenkarte hatte, wo ich mir die Dinger abholen kann. 92, es war Reservoir Dogs. Ja, habe ich natürlich auch verpasst, da war ich 12. Da warst du 12. Guck mal, noch nicht Reservoir Dogs. Da warst du 12. Du hast nur nicht mitbekommen, dass er da war, sonst hättest du wahrscheinlich schon längst geschaut, oder? Ja, also was du gerade meintest, also ja. Der ist irgendwie so ganz peripher, habe ich den mitbekommen, als 12-Jähriger, da waren meine Interessen noch ein bisschen anders. Und selbst wenn, wäre ich auch nicht ins Kino gekommen. Also auch wie bei so vielen anderen war es nicht mein erster Tarantino. Nee. Also bei mir auch nicht. Wie ich es schon vorhin gesagt habe, kam eigentlich dieses Mega-Interesse, wurde eigentlich erst durch Pulp Fiction entdeckt. Dann habe ich aber auch recht schnell mitgekriegt, irgendwie so, wie der hat schon mal einen Film gemacht, der auch geil ist, und dann aber ab in die Videothek und ich kann es nicht mehr genau sagen, wann, aber ich behaupte mal, es war kurz nach Pulp Fiction, dass ich mir Reservoir Dogs angeguckt habe. Genau. Das ist, denke ich mal, bei vielen eben so gewesen. Einfach, die sind aufmerksam geworden durch Pulp Fiction und dann hast du eben dann gemerkt, ach, der hat ja wirklich dann eben noch einen gedreht, der dann quasi, ja, wo du schon bei einem Film, den du dann, wenn du den dann geschaut hast, gemerkt hast, da, okay, es macht schon Sinn, dass Pulp Fiction so ist, wie es geworden ist. Der Tarantino-Stil war damals schon vorhanden. Man musste mich damals in Pulp Fiction echt reinprügeln. So. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, habe nur dieses Filmplakat gesehen. Das war, wie gesagt, auch eine Zeit, weißt du, kein Internet und ich habe nicht die Cinema oder so gelesen. Oder, ja, im Osten. Weil, da war noch nicht so, dass du alles wusstest über alles oder so, sondern hast als Filmplakat gesehen, hast dir gedacht, okay, da gehe ich rein oder nicht. Genauso wie du Videospiel gekauft hast, wenn es Cover cool natürlich war, so ungefähr, ja. Gut, da hast du okay, das habe ich nie gemacht. Nee, da hast du wenigstens noch eine Videogames oder so. Ja, ja, das aber stimmt, ey. Was ich meine ist halt, ich bin da halt auch, also mehr oder weniger unwissend reingegangen, irgendwie gehört, der soll ganz cool sein und Gangster und schaust du mal und aber natürlich nicht so informiert, wie man heutzutage in Filme geht. Eben so viel, und wie du dann heute schon, ohne dass du es bewusst dann mitnimmst, reingeballert bekommst über einen Film und Vorberichterstattung, alleine selbst eben, wie wir uns im Internet informieren, das ist ja schon von uns alleine dann auch so gesteuert, du wirst nicht mehr den Effekt haben, den du damals im Kino gehabt hast, wo du mit sowas konfrontiert wirst. Ja, na, das ist leider so. Ja, muss man in der Tat. Um die Brücke dann eben zu Reservoir Dogs zu machen, das war eben das, was man, nachdem man sein integrales Tarantino-Erlebnis schon hatte, das erste richtig, wo du dann mit Tarantino infiziert wurdest, das ist etwas, was du dann quasi nochmal dann entdeckt hast, eben in der Videothek, also bei den meisten, denke ich mal, aus der Videothek dann ausgeliehen und der dann eben schon mal wirklich auch gezeigt hat, was Tarantino so drauf hat. Also exakt, er hat den Ersteindruck im Prinzip bestätigt, weil du hast Pulp Fiction gesehen und hast dir dann gedacht, so okay, jetzt gucke ich mal Reservoir Dogs an. Und also bei mir war so eine leichte Skepsis, irgendwie so, nie was von gehört. Ja, Videothek. Genau, gerade so Erstlingswerke, die sind ja meistens so ein bisschen krude. Bin ich mal gespannt und total weggeflasht von dem Film und nur gedacht, so, okay, der Typ hat's wirklich drauf. Ja, das ist einfach nur geil. Ich habe da, den Film habe ich einfach genossen, Reservoir Dogs. Ja. Also ich finde ihn nach wie vor sensationell. Den hast du reingemacht und hast sofort gemerkt, ey, dieser Bengel, der hat echt Stil, ey. Das ist sein Style, den er fährt und das kann er auch wie kein zweiter. Das ist einfach sein Ding, ey. Der muss solche Filme machen. Genau, will mich nochmal kurz zusammenfassen, worum es genau denn geht dort, weil ich glaube, wir haben allgemein drüber gesprochen. Ja, Gregor, da bin ich auch mal gespannt. Worum geht's denn da? Ja, es geht um, ist schon lange her leider, deshalb habe ich es nicht mehr so präsent. Soll ich zusammenfassen? Ja, neulich erst wieder gesehen. Ja, ist ja auch nicht so schwer eigentlich. Nee, also es geht um einen missglückten Banküberfall im Prinzip von ein paar Gentlemen, die dann eine Bank überfallen. Dort kommt es zur Schießerei mit der Polizei und sie verteilen sich quasi auf die Stadt und haben einen Treffpunkt in irgendeiner Lagerhalle, wo sie sich dann neu sortieren wollen und Geld splitten und in alle Ewigkeit verschwinden. Und es gibt halt auch immer wieder Rückblicke, wie jeder einzelne von diesen Gangstern im Prinzip zu diesem Job gekommen ist. Ein großes Stilmittel, was genau, er dann später wieder gemacht hat. Exakt, wie sie dann eben dann zusammengekommen sind als Team lauter unbekannte Gangster untereinander und es sieht wohl so aus, dass es einen Verräter gibt, der sie verpetzt hat, weshalb die Polizei schon so schnell am Ort des Geschehens war und es gilt dann auch so ein bisschen für den Zuschauer rausfinden, wer ist eigentlich, also nicht wirklich, es ist nicht das Hauptthema des Films, wer ist eigentlich der Verräter, aber es ist im Prinzip das Motiv für die handelnden Personen im Film, weil das ist das, was sie sich alle fragen, wer ist eigentlich hier der Verräter und für den Zuschauer ist es extrem schwer, der Zuschauer weiß es zwar, aber es ist auch, das ist eigentlich dass der Clou an dem Film ist, dass der Zuschauer weiß, wer der Verräter ist, aber alle handelnden Gangster wissen es nicht und das ist so diese klassische Hitchcock-Suspense, man weiß nicht, wie kommt's und wann kommt's raus und das ist halt irgendwie das Geniale eigentlich an dem Film und auch wieder eben die Dialoge. Der Film lässt sich eben auch wieder sehr viel Zeit, die berühmte Eröffnungssequenz und so, wo über Like a Virgin von Madonna geredet wird. Und da lässt sich halt, das sind so Sachen, die Tarantino bis Inglourious Basterds jetzt dieser Monolog über Ratten und Squirrels, was ist Squirrel auf Eichhörnchen, ne? Ja. Das sind so diese Sachen, wo er so kleine Beobachtungen macht, wo du denkst so, da gar nicht, also nicht schlecht, da muss man erstmal drauf kommen. Das macht, hat Hand und Fuß, was er sagt. Ja? Genau. Und das ist, ja. Da, dafür und natürlich, man merkt auch, dass er in Reservoir Dogs unglaublich viele von seinen Stilmitteln da zum ersten Mal angewandt hat, die er dann im Laufe der nächsten Filme auch perfektioniert hat. Also Musik. Zum Beispiel, genau, die Musik, der Soundtrack, also ich meine hier Little Green Bag, ich glaube, das Lied kennt jeder. Das ist einfach mittlerweile so in die Popkultur eingeführt. Also macht jedes Mal, wenn er einen Film macht, der Soundtrack, ich glaube, den findest du in jeder Studenten-WG. Ja, natürlich, das findest du dann die jeweiligen Soundtracks. Die legendäre Eröffnungsszene, wo sie über Like a Virgin diskutieren, also allein diese Diskussionssituation ist legendär. Wie sie in Zeitlupe da zu den Credits da langlaufen, weißt du, irgendwie, wo jeder kurz vorgestellt wird. Da merkst du einfach, dass er da zum ersten Mal wirklich so diese Tarantino-Trademarks gelegt hat. Und er ist auch hervorragend gealtert. Also es ist jetzt nicht so, falls den irgendjemand nicht kennen sollte, noch nicht. Was ja keine Schande ist. Ist ja, wie gesagt, 92 ist ja ein bisschen her. Auf jeden Fall sofort angucken. Also, für einen Dialog eben lastigen Film, ne, wo dann Dialoge das dann eben tragen, wie gesagt, die können ja umso mehr altern oder umso schneller altern, weil einfach, wenn dann sich dann irgendetwas darauf bezieht, was aktuell dann los war oder eben so popkulturell, speziell das, ne, schau dir mal einen Shrek oder sowas heute an, da werden irgendwelche Britney Spears-Witzchen oder sonst was dann dort gemacht. Die verpuffen. Die natürlich dann komplett aus dem Kontext rausfliegen, wenn du das nicht dort präsent hast. Ja, das ist das Ding, also Like a Virgin natürlich, das Lied, das ist jetzt irgendwie Schnee von vorgestern, aber die eigentliche Diskussion, ist ja nicht, dass genau, der Gegenstand mehrere Typen drum, drüber diskutieren, ob das da jetzt irgendwie ums, Entschuldigung, Ficken geht, können wir rauspiepen, oder ob nee, das doch quasi ein Lied über die Liebe ist. Also das ist so banal und absurd, aber genau deswegen ist es auch so lebensecht und es trifft immer noch. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass der Song an sich alt ist, sondern die Situation. Es ist nicht der Gegenstand eben, also der Song selber ist nicht Gegenstand der Diskussion, sondern das, was er aussagt. Und vor allem, wie die Leute das wahrnehmen. Und ich finde, dadurch, so ganz subtil, kriegst du schon, setzt er schon einen Ton, was seine Charaktere anbetrifft. Exakt, also, das wollte ich gerade sagen. Die Art und Weise, eine nämlich da wie sie das interpretieren, gibt den Charakteren ja schon ein gewisses Profil. Ja. Macht die ja das schon sagt irgendwie schon sehr badass-mäßig. Genau. Eben dafür, dass die Charaktere so sehr mit Leben oder mit wirklich Charakter aufgefüllt werden, obwohl die eigentlich das Klassische eben, also nach Schema F gebaut sein können. Die haben ja alle ihre hier ihre Codenamen und so weiter, die sich ja alle im schwarzen Anzug. Alle im schwarzen Anzug, eigentlich sehr uniform vom Charakter sein könnten, aber trotzdem so aufgefüllt werden mit eigener Persönlichkeit, das ist eigentlich sowas würdest du nicht erwarten. Muss man vielleicht auch mal erwähnen, ein Cast, dem er teilweise bis heute treu geblieben ist. Michael Madsen Michael Madsen, Steve Buscemi. In Kill Bill wieder gesehen haben. Harvey Keitel. So eine coole Sau. Ich liebe den Film Pulp Fiction. Genau, wurde dann eben gesehen, dass er bei Reservoir Dogs der Charakter eben aus Pulp Fiction nochmal aufgetaucht ist. Du dachtest ja, der war ja schon cool in Pulp Fiction, Harvey Keitel, in der Figur, in der er dort aufgetaucht ist, aber er war ja in Reservoir Dogs schon eben schon drin. Ja. Und Tim Roth muss man Tim natürlich, Roth. Sehen, der ja auch in Four Rooms dann mitspielt. Und was ja gerade bei Reservoir Dogs so spannend ist, also wenn man den Film jetzt nicht gesehen haben sollte, glaube ich, muss man auch nochmal erwähnen, dass ich glaube 70-80% des Films finden ja wirklich nur in dieser verdammten Lagerhalle statt. Also es ist ja wie auch so ein Begriff, den er immer wieder gerne aus dem Hut zaubert, wie so ein Kammerspiel. Also es hat wirklich was von so einem Theaterstück. Da ist eine Bühne, genau ein Setpiece, in dem sich fast alles, der eigentliche Kern der Handlung abspielt, danke, das war das Wort. Ja. Ich meine, interessanterweise dieser Bankraub, der diese ganze Sache erst ins Rollen bringt, den sieht man ja auch nie. Eben, also genau es das wird immer wieder auf ihn Bezug genommen, was ist da schiefgelangen, irgendwie Mr. Blonde ist völlig durchgedreht, what the fuck ist eigentlich da abgegangen, aber den eigentlichen Bankraub, wo ja mittlerweile laut den Sehgewohnheiten, die wir uns alle antrainiert haben, da giert man ja irgendwie unbewusst drauf, jetzt endlich mal diesen krassen Shootout zu sehen. Was war da eigentlich los? Aber man sieht es nie. Ja, das finde ich unglaublich interessant. Also er hätte sich auch sehr leicht machen können und einfach eine 10-minütige Super-Hyper-Ballerei einbauen können. Und jeder hat gesagt, oh, ist das geil. Ist aber okay, hat aber nicht gemacht. Ist aber genau die richtige Entscheidung eben gewesen. Absolut. Das ist das, was wir vorhin eben dann so besprochen haben, eben von wegen, er sucht sich eben speziellen Zeitraum aus, um seine Geschichte, um seine Charaktere dort darzustellen. Es ist eben nicht die Geschichte dieses Bankraubs, sondern es ist die Geschichte, wie die Charaktere darauf reagieren. Und indem du das nicht zeigst, was dort passiert, da baust du dir ja Interpretationen und sowas auf. Das ist ja wesentlich spannender als Zuschauer, als wenn du dann alles schon vorgebetet bekommen hast oder am Ende das nochmal zusammengefasst siehst oder so. Das ist einfach eine komplett andere Dynamik, die dort reinkommt. Absolut. Und es zeigt auch wieder, wie stark dann wirklich letztendlich auch da schon die Charaktere sind. Denn dadurch, dass eigentlich relativ wenig bis keine Action in dem Film vorkommt, wird ja natürlich alles über die Charaktere, über die Persönlichkeit und über die Dialoge getragen. Und trotzdem, also zumindest, ich habe zu keiner Sekunde wirklich vermisst, irgendwie jetzt eine geile Action-Sequenz zu sehen oder eigentlich einen Bankraub zu sehen. Also diese Dynamik, die sich so langsam innerhalb dieser Gangster-Clique da, also diese Spirale der Gewalt, das irgendwann fängt es an und keiner der Charaktere kommt da wieder raus aus dieser Falle, die sich selbst gebuddelt haben. Aber ich will nochmal hier auf dieses Theater-Ensemble-Stück-Argument eingehen, weil das ist. Gab's echt, da, muss ich mal kurz fragen, gab's irgendwie, gibt's ein Reservoir Dogs Theaterstück? Nee, das aber so das, anbieten, ist, das oder? Ist genau das. Ich war neulich im Musical. Welches warst du noch gleich? In Tarzan. Lach nur, direkt neben mir, sehr super. Ja, ja. Egal, auf jeden Fall. Und ich habe mir nur gedacht, weil ich teilweise ein bisschen gelangweilt war von dem, was da stattfindet. Aber im Prinzip Theater. Nach wie vor eine geile Sache finde, ja. Klar. Und echtes Schauspiel. Ich fand, da habe ich immer Respekt vor, wenn Leute wirklich auf die Bühne gehen und das Ding da machen und vor Live-Publikum. Ja, das ist geil. Eben, so, eben. Ja? Du kannst dich dort nicht verstecken. Gedacht, warum gibt es eigentlich immer nur Disney-Musicals mit Blümchen und Tieren und so? Warum gibt es nicht sowas wie Inglourious Basterds oder Reservoir Dogs? Das kannst du ohne weiteres in ein Theaterstück umwandeln. Warum gibt es sowas nicht? Das habe ich mich wirklich gefragt. Ein Inglourious Basterds Musical, gut, da ist halt die Frage, ob gesungen wird oder nicht, aber dann lass es eben ein Inglourious Basterds oder ein Reservoir Dogs Theaterstück. Ja, Theaterstück, absolut. Sofort reingehen. Ja, klar. Sofort. Und ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der da keinen Bock drauf hätte. Aber es gibt es im Prinzip nicht so in der Art, oder? Warum? Also das ist doch super geil. Das würde ich mir sofort angucken. Also ist irgendwie diese. Ich kann mir auch kaum, das gibt's doch nicht, dass irgendwie seit 20 Jahren nicht irgendjemand mal irgendwie ein Theaterstück auf Basis eines Tarantino-Films geschrieben hat. Das ist echt strange. Einfach, also vielleicht gibt's auch die irgendwie. So viele Romane werden als Theaterstück adaptiert, die da auch teilweise echt absolut hervorragend sind. Aber bei Tarantino ist zumindest, ich weiß von keinem, der darauf gekommen ist. Das kann doch nicht so schwer sein. Es gibt eben wirklich nur eine Handvoll Sachen, die dann wirklich als Film dann wieder zurück zum Theater dann hängen. Dann sind es eben so sehr theatralische Sachen wie ein The Producers, ne? Was eben Comedy-Film kommt. Ja, eine Comedy. Was eben so sehr überzogen, wirklich was als Musical oder sonst funktioniert, aber du findest nicht wirklich eben diese Autorenfilme, diese sprachlastigen Filme und so weiter. Aber Alfred Hitchcock-Sachen gab es doch, oder waren sogar teilweise als hier The Rope oder so, war doch offiziell ein Theaterstück oder so. Also was ich damit sagen will, ist, es ist ja auf jeden Fall machbar. Mhm. Ja, klar, klar, also ob es das jetzt schon gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber warum macht es man nicht? Man macht es nicht irgendwo jemand? Es wäre auch für die Schauspieler doch eine riesen. Also, ich hätte als Schauspieler viel mehr Bock, in einem Inglourious Basterds Theaterstück Hans Lander oder weiß ich nicht wen zu spielen, als Tarzan. So, ne, es ist also, ja wirklich, ja, klar. Auch, oder? Ich meine, Argument dagegen wäre vielleicht, dass seine Filme schon in sich so cineastisch sind, so viel mit Schnitttechnik und dem Einsatz der Musik und so weiter arbeiten. Also das wäre vielleicht ein Bedenken, dass viel von dieser Tarantino-Faszination eventuell verloren gehen könnte, wenn du wirklich Theater-Schauspieler auf eine Bühne stellst. Es müsste natürlich dann auch adaptiert sein als Theaterstück. Ja, natürlich. Klar, also kannst du nicht eins zu eins. Du kannst ja nicht eins zu eins nehmen, wenn dann der Schnittstil oder die gewisse Sprache dann, sagen wir mal, das unterstützt, wie die Dialoge dort aufgebaut sind. Klar. Dialoge das nicht von alleine tragen könnten, was du dann vielleicht aber auch merkst. Gerade weil die ganzen Tarantino-Filme so viel mit Musik arbeiten, würden sie sich auch, also nicht jetzt Musical, wie gesagt, da geht man davon aus, dass die Hauptdarsteller singen, das würde dann vielleicht wieder nicht passen. Aber er ist noch sehr tatsächlich. Aber die Musik ist ja auch ein wichtiger Faktor. Das heißt, absolut. Also das sind ja dann viele Sachen, die dann auch nochmal in einem Theaterstück richtig Schmackes geben, so, also die richtig aufpeppen würden. Aber gut, wir driften ab. Ja, genau. Nochmal kurz zurück zum eigentlichen Film. Was mich auch sehr an Reservoir Dogs begeistert hat, ist, dass man in dem Film schon gesehen hat, dass Tarantino, egal was seine Kritiker behaupten, ein durchaus sehr ambivalentes und ich finde auch ziemlich gesundes und erwachsenes Verhältnis zu Gewalt und auch Moral hat. Also wenn man sich jetzt mit seinen Werken nicht so auseinandergesetzt hat und vielleicht mal in Kill Bill reingesäppt hat und von Inglourious Basterds so ein bisschen was mitgekriegt hat, könnte man ja denken, dass er einfach so hirnlos, überzogen, comic-mäßig. Er ist kein Splatter-Heini. Genau, so ein gewaltgeiler Freak und Gangster und immer alles ist cool und Blut und Sterben und ey, Marvin, irgendwie Kopf weggeballert und so. Aber ich finde, bei Reservoir Dogs merkt man schon zum Beispiel die Gewalt. Also ich finde, dass die Gewalt bei Reservoir Dogs, wenn sie kommt, ist sie sehr schockierend. Die ist überhaupt nicht cool. Also das ist nicht super realistisch. Mhm. Sie ist realistisch, sie kommt schnell, sie kommt hart, sie kommt überraschend und sie hat auch, anders als bei vielen anderen Filmen, keine beiläufigen Folgen. Also wenn da jemand in den Bauch geschossen wird, dann ist das, also ich meine, bei Reservoir Dogs als der leidet den ganzen Film. Als Tim Roth da in den Bauch geschossen bekommt, bis zum Ende des Films windet er sich in Todesqualen, in Agonie. Also da leidet man richtig mit. Es ist nicht so, dass einfach mal irgendwie cool, da wird ein Gangster angeschossen und ja, das ist jetzt einfach eine coole Szene. Das hat keine beiläufigen Folgen. Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis, was auch die ganze Gruppe extrem, extrem belastet. Und diese Moral, ich finde, er hätte es sich auch sehr einfach machen können und diese Gangster so zu übercoolen Comic-Gangstern hochstilisieren können. Weißt du, wo wir alle denken, ja, okay, Gangster sein darf man ja eigentlich nicht, aber ich wäre schon gern so. Das sind coole Jungs, weißt du. Die haben alle coole Anzüge, die haben alle einen Codenamen, mit denen die sprechen. Das ist so geiler Gangster-Shit. Wir stocken gerade, weil gerade jemand geklopft hat und hier skeptisch reinguckt. Ja. Hallo. Hallo. So, genau das. Das aber war eine kleine Unterbrechung ja, wegen Arbeit, aber das gehört ja dazu. Ich sowas hasse. Eben. Ja, wenn mich Leute bei der Arbeit wegen Arbeit unterbrechen. Eben, das kann ja nicht sein. Das ist ja keine Arbeit, das ist ja ein Vergnügen. Ja, also, absolut. Also, genau, also, wollte ich nochmal ganz kurz, bevor ich völlig im Fahren verliere, das wollte ich kurz zu Ende führen. Ich finde, so interessant bei Reservoir Dogs ist, dass diese Gangsterfiguren eben nicht so überstilisiert ultra cool, weißt du, diese typische Gangster-Scheiße, wo jeder im Kino sitzt und denkt, boah, Alter, ich wäre auch gern so ein Gangster, das ist total geil. Mhm. Nee, das ist irgendwie alles andere als geil. Also am Ende wollen jetzt nicht alle spoilen, falls man den Film noch nicht gesehen hat. Ja. Aber am Ende sind viele, viele Menschen tot, auf sehr grausame Art und Weise umgekommen. Und man sieht da auch durch diese Spirale der Gewalt, die sich da irgendwie nicht mehr stoppen lässt, wie dumm die auch handeln. Also die sind so tief in ihrer Gangsterwelt und handeln so nach Gangstermaßstäben und reagieren auch auf Irritationen nicht anders als die Waffe zu ziehen und irgendwem an den Kopf zu halten, weil sie einfach nicht anders wissen, wie sie aus der Situation rauskommen. Aber das ist zum Beispiel auch das Geile bei Tarantino, ist im Prinzip der Verzicht auf Action, wenn man es mal so will. Mhm. Ja? Genau das. Weil bei Tarantino tut eine Kugel richtig weh. Ja. Genau. Und das ist, ich sag mal jetzt mit Ausnahme von Kill Bill 1, bei fast allen seinen Filmen ist es so, dass auch bei Inglourious Basterds jetzt am Ende, dass du richtig diese Suspense, diese Spannung spürst, weil du weißt, wenn einer schießt, dann ist hier aber auch was los, ja. Bei Reservoir Dogs ist es ja auch so, ja, dass diese Bedrohung des Schusses oder der Waffe ist ja der Aufbau, omnipräsent. Der Aufbau, der dann bis dorthin kommt, einfach, es wird so eine bedrückende Stimmung einfach vergleich dort. Das doch mal, weiß ich, sind gerne wieder beim Beispiel Michael Bay, Bad Boys 2, den ich sehr schätze als Popcorn-Film, aber nur mal, da ist ja null Suspense, da ist ja keine Spannung. Natürlich. Rennen da durch, ballern die halbe Stadt nieder und weiß ich nicht, Raketenwerfer, Hubschrauber und weiß ich nicht, da bricht der Zweite Weltkrieg aus. Und das ist zwar irgendwie auch auf seine Art und Weise unterhaltsam, aber es ist überhaupt nicht diese beklemmende Atmosphäre. Das hat der Wolf genau richtig gesagt, wie dieser Bauchschuss in Reservoir Dogs. Ich fand den so schlimm. Das ist so krass, wie der Typ leidet. Ja. Der heult, der Blut. Zusammengebrochen in der Ecke liegt und auch die anderen ihn halten. Und das ist einfach... da merkt man einfach, dass da ist noch ein Impact dahinter. Ja. Ja. Das ist bei fast all seinen Filmen, wie gesagt, außer Reservoir Dogs, außer Kill Bill. Weil was dort natürlich ein Sonderfall ist, aber exakt, da kommen wir noch eben dann dorthin zu sprechen. Genau. Also ich finde, man merkt, dass er seine Charaktere liebt, wie auch der Zuschauer die Charaktere liebt, aber er glorifiziert sie auch nicht, weil es ja meistens eher so die Bad Boys sind oder zumindest aus der, ich sag mal, von der falschen Seite des Gesetzes kommen. Und man muss wirklich mal darauf achten, in vielen Filmen kriegen die Figuren auch die Quittung dafür. Also ich finde seine Filme, und das merkt man schon bei Reservoir Dogs und das zieht sich durch die meisten seiner Filme, die sind weitaus moralischer, als man auf den ersten Blick so meint. Also fast alle von seinen Figuren, die eigentlich im Grunde böse Menschen sind und böse Dinge tun, bekommen auch im Laufe des Films die Quittung dafür. Und bei Reservoir Dogs, da sind am Ende so ziemlich fast alle tot. Das sind halt schlechte Menschen, das waren Gangster und die haben sich auch dementsprechend verhalten und das ist die Quittung dafür. Natürlich, so sehr sie auch geerdet sein möchten. Klar, das sind echte Menschen, aber es sind schlechte Menschen. Ob da auch Sympathien entstehen, weil wenn du ein Gangster bist oder sowas, du musst ja nicht automatisch von der Persönlichkeit gleich ein Klischee-Gangster sein, so typisch das Arschloch und so weiter. Es kann ja auch andere Umstände haben, aber du kriegst trotzdem, wie du schon so schön gesagt hast, die Quittung eben am Ende dafür einfach. Meistens, also eben auch was ich durch Inglourious Basterds, wenn wir da auch zu sprechen kommen, auch durchgezogen habe. hat, einfach wie die Charaktere aufgebaut, wie so ein Hans Lander, einfach was Nazi ist, der in der Form nicht existiert hat auf dem Film, im Film, ne? So wie er aufgebaut wurde, dass du einen charmanten Nazi gab es eben nicht, ne? Oder es hat sich keiner getraut, den er gab schon ein paar. Ja, aber so in der Form, dass... Ich finde gerade bei Hans Lander, das ist für mich die Perfektion von Inglourious Basterds, macht sich an diesem Charakter fest. Ja, absolut. Weil Dreh- und Hans Lander, ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, wie ich ihn eigentlich finde, als jetzt, wie der Charakter auf mich wirkt. Und ich kann nicht sagen, dass der sympathisch ist. Und das ist eigentlich die Kunst. Ich freue mich auf jede Szene mit ihm. Ich finde ihn absolut geil als Charakter, aber sympathisch ist er nicht. Ich liebe es, ihn zu hassen. Wenn ich meinte charmant mehr, besser gesagt. Das, ne? Also das Wort hat er auch benutzt. Ne? Ja, charmant. Ist, aber er ist ja eigentlich widerlich. Er ist ja wirklich, er ist ja mit jeder Phase seines Körpers. Ekelt man sich ja vor ihm. Bisschen, ja? Also es ist ja, also diese Szene, wo er mit der, wie heißt sie, Shoshana im Café sitzt und diesen Apfelstrudel isst, da ist ja, das ist ja der pure Ekel, der einen überkommt. Allein wie er sich, ich finde es sensationell, wie er die Milch trinkt, wie er seinen Kuchen, seinen Apfelstrudel isst, ja. All das, das und ist, dann die Zigarette rein. Es ist widerlich auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig faszinierend. Ja. Und das ist einfach auch wieder diese große Kunst. Das ist natürlich auch ein großes Kompliment an Christoph Waltz, aber natürlich auch an, Tarantino. So. Das ist eben genau das, was ich auch vorhin meinte, mit dass die Bösen bei ihm so viel Profil kriegen wie in fast keinem anderen Film, wo die einfach nur Schablonen sind, einfach nur hergehalten werden, damit der Held seine Sachen machen kann. Aber bei Tarantino sind halt auch die Bösen so gut scheiße, dass es einfach ein Genuss ist. Ja. Ja. So. Also ich meine, David Carradine ist exakt das gleiche in Kill Bill. Jetzt springen wir aber von jetzt springen wir aber, ja, natürlich. Wir müssen auch mal springen, dann gucken wir auf die Uhr. Wir müssen auch mal springen. Deshalb, ohne Scheiße. Deshalb, bevor wir zum glaube ich, wichtigsten Film eben von Tarantino gehen, da ich nochmal kurz eingeschoben, ein paar Worte zu zwei Scripts, die er danach verkauft hat, sozusagen nach dem Erfolg von Reservoir Dogs. Die wurden dann auch gedreht, glaube ich, zwischen Reservoir Dogs und Pulp Fiction. Einmal True Romance, was wir angesprochen haben. Und einmal hat er auch das Grundskript geschrieben, was natürlich sehr stark verändert wurde später für Natural Born Killers. MBK. Ja. Bei dem Film muss ich auch sagen, da bin ich echt froh, dass Oliver Stone ihn gemacht hat und nicht Tarantino, weil ich MBK unfassbar geil finde. Und ich befürchte, find unfassbar scheiße. Ja, macht nichts. Echt? Du hast keine Ahnung. Ich hasse ihn. Nein, ich finde ihn echt richtig geil und ich bin einfach froh, dass jemand anders den umgesetzt hat, weil er mir so, wie er ist, absolut fantastisch gefällt und ich befürchte, Tarantino hätte da was anderes draus gemacht, was ich auch gut gefunden hätte, aber MBK in der Form, wie er jetzt ist, hat so eine unfassbare Wucht, der wirkt so krass auf mich, dass ich sehr froh bin, dass er ihn nicht selbst gedreht hat. Aber egal, das ist ein kleiner Exkurs. Ein kleiner Exkurs, aber dementsprechend, der hat durch seinen Kredit, den er aufgebaut hat, durch Reservoir Dogs schon mal seine Scripts mehr verkaufen können, weil er dann eben auch schon auch für andere Leute dann Drehbücher eben geschrieben hat und dann die Möglichkeit gehabt, er dreht jetzt Pulp Fiction. Und Pulp Fiction, wir haben lang und breit eben vorher drüber gequatscht, eben für mich speziell damals, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, also damals, 94, als er kam, war ich gerade 16 und meine erste Videothekenkarte endlich bekommen, wo ich selber in die Videothek konnte und Sachen ausleihen konnte. Oh, der kleine und, Gregor einer also, großen Videothek. Ich kann ja auch mal sagen, der erste Film, den ich mir selber ausgeliehen habe, Ace Ventura 1. Ich wollte gerade sagen Herbie. Oder? Nein, aber Ace Ventura ist auch super. Also, ja. Egal. Aber das war eben zu der Zeit, ich konnte mir endlich selber Filme ausleihen, ne? Und dann gehst du hin und da hast du dann diese große Wand von Videokassetten, voll mit Pulp Fiction, mit diesem ikonischen Uma Thurman Plakat, wie die sich dann auf dem Bauch dort sind, mit den Beinen hinten überschlagen und so weiter, Zigarette in der Hand. Ne? Und ich hatte auch nicht wirklich richtig was davon gehört, aber so Pulp Fiction soll irgendwie nett sein. Okay, ich nehme es mal mit. Angeschaut und es ist natürlich wie bei allen, denke ich mir, hier einfach die Bombe dann gleich gewesen. Ja. Ne? Danach war nichts mehr so wie vorher. Ja, ehrlich gesagt, genau das eine eben. Erschütterung in der Macht. Ja, also ohne Scheiß. Eben die Filme, die du vorher in den 90ern geschaut hast, als Kind der 90er für uns, ist ja eben die Teenagerzeit eben dann dort abgelaufen. Das war eben so Reste nach Wehen der 80er, wo dann eben, du hattest einen Sylvester Stallone, der dann nochmal einen Cliffhanger gemacht hat oder True Lies von Arnold Schwarzenegger und so weiter. Das ist eben das, was nochmal die Überbleibsel waren, die sich dort dann hingebaut haben. Aber Tarantino und speziell eben mit Pulp Fiction hat dem Ganzen nochmal einen Dreh gegeben, einfach durch den Film selber, wie es aufgebaut, durch die Dialoglastigkeit. Das kanntest du eben als Kleinkind oder als Kind der 80er und jetzt als Teenager der 90er nicht wirklich in der Form. Das hat mich filmmäßig geprägt und ich denke, bei euch natürlich nicht viel anders. Was ich zum Beispiel auch, was ich durch Pulp Fiction auch gelernt habe, ist wieder mal zuhören. Also wirklich als Qualität bei einem Film. Du hast gerade gesagt, davor Action und Unterhaltung und Bam Bam und Lethal Weapon Style auf Film. Und bei Tarantino, der Film fängt ja erstmal an mit Honey Bunny und Pumpkin. Und das ist ja eigentlich eine Szene, wo du erstmal sitzt und den erstmal einfach, das fängt ja schon an mit einem Gespräch einfach, mit einem Dialog. Ja? Genau. Und das ist eine, und geht dann weiter mit einem Dialog im Auto. Und dann im Prinzip so setzt sich der Film fort, ohne eine Sekunde langweilig zu werden. Hätte mir das aber vorher einer gesagt, ja, hätte ich gedacht, bist du verrückt, dann langweile ich mich ja zu Tode. Wieder wird nur geredet. Exakt. Eben. Ja? Und das ist das, was Pulp Fiction eigentlich wieder bewiesen hat oder was mir beigebracht hat, ist, einfach mal im Film zu sitzen und einfach Bock drauf zu haben auf die Charaktere. Exakt das, weshalb ich Inglourious Basterds so liebe und weshalb die Leute, die Inglourious Basterds nicht nicht mögen, ist exakt, das sind genau die gleichen Punkte, nämlich, dass da einfach Leute labern. Und ich persönlich finde das super geil, wenn es natürlich, es muss natürlich auch so sein, ja, also klar, einfach nur zwei Leute sitzen, die einfach über Scheiß labern, das funktioniert nicht, es muss schon auch dann dieses Knistern da sein und das ist bei Tarantino und bei Pulp Fiction eben auch und das hat mir beigebracht, scheißegal, da sitzen einfach nur zwei Typen und die labern einfach nur, aber es ist cool, es macht Bock, ich will zuhören, ich will wissen, was die da erzählen, ich will wissen, worüber die reden und was die denken und das ist eigentlich die Qualität, die in Pulp Fiction auszeichnet. Eben, und speziell nicht nur was innerhalb der Charaktere des Films dann ausgedacht hat, sondern auch durch die Schauspieler, die dann eben dort dabei waren, also speziell eben John Travolta seit dem Film, es hieß ja damals, das ist seine Karriere Wiederauferlebung gewesen, das stimmt ja auch, ne? John Travolta war so ein Überbleibsel der 70er, weg vom Fenster, guck mal, wer John da spricht und so weiter. Ne? Der relegiert zu irgendwelchen schlechten Comedy-Filmen oder auch ein Bruce Willis, der eigentlich auch vorher eben als eher Comedy-Mensch angefangen hat im TV mit hier Moonlighting und dann eben zum Actionstar avanciert ist, dass der auch eben anders kann und anders schauspielen kann. Und das oder ein Samuel L. Jackson kannte ich vorher zum Beispiel auch nicht wirklich, der ja quasi durch, also ich persönlich, ne? Natürlich. Ich überleg auch gerade, hat man den. Er hat wahrscheinlich einen kleinen Samen, aber nicht in der Frequenz, weil Samuel L. Jackson spielt ja in jedem Film mit seitdem. Und Samuel L. Jackson ist ja auch erst seit Pulp Fiction Samuel Motherfucking Jackson. Genau, ja. Genau. Also seitdem ist es einfach Samuel Jackson. Also das war die Performance, die nicht nur den Charakter, sondern auch den Schauspieler definiert und Karrieren gemacht hat. Ja. Nicht nur Tarantinos Karriere, sondern eben alles, was danach gekommen ist von einem Travolta in Face-Off oder was auch immer. Die Rollen hätte er nie bekommen, wenn es Pulp Fiction nie gegeben hätte. Wenn er dort nicht gezeigt hätte, dass er mit den Nuancen oder sowas arbeiten kann, die dem Film gerecht werden oder dem Charakter gerecht werden. Perfekt besetzt. Der Film ist perfekt besetzt. Kein Durchhänger, ey. Alle super. Und genau dieses Ding, also natürlich, du kannst nicht über Pulp Fiction reden, ohne eben über die Dialoge zu sprechen. Das ist ja völlig klar. Also jeder von uns, glaube ich, kann jetzt aus dem Ärmel 300 Zitate schütteln aus Pulp Fiction, das ist völlig klar. Aber genau das, was du auch schon mal bei Reservoir Dogs gesagt hast, diese unglaublich offen kopftreffende Beobachtung von denen. Also bei Reservoir Dogs, ne, die Analyse des Liedes, bei Pulp Fiction diese erste Szene im Auto, wie sie über den Burger diskutieren. Das ist so diese berühmte Banalität des Bösen. Das ist unglaublich banal. Und es ist irgendwie auch auf so eine verschrobene Art rübergebracht. Also Gangster unterhalten sich dann über Burger. Das ist ja erstmal eine relativ groteske Situation. Aber daran, da liegt so viel Realität und so viel Echtheit. Und ja, so viel, natürlich, weil du fragst dich natürlich... ein Stück weit so viel Unschuld. Das sind einfach ganz normale Menschen, die reden über Burger. Und gleichzeitig fahren sie gerade irgendwo hin, wo sie ein paar Jugendliche abknallen sollen. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich das Geile, diese... nicht der Burger ist die Nebensächlichkeit im Prinzip, sondern die Nebensächlichkeit ist eigentlich, dass sie gerade einen Mordauftrag durchführen. Sie fahren zu ihrer Arbeitsstelle. Exakt so. Das ist ja das, also die beste Szene, oder nicht die beste, das darf man natürlich gar nicht sagen, da begibt man sich in Teufels Küche, aber eine Szene, wofür ich Pulp Fiction liebe, ist, wo sie vor der Tür stehen, auf die Uhr gucken, aber wir haben noch ein bisschen Zeit und noch ein bisschen weiter über die Fußmassage labern. Ja? Das ist so, noch deutlicher kann man eigentlich einem nicht in die Fresse hauen und sagen so, sollen wir sie jetzt schon umbringen? Ah, nee, ich habe noch ein bisschen was in meinem Milchshake, lass mal. So, weißt du, also diese, und gleichzeitig macht es aber auch Sinn, weil sie waren mitten in einer hitzigen Diskussion und Das war noch nicht geklärt. Und ich war auch in dem Zeitpunkt, sagst du, okay, ich will noch gar nicht wissen, was in der Tür ist. Genau. Ist sein Argument jetzt dazu? Weil das ist ein guter Punkt, den er da bringt. Würdest du einem Mann den Fuß massieren? So, da hat er einen Punkt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so, ja. Und das ist genau das Gleiche wie die Tippsequenz bei Reservoir Dogs, ja, wo er sagt, da hat er einen Punkt. Tarantino schafft es richtig, ein Argument zu bringen und ein Gegenargument. Und der Zuschauer sagt erst beim ersten Argument, sehe ich auch so, und beim zweiten hat er aber auch einen Punkt. Ja, wo gibt es denn heutzutage noch bei einem Film, dass zwei Leute sich unterhalten und du kannst beides nachvollziehen und kommst zu einer Konklusion? Ja, das weiß ich nicht, das ist einfach super. Zu einer was? Es tut mir leid. Wie sagt man? Zu einer Konklusion? Kommt zu einem Ergebnis. Inspektor Clouseau? Nein, Moment. Konklusion ist aber auch eingedeutscht als solches unter Intellektuellen. Wenn du das sagst. Nee? Unter Intellektuellen. Ihr müsstet sehen, wie er jetzt grinst. Unglaublich. Könnte ich ihm direkt alle ziehen. Der kleine Sack. Nee, aber das stimmt. Mit den Dialogen. Genau, gerade dieses Fußmassage-Ding, das finde ich auch einen der geilsten Dialoge im ganzen Film. Weil nämlich man da auch wieder sieht, dass, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es quasi eine relativ, ich sag mal, für uns lebensfremde Situation ist, ein Universum, in dem wir uns ja, würde ich mal sagen, nicht bewegen, das Gangster-Universum, dass die Menschen darin aber so echt und so realistisch sind. Also ich finde, in dieser Fußmassagen-Diskussion, da sagt irgendwann Vince Vega doch irgendwie, ja, ich meine, der erzählt, dass dieser eine Typ da vom Dach geschmissen wurde, weil er irgendwie die Füße von Mia Wallace berührt hat. Und da sagt Vince Vega so, ja, ich meine, aber was hast du erwartet? Du berührst halt nicht die Füße vom Gangsterboss. Genau, vom Gangsterboss. Und eigentlich passt das genau zum Ton von Pulp Fiction. Das sind irgendwie Gangster und da gibt es so einen Gangster-Kodex, an den hält man sich. Aber dann, ich finde, dadurch wirkt auch Samuel L. Jackson wieder so menschlich, weil er sagt, ey, ganz im Ernst, wir sind zwar Gangster und der ganze Shit, alles cool, aber das ist völlig übertrieben. Also wir sind irgendwie, weißt du, wir müssen immer noch ganz normal miteinander kommunizieren. Ja. Und wenn er ihn aufgrund dessen vom Dach schmeißen lässt, also wenn er das mit mir macht, Überreaktion. Genau, sollte er lieber sicher gehen, dass ich tot bin, weil ich würde ihm dafür eine Kugel in den Arsch schlagen. Ja. So, weißt du, das ist völlig übertrieben. Und das fand ich wieder, da waren die so menschlich, da waren die so greifbar. Das waren halt keine Klischee-Gangster, die halt immer nur nach diesem Gangster-Code leben. Das sind ganz normale Menschen, die sind halt irgendwie Gangster geworden, aber trotzdem haben die noch völlig normale, rationale Ansichten und Emotionen. Genau, eben bei allen Figuren, die da drin sind. Leute, sind, nicht übertreiben, ey, jetzt mal echt. Ja. So, weißt du, so, ja, das fand ich total geil. Genau das ist. Jede Figur, die da drin ist, ob es ein Bruce Willis ist, ob es ein, hier John Travolta ist, Samuel L. Jackson, die sie dann dementsprechend dann alle verkörpern, sind geerdet als Charakter, haben vor allem eben, ich meine, wir haben es auch angesprochen, diese Struktur, die dort eben wirklich auch das war, was dann das Ungewöhnliche war, dass eben das alles out of sequence erzählt wurde, ne, wo dann eben Spannungsaufbau und sowas dann dort gemacht wurde, wo dann auch die ganzen Sachen, die du normalerweise chronologisch in dem Film gehabt hast, dadurch, dass so viele Geschichten quasi ineinander dort greifen, wenn auch natürlich nicht alles, das so, dass du dann 10 Handlungsstränge hast, die alle zu einem zusammenlaufen, aber sich dann peripher immer mal berühren. Und dass es eben so gut funktioniert hat, wie es verbaut war, mit den Charakteren, mit den Handlungssträngen, dass du dich nicht verwirrt gefühlt hast danach. Ne? Es gibt dann auch andere Filme, wenn die wirklich so ein High Concept, das ist ja eigentlich schon High Concept eigentlich, dadurch, dass du ja so viele Filme, eigentlich unterschiedliche Filme ineinander mischt und trotzdem zu einem kohärenten Ergebnis du dann kommst, wo du dich auch nicht nachher fühlst, als ich habe jetzt nichts verstanden oder was sollte das jetzt eben, sondern du gehst eben mit dem Gefühl raus, hey, das hat funktioniert und nachvollziehbar und so weiter und ich fand das eigentlich ziemlich cool alles. Genau, also bei Pulp Fiction, das ist kein typischer Gimmick-Film. Da gibt es am Ende jetzt nicht den unglaublich unvorhergesehenen Story-Twist, der irgendwie den ganzen Film auf dem Kopf stellt. What a twist! Kein Shyamalan. Genau. Shyamalan Ding-Dong. Genau, da geht es um Ideen und nicht um Twists, anders als bei Shyamalan. Aber das ist so, also kennt ihr den Film Snowcake? Snowcake. Mit Sigourney Weaver. Egal. Auf jeden Fall, die Unterzeile von diesem Film ist, jedes Leben berührt ein anderes. Und ich finde, das kann man genau auf Pulp Fiction übertragen. Mhm. Also da geht es halt nicht um einen großen Clou am Ende, sondern es zeigt halt einfach, wie jedes Leben ein anderes berührt, was eben, dann wiederum exakt andere Reaktionen gibt. Aber das meinte ich auch vorhin mit dieser, was ist das Gegenteil von Chronologie? Antichronologie. Asynchronologie. Finde ich mal jetzt. Synchronität, egal, wie auch immer. Ja, ja. Das wirkt bei Tarantino nicht aufgesetzt. Ja? Ja. So wie bei Shyamalan, gut, bei Sixth Sense hat es noch geklappt und vielleicht auch noch bei hier, wie heißt er? Unbreakable. Science, oder? Unbreakable. Aber danach fing es an, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt sein Image und dem muss er gerecht werden. Und seitdem versucht er nur Twist. Noch, wir brauchen einen Twist und wie schaffe ich es den, das ist wie so eine Folge 3 Fragezeichen, fast so Scooby-Doo, ja, um es genau, mal. Genau, das so, ist so. Ist, das, aber das ist bei Tarantino eben nicht so. Das ist einfach, da macht es Sinn. Die Art und Weise, wie er die Kapitel aufteilt, auch bei Kill Bill ist es so, bei Reservoir Dogs ist es so, bei Inglourious Basterds ist es so. Die Zeitsprünge machen alle irgendwie Sinn und die verschiedenen, also genau, und es fühlt sich nicht, es fühlt sich nicht als Gimmick an oder es, also ich nehme die nicht mehr eben als so ein Gimmick oder einfach als ein Element wahr, sondern die gehören einfach dazu. Also ich habe jetzt nicht aktiv bei Inglourious Basterds gedacht, okay, hier Zeitsprung und Flashback oder sowas, sondern einfach das gehört dazu, verglichen eben mit einem Shyamalan, wo auch viele Leute und ich auch persönlich enttäuscht war, einfach nach so einem echt, echt guten Ding wie Sixth Sense, dass er sich eben so als One-Trick-Pony dann herausgestellt hat. Ne? Also der Selbstdarsteller, der sich gerne als Messias in seine Filme einbaut oder hier, ich bin der coole Actor und dann machen wir einen Twist am Ende und alles ist geil. Aber das ist zum Beispiel nichts auch so eine Sache, man muss auch dann zugeben, dass man durch Tarantino mittlerweile auch so eine Gelassenheit hat. Man glaubt ihm, also bei Pulp Fiction am Anfang habe ich auch gedacht, so, hä, what the fuck, was passiert hier eigentlich gerade? Moment, so. Wie, was? Aber am Ende war es eben ein Erfolgserlebnis, sage ich mal, für mich persönlich. Und seitdem kann ich mich auch fallen lassen. Seitdem kann ich auch sagen so, okay, alles klar, mach mal, es wird schon seinen Sinn haben. Ja, genau, genau. Deshalb war ich bei Inglourious Basterds, habe ich nicht eine Sekunde irgendwie gesagt, so, was soll das denn jetzt oder so. Sondern ich hatte vollstes Vertrauen, mich in die Hände von Tarantino absolut, zu geben. Auch nach Death Proof? Ja, also... Da gab es ja keine Zeitsprünge? Nein, nicht Zeit. Achso, ich dachte, es meine so in Hinsicht einfach, dass ein Grundvertrauen auf den Regisseur aufgebaut ist. Ich weiß schon, was er anstellt. Ja, aber bei Inglourious Basterds hast du schon nach der ersten Szene gewusst. Okay, die erste Szene war ganz natürlich. Abgesehen davon ist Death Proof halt, um es schon mal vorwegzunehmen, für mich ist es sowas. Klar, ich mach da mit, okay, so, weißt du, aber ich nehme schon an Inglourious Basterds, da wusste er ja schon, das ist das nächste Ding und so, das hat er halt mitgemacht und da sind auch ein paar nette Dialoge und ein paar schöne Kamerafahrten und so, aber wenn wir hier, wir huldigen hier seit über einer Stunde einem der besten Regisseur der Welt, da kannst du natürlich nicht mit Death Proof kommen. Da sind wir dann natürlich enttäuscht und so. Wenn er jetzt nach Death Proof nichts mehr auf die Reihe gekriegt hätte, hätte ich auch gesagt, okay, schade, er hat's verloren, aber er kommt mit Inglourious Basterds und da kann ich dann auch wirklich sagen, okay, er hat Death Proof gemacht, so ja, what? Ja, also, da quatscht man drüber, wenn wir dort angekommen sind. Ich merke bei Pulp Fiction, es ist irgendwie echt schwer, darüber was zu sagen, weil es so unglaublich viel gibt, was man da ansprechen könnte und müsste. Also jedem brennen jetzt irgendwie tausend Sachen auf der Zunge. Aber das ist so wie ein Füllhorn ein Füllhorn der Diskussionsgrundlagen. Kommen wir doch dann lieber zu einem Film, der danach kam und der für große Enttäuschung sorgte, weil Pulp Fiction eben eine Erwartungshaltung geweckt hat, die nur schwer zu erfüllen ist. Eben. Ich wollte noch eine Sache zu Pulp Fiction sagen. Aber das ist die letzte. Ja. Ich finde bei Pulp Fiction auch sehr schön, abgesehen davon, dass er total spannend ist, super Soundtrack hat und sehr clever und alles, dass man auch hier wieder, obwohl er auf den ersten Blick gar nicht so wirkt, aber dass man da auch merkt, dass er durchaus ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden und auch eine Moral versucht zu transportieren. Ja. Zum Beispiel, also an mehreren Sachen sieht man das. Zum Beispiel als Butch wiederkommt und Marcellus Wallace da vor seinem Vergewaltiger rettet. Achso, ich meine, natürlich, ich glaube, jeder beim Anschauen hat sich auch gedacht, nie im Leben gehst du da nochmal runter und probierst, den Typen zu retten, der gerade dabei ist, dich umbringen zu lassen, weil du ihm das Geld gestohlen hast. Also der erste Reflex ist ja ein Fluchtreflex. Natürlich. Aber dadurch, dass er zurückkommt, und auch sehr interessant, ich finde das auch so ein kleines Detail, die Waffe seiner Wahl ist ein Katana-Schwert. Das ist irgendwie nicht eine Knarre, es ist kein Hammer, kein Baseballschläger, keine Kettensäge, die da auch rumliegt. Es ist ein Katana-Schwert. Also ein Symbol, was sehr rein ist, was für Ehre steht, weißt du, irgendwie. Das ist, glaube ich, kein einfach nur so cooler Zufall, dass er gerade ein Katana-Schwert runternimmt und dann nochmal runtergeht, um seinen Todfeind aus den Händen seiner Peiniger befreit. Genau. Und am Ende, also ich meine, Pulp Fiction, ich glaube, das können wir jetzt echt mal sagen, das hat, glaube ich, jeder gesehen, aber am Ende wird er ja quasi dafür auch belohnt, dass er als einer der ganz, ganz wenigen seinen Frieden in der Geschichte findet, dadurch, dass er mit seiner Freundin dann so ganz klischeehaft auf dem Motorrad, Saddest Dead Baby, das ist ein Chopper, kein Motorrad, genau, in den Sonnenuntergang fährt. Also das war eine sehr groteske, schlimme Geschichte mit vielen Toten und Blut, aber er letztendlich hat sich so eine gewisse Reinheit und so eine Aufrichtigkeit und so eine Gerechtigkeit bewahrt und wird dafür auch am Ende belohnt. Eben die Diana. Anders zum Beispiel als bei John Travolta. Vincent Vega eben, ja, der genau. Dementsprechend. Nach der famous Schussszene kommt es dazu, ja, einem Dialog, wo Samuel L. Jackson meinte, wie er ist raus aus dem Scheiß, er hat da ein Wunder erkannt und will jetzt über die Erde laufen und so, mal gucken, wo es ihn treibt. Und Samuel L. Jackson sagt so, nee, Jules, du hast dich entschieden, Penner zu werden. So, weißt du, irgendwie, er tut es so total ab, er weigert sich, dieses Wunder anzuerkennen und wird ja auch im Laufe der Geschichte dann erschossen, also stirbt, anders als Samuel L. Jackson. Also ich glaube, dass da durchaus ein sehr, sehr gerechter und moralischer Kern in diesem Film ist. Also anders als viele sagen, glaube ich nicht, dass Tarantino einfach so ein hirnloser, ich bringe Leute um das Umbringen. Natürlich, es ist nicht nur, ich glaube schon, dass der Schockeffekt ist natürlich da, wenn dann John Travolta auf dem Locus erschossen wird und so weiter, aber ich glaube nicht, dass du dich danach eben wirklich gefühlt hast, das ist unverdient. Da muss ich jetzt auch nochmal sagen, wie genial das eigentlich ist, einen Film zu kreieren, wo du John Travolta tötest und John Travolta existiert trotzdem weiter, weil er nicht chronologisch ist. Mhm. Ja? Ja, ja, das sehr, ist sehr ja gut. Eigentlich für ja, mich auch wieder so ein Ding, was normalerweise zum Beispiel gibt es einen Film, Deep Blue Sea, wo wir bei Samuel Jackson, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Beste Szene. Beste Szene. Ja, okay. Samuel Geil. Jackson, sorry, das ist jetzt Spoiler, wer ihn noch nicht gesehen hat, kurz überspringen. Ja, Samuel Jackson, eigentlich ein Headliner in dem Film, weil er der Star des Films, also der größte Name des Films ist, und wird einfach mal nach 20 Minuten von einem Hulk mitten im Dialog gefressen und ist tot und weg. Ja. Nach so einer anfeuernden Rede. Ja, wir müssen überleben. Zack, kommt von hinten ein Hai, reißt ihn weg aus dem Bild, weg ist er. Ich habe mich kaputt gemacht. Ja, das war super. Und, aber dann ist er halt weg. Ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, weil ich Samuel Jackson finde ich cool. So, jetzt ist er weg. Ja, wie? Ja? Aber bei Pulp Fiction stirbt Tarantino, aber stirbt Travolta. Aber es gibt trotzdem noch einen Haufen cooler Szenen mit ihm. Wie geil ist das denn? Weißt du? Eben. Und die kriegen dadurch, einen ganz anderen Twist eben. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dadurch, dass du weißt, dass er später dann in der Chronologie der Geschichte stirbt, finde ich, achtest du auch ganz anders auf seine Taten und wie er ist, was es für ein Mensch ist, was er redet, worüber er sich definiert. Und du wirst entlassen aus dem Film mit einem lebendigen, in kurzen, bescheuerten Knacki-Klamotten, Travolta, der aus der Kneipe geht. Das finde ich, ist einfach irgendwie, muss man sich erstmal bewusst machen. Da wird einer abgeknallt, den man voll cool findet, aber irgendwie geht man mit ihm aus dem Film. Also das finde ich nach wie vor. Und allein schon das Abknallen, das kam ja auch so völlig, völlig überraschend. Ja. Also weißt du, Butch steht in seiner für alten beide, Wohnung, eben, alle Beteiligten. Findet die Knarre, ist völlig verwirrt, hinter ihm hört er die Spülung und Vincent Vega kommt vom Klon. Beide gucken sich an und dann kommen diese Toasties herausgeschnellt und er schießt ihn so übrigens reflexhaft. Das zweite Mal in dem Film, dass Travolta auf dem Klo kacken ist. In der Szene, wo Honey Bunny und Pumpkin das Restaurant überfallen, ist er auch kacken. Sehr gut. Und die dritte wichtige Szene, er ist mit Mia Wallace, da ist er auch auf dem Klo, während sie die Überdosis Heroin ist. Also jedes Mal, wenn er auf dem Klo ist, kommt er raus und the world has turned into shit. Dieses Standoff, was Bruce Willis und John Travolta dort eben haben, zwei Charaktere, die dir eigentlich auf die ein oder andere Art sympathisch geworden sind. Ne? Und du auch selbst denkst, scheiße, jetzt sind die in der Situation, jetzt wird irgendwas passieren. Du weißt ja noch nicht, also natürlich, Bruce Willis hat die Knarre in der Hand und so weiter, aber du weißt nicht genau, wie er reagieren wird. Dann wird das durch eben die Toasties dort ausgelöst, ob es jetzt so eine Affekthandlung, man die dann so viel kommt. Drüber reden, wir haben noch nicht über die Tanzszene geredet, wir haben noch nicht über den goldenen Inhalt, über den Koffer geredet, aber ganz ehrlich, wir können uns jetzt verlieren, wir müssen einfach ein Pulp Fiction Podcast machen. Wir sind erst bei Pulp Fiction, Alter. Ja. Dann machen wir Jackie Brown sehr kurz. Ich schlage mal vor, wir machen das mal als demnächst als kleines Experiment. Wir schauen uns einfach Pulp Fiction an und quatschen währenddessen als Audiokommentar, was man dann drüberlegen kann. Das finde ich ziemlich gut. Ja, das machen wir demnächst mal einfach. Ja, wir brauchen aber auf jeden Fall Burger dazu. Wir brauchen Burger. Das ist ein guter Burger. Ein Viertelfinder. Ist doch klar. Du hast es vorhin schon angesprochen. Natürlich, nach Pulp Fiction, ich glaube 96 müsste es gewesen sein, kam natürlich der Nachfolgefilm, wo wir als Quentin Tarantino Angestachelte schon mal eben durch Reservoir Dogs schon mal auch einen Geschmack bekommen haben, wie das aussehen kann, kam dann eben der nächste Film und der war Jackie Brown, den er gedreht hat. Da muss ich sagen, ich bin einer der wenigen Menschen, die den richtig geil finden, war eine meiner ersten DVDs Jackie Brown. Und man muss aber auch dazu sagen, dass es auf einem Roman von Elmore Leonard basiert, also kein Originalskript von Tarantino ist, was er gesagt hat, was auch der größte Fehler war. Er hat jüngst bei der Inglourious Basterds Interview-Kette, die er gegeben hat, um den Film zu promoten, hat er gesagt, dass er eigentlich nur noch Filme machen will, wo er selber auch dann das Drehbuch schreibt. Ja. Mhm. Dann ist er am besten. Aber nach wie vor sagt Tarantino über seinen eigenen Film, das ist kein Scheiß, könnt ihr auf YouTube über einem der 1000 Interviews nachgucken, dass Jackie Brown sein bester Film ist, sagt er von sich selbst. Und ich muss sagen, ich finde den Film super geil. Ich bin ein großer Fan davon. Ich fand auch Out of Sight vom gleichen Autor schon ziemlich cool. Mhm. Natürlich jetzt nicht Pulp Fiction-Liga, aber schon auf jeden Fall coole Gangster-Scheiße. Out of Sight war auch ein sehr gutes Ding. Und ich finde das Cast genial mit Robert De Niro als diesen abgefuckten Knacki und Chris Tucker hat eine kleine Rolle und Bridget Fonda und natürlich Pam Grier im Zentrum, Michael Pam Keaton. Ich glaube auch, verglichen mit der Buchvorlage, da war es ja auch keine schwarze Hauptcharakterin dort. Ne? Also es war die war nicht schwarz, glaube ich. Also ich habe es nicht auf jeden Fall eben da, wo er nochmal seine eigenen Vorlieben und Interessen eben durch diese Pam Grier, eben eine ganz große Schauspielerin des Blaxploitation-Genres, also diese 70er Jahre Foxy Brown. Eben die speziell auf das schwarze Publikum zugeschnittenen Kinofilme mit halb Ballerszenen, halb Kung-Fu und so weiter, also alles das, was damals gezogen hat und die dann quasi auch damals auch eine, also mit Jackie Brown eben auch nochmal ins Rampenlicht gerückt wurde, die dann eben auf, ich glaube, TV-Filmrollen relegiert war oder überhaupt kaum noch was gemacht hat. Ja. Robert Forster, also, der dann auch sehr viel, ich glaube, danach auch sehr viel wieder Arbeit bekommen hat. Also ich habe Jackie Brown, also zu dem habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis, was aber, glaube ich, auch eher mir anzulassen ist als im Film, weil ich den nur einmal gesehen habe, damals, als er rauskam, relativ frisch. Seitdem auch nicht mehr. Ich fand den auch damals relativ enttäuschend. Ich fand ihn ziemlich schlapp, zu langatmig, da passiert zu wenig. Das liegt aber, muss ich natürlich zugeben, das liegt, glaube ich, mehr an meiner Erwartungshaltung, die ich damals hatte, als vielmehr an dem Film. Also ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich kriege gerade auch, während wir drüber reden, ein bisschen Bock, den mal zu gucken. Gesagt, ich glaube, dass er wirklich, wirklich gut ist. Ich habe nur damals was anderes erwartet und war aufgrund dessen ein bisschen enttäuscht. Also ich sag mal, was das große Problem im von Jackie Brown ist nicht als Film als solcher, sondern im Tarantino-Universum ist, dass es wenig Szenen oder Sequenzen gibt, die einem so im Kopf gebrannt sind wie bei seinen anderen Filmen. Das ist im Prinzip ein super cooler Thriller mit tollen Darstellern, mit guten Dialogen, mit einem guten Drehbuch, aber es ist jetzt keiner, wo du nach dem Film noch, wie wir jetzt 10 oder 15 Jahre später, noch über einzelne Szenen denkst, nachdenkst oder Dialoge oder so. Ja, genau. Das ist so zitatergiebig. Ja, er ist einfach nicht so spektakulär wie die anderen Filme. Er ist ein bisschen subtiler, ist eine ruhigere Nummer von ihm und tanzt deshalb auch so ein bisschen aus der Reihe, ja. Aber trotzdem ist es, finde ich, ein absolut super Thriller, weil einfach in dem Film auch alles stimmt. Die Story, die Charaktere. Die Schauspieler, es ist einfach, da sind viele Sachen dabei, die ich richtig geil finde, aber ich muss auch sagen, Jackie Brown sich anzugucken, ist langwieriger oder anstrengender als ein Pulp Fiction, der viel kurzweiliger ist. Ja, ich glaube, das ist auch eben was wir vorhin angesprochen haben, dass Tarantino, wenn er die Filme jetzt eben macht, dass er dort quasi seine eigenen Filme macht, seine eigenen Tribute an irgendetwas und dadurch, das kommt ja schon am nächsten denen dran, dadurch, dass es eine Buchvorlage gegeben hat, an die er sich dann halbwegs gehalten hat, mit entsprechenden Änderungen natürlich und so weiter, dass es dann eine Art Tarantino macht Punkt Film war. Tarantino macht eine Buchadaption, ne? Wenn es ein Liebesbuch gewesen ist oder so, ist so ein Romantikbuch, dann hätte er einen Liebesfilm dann dementsprechend gemacht. Und das ist vielleicht das, was in der Phase seiner Karriere, dass er noch nicht, sagen wir so, damit umgehen konnte, dass er seinen Style komplett mit dieser Buchverfilmung und so weiter verbinden kann. Also im Grunde um die Story dort dreht sich ja primär eben, das ist Pam Grier als Flugbegleiterin, als Stewardess, die dann eben für ihren Drogen, was ist der Drogenkönig Samuel L. Jackson, glaube ich, dort irgendwelche Drogen schmuggelt, ist es dann eben. Ne? Und dann kommen etliche Verwirrungen und Wirrungen dann mit dazu. Mir fällt gerade ein, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch einer der Punkte, die mich genervt haben bei Jackie Brown, dass nämlich Samuel L. Jackson auf Deutsch, damals hat man ja noch die synchronisierte Fassung geguckt. Natürlich, klar. Irgendwie eine andere Stimme hatte. Hatte der nicht die Stimme von Biff aus Zurück in die Zukunft? Das kann sein. Ne? Ich glaube, ich müsste es nochmal sehen, aber das hat mich total irritiert. Das hat mich echt genervt. Tatsächlich. Vielleicht hatte der Film deswegen schon keinen allzu guten Start bei mir, weil mich das total irritiert. Bin sehr gespannt. Ich hab ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Und es kann ja vielleicht mit jetzt wirklich 13, 14 Jahren Perspektive, die du dann dir angeeignet hast danach. Vielleicht ist das ein komplett anderes Erlebnis. Ihr solltet ihn auf jeden Fall. Wir gucken ihn zusammen und labern drüber. Ohne Scheiß. Ja, also Jackie Brown, ich gebe ihm gerne mal eine Chance. Ich rühre seither immer die Werbetrommel, weil irgendwie alle Leute immer enttäuscht sind von dem. Ich finde es so schade, weil ich finde ihn einfach auch gut. So. Das ist natürlich nicht der beste Tarantino und so, aber er kommt auf jeden Fall, weil er von Tarantino ist, viel schlechter weg, als wenn er von irgendeinem anderen gewesen wäre, würden alle sagen, geiler Film. Aber bei Tarantino, das ist halt die Messlatte. Er muss ständig mit Kill Bill und mit Pulp Fiction mithalten. Und das ist natürlich... Also Da will ich gerade noch mal drauf zu sprechen kommen. Eben zwei, die relativ nah dran waren, wo Jackie Brown und eben in From Dusk Till Dawn als Schauspieler, dass wir Jackie Brown mal jetzt verlassen, glaube ich. Da können wir auch vielleicht später nochmal irgendwann mal darauf zurückkommen in einem anderen Podcast oder was auch immer geartet. From Dusk Till Dawn, da war er natürlich als Schauspieler mit dabei. From Dusk Till Dawn, ein Film von Robert Rodriguez, der quasi Ein-Mann-Produktionsfilm-Army, die sich in den 90ern etabliert hat. Er damals mit El Mariachi, glaube ich, für $7,000 oder sowas gedreht. Desperados, ein unglaublicher Film zu der damaligen Zeit. Der Und ein ganz dicker Buddy von Tarantino. Die kommen genau, die aus derselben Ecke. Genau, die haben, du hast sehr gemerkt, dass die beiden, also von dem Film her, die sich super natürlich heiß, zu ähnlichen ey. Zeiträumen dann dort entwickelt haben oder in quasi prominent geworden sind in der Form, dass sie sich dann Filme machen können, dass die auch ähnlich ticken. Und das ist dann eben dann dazu gekommen, dass Robert Rodriguez sich gesagt hat, ich mache jetzt meinen... Die beiden sind einfach Brüder im Geist. Ja, genau. Und die kommen aus derselben Ecke, die ticken gleich. Die sind wirklich, die lieben sich gegenseitig, sind die Brüder. Ich habe ein Buch von Robert Rodriguez, Rebel Without a Cause, kann ich nur empfehlen, wo er, das ist quasi ein Tagebuch, das er geschrieben hat, während er El Mariachi gedreht hat, wo er im Prinzip geschrieben hat, wie dieser Film zustande kam, wie er sich alles selbst zusammengeklaut hat und weiß nicht, diese Filme und finanziert hat und so, was aber auch gleichzeitig so eine Ermutigung an junge Filmmacher sein soll, quasi, mach dein Ding. Ja, genau. Du brauchst nicht viel Geld, um einen coolen Film zu machen. So ein Drive und ein Elan, den jemand wie Robert Rodriguez mitbringt. Also er macht ja wirklich alles vom Film, von Schnitt, also speziell bei El Mariachi und den frühen Sachen, dass er wirklich von auch selbst Spezialeffekte und sowas selber in Auftrag gibt, dass ich glaube, es gibt wenige Regisseure, die ihre Vision so exakt auf Leinwand bringen können, wie ein Robert Rodriguez. Und er hat ja auch, glaube ich, mal irgendwie in einem Interview gesagt, dass Tarantino sowas wie sein Lehrer ist, aber ein Lehrer, der auch auf seinen Schüler mal hört. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz interessante Bezeichnung, weil ich glaube schon, dass die beiden so, dass natürlich stilprägend ist Tarantino, aber man merkt, dass Tarantino einen Respekt auch vor Robert Rodriguez hat. Das merkt man, dass er Bock hat, zu gucken, ey, was macht er da draus? Ja? Eben. Und das finde ich, sieht man auch bei From Dusk Till Dawn. Genau, das ist, denke ich mal, eben auch einer der Gründe, wo sich Quentin Tarantino als Schauspieler dann eben in die Hände von Robert Rodriguez begeben hat. Und ich meine, den Effekt, den Pulp Fiction hatte, also für mich, ich bin mittlerweile ein bisschen, ich stehe angesäuert gegenüber From Dusk Till Dawn, aber es ist keine Schuld des Filmes, weil einfach meine Schwester so extrem auf From Dusk Till Dawn abgefahren ist, den habe ich ihm bestimmt im Bison 40 oder 50 Mal angucken müssen, den sie als DVD, als Videokassette, als sonst was dort hat. Ja, und deshalb bin ich gegenüber dem Film ein bisschen suspekt, aber das liegt nicht am Film super. Selber. Eben, weil, ich habe From Dusk Till Dawn damals in der Sneak, in der englischen Sneak in Frankreich gesehen. Sehr gut. Ja. Und ich wusste nichts. Sehr gut. Ich wusste nichts, ich wusste nur, dass die erste Sequenz da in der Tankstelle da oder Supermarkt oder was das da ist in der Wüste geliebt habe. Und ich wusste nichts und dachte nur, geiler Gangsterfilm. Und als er dann auf einmal, wo es da auf einmal richtig abgeht. Ich dachte wirklich so, was geht denn gerade hier ab? Das gab es so noch nicht. Und ich war einfach danach so geflasht von dem Film. Das ist einfach... Es ist so ein überraschender Film. Einfach durch diesen Genre-Mix, wollen wir es mal nennen. Eben einfach, dass er dort einmal selbst mit einem George Clooney... Ne? Hat seine Karriere gestartet. George Clooney, ähnlich wie das bei John Travolta war es natürlich eine Wiederauferlegung mit Pulp Fiction, aber George Clooney ist auch der George Clooney erst geworden, dadurch, dass er From Dusk Till Dawn machen konnte, einfach nicht der typische TV-Schönling, der ja von ich glaube, von was war es? Emergency Room dann dementsprechend gekommen ist, sondern auch einfach eine coole... Das ist aber doch allein schon, ich meine, für uns ist das heute rückblickend, weil George Clooney halt mittlerweile einfach so krass ist, ja, aber damals war es einfach der gute Doktor aus Emergency Room, der in fucking From Dusk Till Dawn, dem Badass-Film überhaupt, den krassesten abgefuckten, er sagt es ja sogar selbst über sich, Motherfucker. Ich bin vielleicht ein Bastard, aber ich bin kein verdammter Bastard. Und alles, was dort an Charakteren immer dazukommt, natürlich ist das jetzt, du siehst natürlich dann den typischen Robert Rodriguez-Stil und da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es um Grindhouse geht, wo die beiden zusammengearbeitet haben, was ja nochmal potenziert ist in der Form dort mit Robert Rodriguez' Teilnahme dort. Essentiell zwei Verbrecher, die dann George Clooney und Quentin Tarantino. Analysieren wir jetzt auch noch From Dusk Till Dawn? Ne, kurz mal einfach. Ne? Also zwei Verbrecher, ja die dann quasi eine Familie als Geisel nehmen. Mit Juliette Lewis und Harvey Keitel, glaube ich, war der Vater. Ja, ne? Ja. Oder? Ne? Und du denkst, es ist so eine Gangstergeschichte oder sowas, die dort passiert und auch mit krassen Szenen im Supermarkt, wo Quentin Tarantino die Hand durchgeballert wird und so weiter, einfach so. Auch da wieder tut die Kugel richtig weh. Genau. Ja, ohne Scheiße. Wo das einfach absolut Gewicht hat. Das sieht nicht gut aus. Und dann geht's natürlich ins Titty Twister, dann dorthin, wo ein Splatter, Vampir, Explosion, sonst was mit Tom Savini, der Special Effects Guru für etliche Splatter-Filme. Also wenn du irgendwas mit Splatter-Filmen am Hut hast in den 80ern und 90ern, Tom Savini hat wahrscheinlich die Effekte gemacht, das war damals. Dein Mann, Baby. Als mit der Penisknarre. Tötet alles Sexmaschinen. Salma Hayek, der berühmte Tanz in der Schlange. Unglaublich, ne? Oder auch so Bilder einfach, die dir in den Kopf schießen, diese menschliche Gitarre, die die Vampire aufgebaut haben, mit dem aus Körperteilen. So total abgedrehte super, Bildsprache, wenn du, also im Sneak, wenn du absolut nichts von dem Film gewusst hast, für mich auch dann eben so eine Videokassettenentdeckung damals zu der Zeit, mitgenommen und angeguckt und auch einfach, du guckst und denkst, was ist hier los? Unglaublich. Mhm. Das ja, genau das, was du gerade beschrieben hast, Eddie, dieses, wenn du vorher überhaupt nichts weißt und auf einmal. Also ich hatte das auch, ich habe den Film schon gesehen und den danach nochmal, wie zwei Tage später, mit ein paar Kumpels geguckt und einer von diesen Kumpels hat auch nur gehört, dass es irgendwie da so um Vampire und so weiter geht. Und der Film läuft ja die ersten 45 Minuten, ist eine völlig klassische Gangstergeschichte, die eigentlich auch hätte so weitergehen können. Ja. Und er sagte auch schon so, hey Jungs, ich dachte, hier geht's irgendwie um Vampire, was ist jetzt los? Und genau in der Sekunde geht's dann auch echt los und das war... Ey, das ist einfach geil. Also mittlerweile kann man nicht davon ausgehen, dass irgendjemand den noch nicht gesehen hat. Aber damals war das super. An der Stelle möchte ich kurz Werbung machen für die, ich weiß nicht in welcher Form, ich habe die aus die DVD, die original ungeschnittene 18 aus der Tarantino Collection. Auf jeden Fall ist da ein Special drauf. Fast 80 Minuten lang, wo die quasi nochmal einen Film gedreht haben, und zwar von den Dreharbeiten, wo man den habe ich gesehen, ja. Ja, wo die wo man George Clooney und Tarantino auch Party machen sieht und so. Und kann ich nur empfehlen, ist sehr cool. Die haben da am Anfang sieht man nur die Füße von den beiden, wie sie langlaufen. George Clooney schreibt dauernd Autogramme und keiner will eins von Tarantino. Und dann sehr gut, sehr, sehr gut. Also nehmen sich selbst auf die Schippe, im Hintergrund läuft Staying Alive von Bee Gees und so. Also wenn man irgendwo eine Double Disc Edition kriegt oder so, ich habe vergessen, wie dieses Special heißt, aber ein 80-minütiges Special gibt es auf DVD, kann ich nur empfehlen. Also auf jeden Fall, Rodriguez, deswegen sind wir drauf gekommen, ist auf jeden Fall echt Bruder im Geiste von Tarantino. Absolut. Die kommen, man merkt einfach, das sind totale Filmgeeks, das sind Nerds, die kommen aus derselben Ecke, die auch sehr spannend, wir sind jetzt keine klassischen, also Tarantino wurde mal gefragt, did you go to film school? Und er sagt, no, I went to films. Ja, und das bringt so auf den Punkt, so weißt du, die müssen nicht irgendwie Kurse belegen darüber, wie man Skripte schreibt. Das sind einfach Filmfans, die haben Bock auf Film, die haben gelernt, die haben viel, viel gesehen, viel verarbeitet. Und das merkt man doch auch, oder? Man merkt doch, total, dass Tarantino zum Beispiel einer ist, der Filme wirklich liebt. Das ist das, was ich auch gemeint habe. Er hält sich nicht für schlauer, was er wahrscheinlich ist, aber er hält sich nicht für schlauer als sein Zuschauer, sondern der hat einfach Bock auf Filme. Der hat nicht dieses pseudo-elitäre, künstlerische Gehabe oder so, sondern der hat einfach Bock auf Filme. Jetzt, als Inglourious Basterds in den Kino kam, gab es da auf YouTube, oder gibt es auf YouTube ja diese, seine Top 20 Filme. Ja, oder so. Hab ich gesehen. Oder irgendwie seit die besten Filme, die rauskommen, sind seit er Regie führt, also seit 18 Jahren oder so. Und da sind Filme dabei, so einfach ohne irgendwie, wo einer versucht, was durch seinen Filmgeschmack über sich selbst zu sagen, so, ich stehe auf die alten Klassiker von 19... Citizen Kane, muss er weißt du, sondern da sind einfach Filme, auf die er Bock hatte, ja, ich glaube Matrix oder so erwähnt er, oder weiß ich nicht was, hier, Battle Royale oder so. Ja, wo er so einfach Filme sagt, die jetzt nicht unbedingt die anspruchsvollsten oder so sind, aber wo er einfach sagt, das sind Filme, die haben mir Bock gemacht. Und da merkst du einfach, er hat diese Leidenschaft, er mag einfach coole Filme. Und das finde ich geil. Genau. Das Gefühl, was in seinen Filmen rüberkommt, wir haben ja lang und breit darüber gesprochen, dass er eben einer sozusagen von uns ist, ne? Die wir natürlich als Filmfans und so weiter, wir müssen natürlich hier nicht die absoluten Cineasten geben. Wir können natürlich einen Citizen Kane zu schätzen wissen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, niemand wird seinem ankreiden, der sagt, also ich finde, dass Citizen Kane der beste Film ist oder sowas. Das hört sich schon ein bisschen elitär-snobistisch an einfach. Ja, vor allem also Citizen Kane, ich meine, echt schon super Film. Ja, aber ganz handwerklich gut. Wann gehe ich denn abends zu meinem DVD-Regal, weil ich richtig Bock auf Citizen Kane habe? Eben. Also Kill Bill, ja klar, hau rein. Pulp Fiction, tausendmal gesehen, schmeiß rein. Genau das ist es, Und das ist eben, was rüberkommt durch Tarantino. Er ist eben einer, der Leidenschaft hat, der eben einer wie wir ist, aber dann seine Leidenschaft so ausdrücken kann und so extrem dann rüberbringt, dass er dann wirklich geile Sachen aufzählt und Leuten band. Und leidenschaftlich wurde es ja auch in seinem nächsten Film. Genau, ich wollte gerade sagen. Da wurde es dann deutlich. Da ging es dann mal richtig. Da ging es dann mal richtig. Wir haben kurz darüber gesprochen, Anfang 2 geteilt, oder ich glaube, ich warte immer noch auf die Einfassung Blu-ray. Auf den super. Es soll ja der dritte Teil kommen übrigens. Es soll ein dritter Teil? Hat er gesagt? Ja. Echt? Es steht schon bei IMDb. Die Braut wird wieder kämpfen. Von welchem Film reden wir noch? Von welchem Film? Kill Bill. Kill Bill. Ich glaube, wir können eins und zwei einfach zusammenfassen in der Diskussion jetzt hier. Obwohl die ja schon, also interessanterweise sind das ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Filme. Es sind unterschiedliche Filme, was mich auch dann gewundert hat in der Ansicht. Also Kill Bill war der quasi das Tribut mal wieder, ne, von Quentin Tarantino, ist so 2000, 2001 oder wann war? Ein bisschen später, 2003 2004. Also es war schon eine recht große Pause zwischen dem Jackie Brown. Ich check das gleich nochmal nach. Also es ist auf jeden Fall eine sehr große Pause gewesen seit dem 96er Jackie Brown, bis er wieder selber einen Film gedreht hat. Währenddessen eben als Schauspieler aktiv, als Drehbuchschreiber, Produzent und so weiter. Du hast dann eben auch später bei anderen Filmen gesehen, Presented by Tarantino oder Four Rooms Endorsed. Ich glaube, war Crouching Tiger, Hidden Dragon nicht auch von Tarantino quasi endorsed, glaube ich, oder? Irgendwie sowas? Es gab mal irgendwie auf DVD gab es so eine Edition mit Sticker Tarantino findet es gut, also, sozusagen, was schon als Marke. Über acht Ecken also, so wie der Film, den ich mal in der Videothek habe, mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone. Also, das ist dann so. Wenn man gar nichts zu bieten hat, dann. Obwohl Tiger und Dragon natürlich auch super war. Auf jeden Fall hatte aber Tarantino war trotzdem präsent, dadurch, obwohl er eben lange Zeit keine Filme mehr gedreht hat. Und dann kam eben. Anfang des gerade abgelaufenen oder ablaufenden Jahrzehnts, je nachdem, wann der Podcast online geht. Moment mal, wie lange brauchst du denn dafür, den zu schneiden? Ja, bitte, ich werde ihn vielleicht nächste Woche gleich online machen. Ach so. Ja. Dementsprechend kam Kill Bill, der Tribut an das japanische Action-Slasher, sonst was Kino und viele Sachen reingemixt. Also, wie eben so. Also wenn du ein Fan der ist ja nicht wirklich ein Eastern oder so ein Karatefilm, eben auch Sachen, mit denen ich dann damals aufgewachsen bin, weil ich war dann großer Fan von Bruce Lee, von Jackie Chan, das ist meine Kindheit. Auf jeden Fall. Also ich habe noch etliche Fotos, wo ich so Bruce Lee-Posen in Unterhosen oder sowas, das Kleinkind dann dort. Von der letzten Woche zum Beispiel. Von der letzten Woche, ja, mit Windel wahrscheinlich noch. Du dachtest, du wärst allein im Raum, ne? Wo ich genau das dachte. Ne? Und das war eben, das Kill Bill kam dann auf einmal eben als habe ich jedenfalls gemerkt, eben als Tarantino ist genauso ein Fan von den Sachen gewesen ist, wie ich damals. No? Kill Bill war eine richtige Arschtrittbombe. Eddie, ich kann mich erinnern, damals in Düsseldorf noch zu sehen. Wir haben ihn zusammen gesehen mit Simon noch und auch dadurch, dass ich ja wie gesagt von Jackie Brown so ein bisschen enttäuscht war, war ich auch zumindest grundskeptisch gegenüber Kill Bill. Ein bisschen skeptisch. Also ich meine, der Story-Ausgang, ne, die Braut erwacht aus dem Koma und geht auf Rachefeldzug, metzelt alles nieder, klingt ja auch schon mal ein bisschen kurios, sage ich mal. Fast schon banal. Und auf jeden Fall waren wir dann im Kino und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich werde den jetzt nicht einfach nur total geil finden, weil es der neue Tarantino ist. Ja. Aber wir haben ihn gesehen, ich kam aus dem Kino mit euch und ich war so geflasht, ich fand den so geil. Auch dieser Cliffhanger. Hammer. Also, unglaublich. Man ist ja mittlerweile viele, viele, viele Cliffhanger gewohnt. Aber so Serien muss ein Cliffhanger im Kino sein, oder? Ich dachte auch, Alter, wie, Moment, ihr Kind lebt noch und dann hört der Film auf. So, das war, ich konnte nicht glauben, dass ich jetzt warten muss. Das weiß ich noch, exakt, wie wir aus dem Kino kamen. Und ich war erschüttert darüber, dass ich jetzt ein halbes Jahr oder was weiß ich warten muss. Das ist echt so schlimm. Ich hab wirklich gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Das Ding ist schon fertig. Bring's raus, Junge. Was willst du? Willst du mich verarschen? Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Aber ganz ehrlich, das Einzige, was mich bei Kill Bill 1 enttäuscht hat, ist, dass er nur 90 Minuten oder so geht. Nicht zwei Stunden? Ich glaube, das müsste so ungefähr 90 sein. Ja, ja, der ist nicht so lang. Weil ich war einfach auf dem Höhepunkt des Films und ich habe genau verstanden, warum Tarantino gesagt hat, ein Film. Also ich hatte auf jeden Fall noch die 2 Stunden oder 2,5 Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange der zweite Teil geht, die hatte ich noch Power in mir, um auf direkt weiter zu gucken. So, also der erste Film, 111 Minuten, der erste Film. Also, doch, siehst du? Doch so lang. Ja. Wie gesagt, fast 2 Stunden. Wobei man im Nachhinein sagen muss, dass es ja hat sich kürzer irgendwie angefühlt. Schon wieder eigentlich die richtige Entscheidung war, den Film abzusplitten, weil der zweite Teil auch einen ganz anderen Ton hat. Genau. Also, es ist ja wirklich ein anderer Film. Und ich glaube, wenn er den zweiten Teil direkt an den ersten angeschlossen hätte... Aber ist die Frage, ob das so gewesen ist. Vielleicht wären dann einige Szenen aus dem ersten Teil weiterhin... Es kann sehr gut sein, dass er strukturell wirklich was anderes gewesen ist. Also das ist, denke ich mal, auch einer der Gründe, warum wir heute immer noch nicht diese lange geplante, propagierte Kill Bill Komplett Edition dann sehen, auf die wir, glaube ich, seit Ewigkeiten warten und uns trotzdem bis dahin schon mal die DVDs geholt haben. Das war mein Grundgedanke damals. Ich hole es mir dann, es kommt bestimmt in 6 Monaten alles komplett auf DVD raus, in dem Set zusammengeschnitten, das wird bestimmt geil, warten wir heute noch drauf. Aber ich möchte mal ganz kurz an der Stelle sagen, wie cool ich bin. Ja? Wie cool und bist du? Und zwar habe ich ja nicht nur Kill Bill 1 auf DVD, nein, ich habe mir Kill Bill 1 bei Amazon Co. JP. Die japanische bestellt. Edition, weil. Die japanische Edition ist nämlich die einzige Uncut Edition von Kill Bill, wo die Schwertszene nicht schwarz-weiß ist, sondern komplett in Farbe. Es gibt ja die Szene, wo sie dem Typen die Augen rausreißt und dann wird es schwarz-weiß, weil das angeblich zu hart war für den europäischen oder westlichen Markt. Genau, um da noch ein R-Rating zu bekommen. Genau, und gleichzeitig ist die Anime-Sequenz auch noch verlängert. Wir könnten mal auf schnittberichte.de gehen. Japanische US-Version, sind einige Szenen ein bisschen anders. Und ich habe mir gedacht, so, wenn ich mir den hole, ich will die volle Uncut-Version. Und das Lustige ist, dass der Film, natürlich wirkt der krasser dadurch, dass diese gesamte Szene das Blut roter spritzt, aber es ist nicht unbedingt besser. Nee, also diese Nummer mit Schwarz-Weiß, auch gerade, dass es dadurch ist, in dem Moment, wo sie den Typen die Augen rausreißt. Das war sehr stilvoll. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, weil es den Leuten zu brutal war oder weil er sich nicht entscheiden konnte, welche Version ihm cooler gefällt oder so, aber man hat jetzt nicht unbedingt was verpasst. Ich gebe zwar immer an mit meiner japanischen Kill Bill Version, aber ganz ehrlich, ich fand es auch geil, dass es in Schwarz-Weiß einmal war. Das es wirkte nicht deplatziert und es wirkte nicht wie ein, sagen wir mal, aufgezogenes Mittel, was da ist, sondern einfach, so hat er sich wahrscheinlich gedacht, so muss es eigentlich sein. Das ist das Gefühl, was ich bei der Szene hatte. Also im Kontext gerade dieses unglaublichen Showdowns, die eine halbe Stunde Sieg gegen diese 88, The Crazy 88, dass es dann schwarz-weiß wird, ich finde, das hat da auch völlig Sinn gemacht und war sehr, sehr stringent, weil es natürlich in so einer völlig abgefahrenen 60er, 70er Jahre Karate-Film-Fantasy-Welt gespielt hat. Genau, du hast vor allem und sehr deutlich... Und die waren ja gerne mal schwarz-weiß damals. Natürlich, du hast sehr deutlich gemerkt, dass es eben wirklich Zitat oder diese Fantasy-Welt ist. Alleine die Szene, wo Uma Thurman eben als die Braut, es ist ja also konkret, um es nochmal kurz als Story zusammenzufassen, wer es wirklich nicht gesehen hat, aber ich glaube, da ist keiner... Raus! Eben ein Rachefeldzug einer Frau oder Uma Thurman, die Braut dann eben spielt, die während ihrer Hochzeit von Bill und seinen Schergen, also Bill, der Bösewicht des Films, gespielt durch David Carradine, bevor er sich in Sexspielchen irgendwo aufgehängt hat, während der Hochzeit abgeschlachtet wird, die liegt dann im Koma die ganze Zeit und begibt sich dann, als sie dann aufwacht, auf den Rachefeldzug, um alle ihre Quasimörder dann dort zur Rechenschaft zu ziehen. Todesliste und arbeitet eben die dann ab. Und eins, was also die eine Szene, die für mich das deutlich gemacht hat, so eine Kleinigkeit eben, wo Uma Thurman, ich glaube, nach Japan geflogen ist, wo das eben dargestellt wird durch so Scherenschnitt oder sowas, was es war, wo das Flugzeug so ein, wo du es genau siehst, dass es so ein Pappflugzeug ist, was einfach ein Stilmittel ist. Ne? Das ist nicht ein schlechter Effekt oder sowas. Ach, wo es über die Stadt fliegt? Genau. Einfach sowas, was dir zum Beispiel zeigt, hey, hier sind wir in einem anderen Universum. Und auch speziell eben, wir haben ja vorhin darüber gesprochen bei Pulp Fiction, dass die Gewalt und speziell bei den alten Teilen die Gewalt dort sehr viel Wirkung hat. Ne? Das wird dort natürlich in dem Kontext, weil das eben ein Zitatfest ist von so alten Karate-Kung-Fu-asiatischen Filmen, dort ist die Gewalt natürlich eher plakativ, speziell eben bei dieser Szene, wo dann Uma Thurman mit dem Schwert auf hunderte Leute losgeht am Ende von Kill Bill 1 und dann Körperteile nur noch herumfliegen, die Blöde. Oder wo sie dieser einen Frau den Arm abhackt und dann eben, natürlich, wo dann wirklich bewusst eben dieser Special-Effekt genommen wird, wie es in den alten Filmen gemacht wird, dass da so eine Explosion an eine Blutfontäne, die natürlich null realistisch ist und null mit dem zu tun hat, was Tarantino sonst macht, diese Gewalt oder diesen Effekt darüber bringen, dieses Gewicht, was normalerweise drin ist, aber dann eben da hat er dieses Merkmal, was er sonst macht, dem Element der Zitate zurücktreten lassen. Ne? Und das ist das bisschen was Kill Bill eben ausgemacht hat. Es ist natürlich immer noch ein Tarantino-Film oder beides eben Tarantino-Filme, aber die waren schon mehr Konzept. Auch später durch Effekte, die dann drüber gelegt wurden übers Bild, wo dann also die Braut trainiert. Also er hat ja auch, glaube ich, in den Interviews gesagt, dass er auch einfach mal Bock hat, eine richtig geile Action-Sequenz. Man hat sich ja damals auch den Choreografen hier von Matrix geholt. Jung-Wo-Ping, ja, wie auch immer heißt, genau, Ping-Pong hier. Und genau. Das sieht man ja auch, also er hat ja dann auch wirklich auf die Spitze getrieben mit diesem Endkampf, der ja so wirklich geil, auch einfach, der ja auch wirklich einfach geil ist, ja. Das muss man ja einfach mal sagen, der ist wirklich Hut ab an Uma Thurman, ans gesamte Team und so, der ist, was Martial Arts Filme angeht, ist der top notch, da sind so viele, auch gut in ihnen, diese eine Schülerin da mit ihrer Kugel genau, so wie wirklich sie Gogo? Wie ist sie nochmal, gucken wir mal Gogo, diese völlig durchgeknallte Gogo Yubari. Yubari, also das sind einfach auch wirklich geile Sequenzen, dann kommt nochmal diese, was ich super geil fand, wo dann nur noch die Silhouette zu sehen ist, was eigentlich mittlerweile aussieht wie eine iPod-Werbung, ja. So mit den Schatten. Mit den Schatten vor blauem Hintergrund. Ja. Einfach super geil, dann geht's raus, wieder nochmal Szenenwechsel, dann gibt's diesen Endkampf, der dann aber so im auf Schnee. So ein Lady Duell, Snow, genau, ja, im Schnee und so, also ganz unterschiedliche Arten und Facetten von ja, Martial eben. Arts in ein großes also, Ganzes. Er hat ja auch mal selbst gesagt, und ich finde, das beschreibt Kill Bill auch sehr gut, Kill Bill ist so ein Film, in denen würden Charaktere aus Pulp Fiction gehen. Also es gibt so dieses Tarantino-Universum mit seinen Gangstern, und wenn die in Pulp Fiction in einen Film gehen würden, dann wäre es wahrscheinlich Kill Bill. Das ist eine sehr schöne Umschreibung. Das trifft es auch sehr gut. Also ich finde, das muss man sich auch klar machen, wenn man den Film bewertet, weil natürlich da kamen, als er rauskam, viele Stimmen von wegen hier Selbstjustiz, da werden hunderte von Leuten niedergemetzelt, fließt Blut ohne Ende. Also auf den ersten Blick sehr geradezu menschenverachtend. Ja, natürlich, aber man muss sich halt klar machen, und ich finde, das macht er auch von der ersten Sekunde an klar, dass es nie wirklich ernst gemeint ist. Das ist eine völlig überzogene, also surreale, irreale Rachegeschichte, die auch mit solchen Mitteln arbeitet. Also da gibt es viel Gewalt, aber dadurch, dass sie so völlig überzogen ist, tut die auch nicht so Zuschauer körperlich weh, wie natürlich. Noch bei Reservoir Dogs. Ich bin kein großer Fan von Splatter wirklich. Also so Filme, die nur wirklich auf Splatter dann abzielen, des Splatters wegen, um denen zu zeigen, guck mal, was für krasse Effekte haben und sowas, und dann kein Gewicht oder sowas dahinter ist, auf die mag ich normalerweise wirklich gar nicht, eben weil es nicht was ist, was mich dann bei Filmen anzieht. Bei Kill Bill hast du eben, natürlich ist der Splatter dort ein Stilmittel, was eingesetzt wird, aber es ist eben in diesem ganzen Tribut einer kompletten Filmindustrie, der asiatischen, japanischen Filmindustrie, die dort dann eben gezeigt wird, finde ich es vertretbar eben. Auch selbst diese super harte Szene eigentlich, am Ende, wo dann alle Leute abgeschlachtet werden und da Körperteile wie blöde rumfliegen. Also ja, speziell Leute eben, es ist so weg. Die Braut, alleine Uma Thurman hat den Bruce Lee-Anzug an, den ikonischen, diesen gelb-schwarzen, hat ein Schwert in der Hand, und dort, du weißt auch, speziell das Schwert, in anderen Filmen, jemand haut einen mit dem Schwert und der fällt nach hinten um und es spritzt nicht mal Blut oder sowas, ne? Ja. Dort eben, ein Schwert ist ein fucking Schwert. Es wurde gemacht von Hattori Hanzo, ne, von Sonny Chiba, der so seine... Das ist schon super. Unglaublich, was das für ein Zitat-Ding ist, was normalerweise über 95% der Filmzuschauer dann rübergeht, was das für ein Charakter, was für ein Schauspieler das ist, wo du siehst, dass er sie wahrscheinlich hinter der Kamera Quarantino gekehrt, wie blöd, ich hab Hattori Hanzo hier. Aber das Geile an Kill Bill ist ja auch, dass du den Film genießen kannst, wenn du jetzt nicht jedes Filmzitat erkennst, weil du vielleicht jetzt nicht unbedingt mit so 70er, 80er Jahre Karate-Streifen du kannst es machen. Es ist ein Added-Bonus, sag ich mal dazu. Also ne? weil wer es erkennt, ist gut, er freut sich über einen Insider-Gag, aber du kannst den Film auch trotzdem, die Charaktere funktionieren dort, und ich vergleiche es immer ganz gerne, es hat so ein bisschen einen leichten Aufbau wie ein Videogame einfach, ne? Dass du dort so die Zwischenbosse hast, die nach und nach dann so bisschen, abgefeiert werden, dass du dich zum großen Endboss dann durchkämpfst und hast Stage dann, One. Stage und One. Gerade und so weiter. dieses Splatter-Element, was du meinst, das ist, ich finde, bei Kill Bill hätte man auch nicht drauf verzichten können. Nee, es würde also absolut dadurch, nicht gehen da ohne. Dadurch finde ich, ist der Ton von dem Film und die Aussage und, also das ist, der macht überhaupt keinen Hehl draus, was er ist und was er nicht ist. Er ist nämlich kein ernst gemeintes, düsteres Selbstjustizdrama einer Frau, die im Koma vergewaltigt wurde. Nee, so. genau das hier. Also es bereitet sich von der ersten Szene eben darauf vor, dass also jetzt das kommt das der... Also das muss blättern. Kill Bill oder Splatter wäre genau, völlig einfach die erste Szene, wo du dann eben die Hochzeit dort siehst, wo die Braut dann und alle... ein geiler Einstieg. Ja? Bill, es ist dein Baby. Bam. Ich meine, der Film heißt Kill Bill. Ja natürlich. Und ist auf zwei Teile gestreckt. Das heißt, hier geht es einfach nur darum, Uma Thurman kicks ass. Eben. Und das ist einfach, das klassische Bild. Es wird gezeigt, wie sehr sie gelitten hat, um dann Rache zu nehmen. Und ich finde einfach, das muss so sein, um zu zeigen, dass die Frau ist einfach the shit. Und das ist einfach, ja, super gut gelungen, was dann auch durch den zweiten Teil nochmal deutlich wird, weil diese Zielstrebigkeit, mit der Uma Thurman nach Bill sucht oder so, das ist eigentlich das, was diesen Film auch so faszinierend macht, dass sie eigentlich alles andere ist scheißegal, und wenn du weißt, wo Bill ist, sag's mir besser, weil ansonsten bist du am Arsch. So. Eben. Und im zweiten Teil auch wieder eine Szene, Magic Moment in Film History, wie sie da begraben wird in der Erde. Ja? Das ist einfach an Intensität. Diese Szene dauert ja was, 15 Minuten, 10 Minuten lang, wie sie da, wie der Sand auf den Sarg bröckelt und du merkst, ey, das war krass im Kino, das zu gucken. Ja. Das war so heftig, das ist einfach wieder mal so ein super Ding, wo ich sag, super innovativ, super gut, und dann geht sie in die Bar und bestellt sich ein Wasser. Also ja. Und auch hier, also die ganze Prämisse von Kill Bill, diese Selbstjustiznummer, die ist ja an sich schon mal nicht unkritisch, sag ich mal. Also eigentlich, wenn man jetzt mal ganz pedantisch sein wollte, ist es ja moralisch abzulehnen, dass jemand da sich ein Schwert schnappt und Selbstjustiz übt. Also, ne, jetzt mal ganz pedantisch. Aber trotzdem auch hier wieder, ich finde es, auch dieser Film, der ist durchaus moralisch irgendwo. Ja, natürlich. Also ich sehe gerade die Alternativfassung von Kill Bill, wo Uma Thurman so vor Gericht sitzt, sagt so, und er hat dann auf mich geschossen. Und ich möchte Anklage erheben. So. Ja. Zweieinhalb Stunden Gerichtsdrama. Sue Bill. Nee, auf jeden Fall. Also nicht nur, dass du die Motivation der Braut verstehen kannst, weil die ja natürlich über die menschlichen Maße gelitten hat. Also du willst ja, dass sie diese Mistkerle allen nach dem anderen erledigt dafür, was sie angetan haben. Und aber ich finde, die verhält sich trotzdem auch irgendwie noch mit so einem gewissen Respekt den Gegnern gegenüber und auch so. Also zum Beispiel am Anfang, als die Vernita Green Vivica A. Fox da. Genau. In der Küche dann zur Strecke bringen, da kommt ihre kleine Tochter noch rein. Und da sagt sie, das fand ich auch einen sehr schönen Moment, sie sagt irgendwie, es tut ihr sehr leid, dass die Tochter jetzt mit ansehen muss, dass ihre Mutter von ihr umgebracht wurde, aber wenn sie dann später mal an dem Punkt ist, an dem sie dafür Rache nehmen muss, dann wird sie da sein. Mhm. Und sie wird diese Herausforderung annehmen. Also sie stellt sich auch dieser ein Kodex. Ja. Genau. Da ist ein Kodex und den versucht sie auch, soweit es geht, zu befolgen. Also sie verhält sich nie unmenschlich gegenüber ihren Gegnern. Und ich auch hier schon wieder die Waffe ihrer Wahl, das Katana. Das Katana, ja. Also ich finde, das ist so ein starkes, mächtiges Symbol, weißt du, diese Klinge, da geht es um Ehre, dieser Samurai-Kodex. Also ich halte es für keinen Zufall, dass sie sich nicht einfach eine Knarre schnappt oder einen Molotow-Cocktail. Exakt, das ist, der Film hätte eine komplett andere Dynamik, wenn es eben über Uzis oder sowas dann gelöst wäre, dass sie mit den Knarren dann durchgeht. Also, und wäre natürlich dann völlig anders. Ja, das würde dann auch überhaupt keinen Sinn machen. Dann Wanted wäre mit Angelina Jolie. Und auch hier wieder, was sie natürlich auch wieder viele Kritiker vorgeworfen haben, ist, der Film würde ja wieder nur aus Zitaten bestehen, da würde er aus allen filmischen Genres wildern und einfach da irgendwie was zusammenrühren und sagen, so, das ist jetzt Kill Bill. Also natürlich zitiert er wieder sehr viel und sehr gern und ausdauernd. Natürlich, sehr, aber sehr viel. Aber er zitiert es gut, er weiß sehr genau, was er macht, was ich finde, was man auch merkt. Und also zum Beispiel diese Szene im Schnee nach dem Kampf gegen die Crazy 88, da hörst du diese Flamenco-Soundtrack, hier Please Don't Let Me Be Misunderstood oder so. Das könnte sein, ja. Ich glaube schon. Auf jeden Fall, also ich meine, den Mut zu haben, zwei völlig unterschiedliche Sachen zusammen zu mixen, so eine Schwertkampfszene im Schnee und darunter Flamenco zu legen, also das überhaupt mal zu machen und das dann aber so gut zu machen, dass es einen ganz anderen Effekt beim Zuschauer auslöst. Mhm. Also der nimmt, natürlich, er erfindet relativ wenig selber neu, aber das, was er zusammensetzt, das macht er so stilsicher und so gekonnt und so geschickt, dass das Zitieren wiederum eine ganz neue Kunstform bei ihm wird. Das kann auch keiner so. Nee, ich glaube, es könnte eben. Aber das finde ich geil. Ich würde keinen anderen eben so machen, wenn jemand ein Zitat, was weiß ich, einen Film macht, der ein Zitat ist auf ein bestimmtes Genre, dass Tarantino eben nicht nur sich darauf beschränkt, das auf eine Art zu machen, sondern versucht, das zu rekombinieren und umzubauen und dazu zu bauen, auch die Anime-Geschichten, die eben da drin waren. Ne? Das war super. Eben das Element, was dort funktioniert hat, ähnlich wie die Auto-Sequence-Erzählung bei Pulp Fiction, dass du dort auf einmal eine längere Sequenz hast, was echt gut als Anime erzählt, was dort auch funktioniert und anders vor allem die Szene rüberkommen lässt. Ja. Ja, das hätte auch sonst keiner gemacht, dass er einfach ein paar Minuten Anime dazwischen packt und sich das nicht deplatziert anfühlt. Da hast du beispielsweise wie so ein Tank Girl oder sowas, was mit so Comic-Sequenzen arbeitet, um jetzt mal komplett zum anderen Spektrum zu gehen, was absolut da nicht funktioniert. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, also viel zitiert, aber sehr gut und macht auch auf jeden Fall die Güte und den Reiz von Kill Bill aus. Also so geil musst du erstmal klauen bei anderen Filmen, bevor du da Tarantino da irgendwie was vorwerfen kannst. Auf jeden Fall gleich auch noch bei Kill Bill 2 kurz erwähnen müssen, ist natürlich David Carradine. Irgendwie, weil der halt wirklich auch einfach sensationell spielt. Aber ich würde sagen, wir machen kurz eine kleine Pause, kehren dann wieder mit den zwei großen abschließenden Themen und dann, glaube ich, hat sich das Thema auch erstmal gegessen. Bis gleich. Wo waren wir gerade bei? Wir waren gerade stehen. Wir wollten eigentlich mit Kill Bill so langsam abschließen, aber ich glaube, wir haben noch ein paar kleine Sachen, die wir erzählen können. Dementsprechend David Carradine das Thema und ich übergebe das Wort an den lieben Wolf. Siehst du mich unvorbereitet? Ja. Kill Bill 2 wiederum, also ersten, glaube ich, haben wir jetzt abgehackt, fanden wir alle geil, richtiger Ass-Kicker-Movie. Und dann kam der zweite und ich glaube, da waren so ein paar Leute, inklusive mir, so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil man irgendwie, also unbewusst habe ich schon erwartet, dass er den ersten Teil toppt. was jetzt die Intensität angeht, was jetzt die eigentlichen Action-Szenen angeht. Erwartungshaltung eben wieder, ne? Genau, die Erwartungshaltung. Und die wurde, was ich im Nachhinein auch sehr clever finde, also wir haben es auch schon angesprochen, sollte ja eigentlich ein Film sein. Und dann wurde er geteilt und der zweite ist ja ein sehr, sehr anderer Film als der erste. Also er ist viel ruhiger, nimmt sich sehr zurück, probiert auch nicht, was ich auch sehr gut fand, probiert auch nicht den Showdown vom ersten zu toppen, der von uns schon angesprochene Kampf gegen die Crazy 88. Dann hätte der Film das, X-Man heißen müssen. Ja, genau. Wir haben ja gesehen, wie gut das funktioniert hat. Brad Ratners Kill Bill. Oh, schüttelt alles. Auf jeden Fall, also der zweite ist ja fast schon, um das ja ein bisschen überspitzt auszudrücken, ist ja fast schon dann irgendwie eine sehr bizarre Familiengeschichte. Also da geht es ja wirklich drum, dass sich eine Frau und ein Mann und ihr gemeinsames Kind nach viel Irrung und Wirrung irgendwie am Ende wieder genau, treffen und versuchen, diese Situation zu klären. Das ist mal sehr, sehr vereinfacht aus. Tarantino-Esca, sagen wir es mal so. Als genau, also Kill Bill 2 ist eigentlich, also Kill Bill 1 ist nach Jackie Brown und Pulp Fiction, Reservoir Dogs, wo wir auch drüber geredet haben, dass eigentlich wenig Action und so, war Kill Bill 1 eigentlich eher die Ausnahme, ging eher so in Richtung von Last Alone, kurzweilig, Action und so. Und Kill Bill 2 war eigentlich wieder back to the roots, wieder dialoglastig, character-driven, wie der Amerikaner sagen würde, und hat im Prinzip erstmal dem Ganzen eine Rahmenhandlung gegeben, was es eigentlich so im ersten Teil noch kaum gab. Und dadurch, dass im ersten Teil David Carradine, also Bill, eigentlich ja nie aufgetreten ist. Ich glaube, im ersten Teil siehst du nur so maximal die Hand. Du hörst seine Stimme, aber du siehst ihn nicht. Also dadurch ist die Figur schon, bevor du auch nur sein Gesicht gesehen hast, überlebensgroß. Und als er dann im zweiten Teil wirklich auftaucht, fand ich es auch sehr angenehm, dass er wirklich eigentlich auch hier wieder eine sehr reale, sehr geerdete Person ist. Also er ist jetzt nicht der über allem schwebende Super-Gangster, sondern er ist halt irgendwie, er ist ein älterer Typ, so hat schütteres Haar, ist natürlich ein krasser Kämpfer, ist halt natürlich, klar. Und fieser Gangsterboss, aber er ist jetzt nicht so eine überzogene Comicfigur. Nee, und dadurch fand ich auch diesen Konflikt so spannend, dass sie sich am Ende getroffen haben und auch, die sitzen ja, ich glaube 20 Minuten sitzen die an so einem Tisch und sich gegenüber und reden, also die Braut und Bill, nachdem sie ihn endlich dann gestellt hat bei sich zu Hause. Und auch hier wieder eine sehr weise Entscheidung, nicht noch so einen ultra krassen Showdown oben drauf zu setzen, sondern, Achtung, kleiner Mini-Spoiler, das Ende des Films und damit auch das Ende dieser Sache Bill ist ja auch relativ unspektakulär eigentlich. Aber das ist eine sehr kluge Entscheidung, das erdet die Geschichte, es gibt ihr so ein bisschen Bodenhaftung zurück und zeigt auch wieder, wie echt und lebensnah doch eigentlich die Charaktere allesamt schon die ganze Zeit gewesen sind, was du im ersten Teil vielleicht so ein bisschen gar nicht so realisiert hast, weil es eine sehr überzogene Metzelgeschichte war. Wenn die Charaktere hinten aus eben mit zu viel Action und zu viel, also wenn die Action der Mittelpunkt gewesen wäre, worum es sich am Ende hin von Kill Bill 2 dann dreht, da hättest du einfach nicht das mitgenommen aus dem Film. Wäre ein bisschen schal. Das wäre einfach nur ein Actionfilm gewesen. Genau. Es wäre speziell eben für Tarantino, also was du dann eben schon gewohnt bist von ihm, verschenktes Potenzial dort nach hinten aus. Ne? Ja. Weil Action kann jeder machen. Also wirklich so überspitzt ausgedrückt. Ne? Ja. Jeder, der dann dementsprechend einen Film macht, kann Action machen. Das ist so das Totschlagargument. Ähnlich wie bei Horrorfilmen. Ja? Jeder kann irgendwie die Zuschauer zucken lassen, indem er ganz schnell zwei Blitze einkopiert und den Sound einmal hochdreht. Schon schockt der Zuschauer. Hallo, drag me to hell. Genau, zuckt der Zuschauer auf, ne? Aber er hat nicht wirklich irgendwelchen Grusel oder sonst was erzeugt. Ne? Und das ist eben... Das wäre verschenktes Ding eben gewesen. Aber deshalb finde ich auch Tarantino, sag ich schon, Carradine oder Bills Charakter ist im Prinzip das, was von allen Tarantino-Charakteren am nächsten auch wieder an Hans Lander ist, meiner Meinung nach. Es ist wieder dieser Ekel einerseits. Ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht, welche Szene das ist, da sieht man, glaube ich, nur die Hände. Es kann sein, dass es im ersten Teil war von Kill Bill, genau. Da sieht man die Hände über die Schultern streichelt. Von hier, von der, wie heißt sie, ja, von auf jeden Fall der Tussi. Dieser Französin. Genau, Französin. Und man sieht nur die Hände und hört seine schleimige Stimme. Ja. Hast du ihr gesagt, dass das Kind noch lebt und so? Ja, und du siehst diese dicken, mafia-ekeligen Pinky Rings da. Und auf jeden Fall. Und du spürst schon so eine Ekelaura. Und gleichzeitig geht auch wieder so eine Faszination von diesem Charakter aus, ja. Er ist super smart, eloquent, wissend, schlau, also nicht so wieder dieser typische Dr. Evil, Depp, Bösewicht oder einfach nur böse, sondern eben typisch Tarantino, ein Bösewicht auf Augenhöhe mit dem Guten oder auch mit dem Zuschauern. Das finde ich halt auch wieder geil. Ja, auch hier wieder total charmant. Also im zweiten Teil kann man auch verstehen, wie die Figur der Braut jemals irgendwie eine Liebesbeziehung zu dem Mann gehabt haben konnte, der sie dann später versucht umbringen zu lassen. Dieses Verstehen, eben, dass du es nachvollziehen kannst. Nicht, dass im ersten Teil denkst du dir, also, wie bescheuert kann man denn sein, irgendwie mit dem eine Beziehung, sich von dem schwängern zu lassen, der offenbar ein psychopathischer Mafia-Boss ist und sie jetzt umbringen lassen will. Also völlig absurd. Aber im zweiten Teil kannst du es nachvollziehen, weil Bill ebenso ein sehr, wie du es gesagt hast, Eddie, sehr eloquenter, charmanter, wohlerzogener Typ ist, der sich auch rührend um die Tochter kümmert. Ja. Also sie stellt ihn ja dann in der Wohnung und er macht der Tochter irgendwie so einen Toast zum Abendessen. Bei Michael Bay wäre krass. David Carradine hätte dem kleinen Kind noch eine Ohrfeige gegeben und Hausarrest erteilt. Aber nein, David Carradine ist eigentlich ein cooler Charakter. Das ist wirklich eine Sache zwischen diesen beiden. Ja, genau. Und auch, das finde ich auch so geil bei Kill Bill, dass auch alle anderen, Michael Madsen, das war ja glaube ich auch direkt nach Kill Bill 1 als Vorschau für Teil 2, wo er sagt so, ja, she deserves her Frau verdient ihre Rache. Ja. Und wir verdienen den Tod. Genau, und das ist einfach auch wieder das, was du vorhin angesprochen hast, Wolf, bei Pulp Fiction und so dieser Respekt das ist so auch so ein mitschwingendes Ding, sodass sie sagen, okay, wir hatten unsere Chance, wir haben versucht, sie fertig zu machen, es hat nicht geklappt, jetzt ist sie dran, es ist klar, dass sie kommt und uns sucht und wir haben es auch verdient. So, wir werden uns natürlich gegen wehren, weil wir haben keinen Bock zu verrecken. Aber es steht ihr absolut zu. Wir können ihr keinen Strick draus drehen, dass sie es versucht, uns umzubringen, weil ganz ehrlich, was wir gemacht haben, war auch nicht gerade nett. Und das ist ja auch sowas, alle erwarten sie im Prinzip. Und es ist, wie du es vorhin auch gesagt hast, Gregor, so wie so ein Computerspiel. Ne? Also okay, hier ist der Endgegner, wenn du an mir vorbeikommst, okay, viel Glück beim nächsten. So. Mhm. Ja, du hast es dir verdient. Ne? Ja, exakt. Schon im ersten Teil, als er L. Driver quasi befiehlt, die Braut nicht im Schlaf durch diese Spritze zu töten. Also sie ist ja in ihrem Bett und zieht schon die Spritze auf und dann ruft Bill noch an und sagt irgendwie, egal wie schlimm das alles ist und was wir antun wollen, aber wir werden sie nicht wie Ratten in der Nacht im Schlaf töten, weil das ist unter unserem Stil, das machen wir nicht. Also auch, natürlich ist es irgendwo auch ein Klischee, weißt du, der Gangsterboss könnte all dieses Unheil von sich abwenden, wenn er einfach nur der Figur, die ihn quasi da aktiv in Gefahr bringt, einfach in einer völlig für ihn sicheren Situation ausschaltet. Aber das macht er eben nicht, weil er ist nicht der Charakter eben dazu, ne? Du hinterfragst es eben auch nicht. Das macht man einfach nicht. So, das ist stillos. Und genau dieser Respekt und dieser Kodex. Kodex, dieser sehr bizarre Kern der Moral, der aber irgendwie doch in jeder Figur oder in den meisten Figuren steckt, der kommt auch gerade im zweiten Teil sehr gut rüber, obwohl man schon sagen muss, der zweite Teil, der hat dann schon so seine Längen. Also irgendwie diese Ausbildungsszene, wo man im Rückblick sieht, wie sie da irgendwie 20 Minuten von diesem japanischen Lehrmeister, der sich immer diesen weißen Bart streicht. Mit Störfeld und allem dran. Also, war schon nett, ich habe mich auch nicht gelangweilt, aber da muss man schon zugeben, da hätte man die eine oder andere Minute rausschneiden können, ohne dass es dem Film jetzt irgendwie an die Substanz gegangen wäre. Also. Wer weiß eben, natürlich hat Tarantino gesagt, wenn die Filme zusammenkommen würden, Teil 1 und Teil 2, würden die nicht so viel anders aussehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass der eben auch anders geschnitten sein würde, ne? Ja. Und dass du nicht eben die Länge zwischen den zwei Teilen einfach addieren musst und dann das eine rausbekommst, sondern dass da auch mal eine halbe Stunde weniger sein kann oder einfach durch die Struktur, wie es anders aufgebaut ist, dass da ein anderes Erlebnis eben draus wird. Aber das werden wir vielleicht erst herausfinden, wenn dann nochmal was kommt. Oder wenn der dritte Teil dann, ja, laut IMDb stand da gerade 2014, wohl angeplant. Ja, stimmt, hat er, ja, schon. Ja? Ja. Ja, also vielleicht hat er ja schon mal irgendwelche Flashback-Szenen mit David Carradine auf Halde gedreht für irgendwas, was wenn er dort einbaut. Wird schwer. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwer. Es geht ja, glaube ich, um die Tochter dann von... Okay. Von, wie heißt sie? Von Uma Thurman, oder? Nee, von Vanita Green. Habe ich gehört irgendwie. Wahrscheinlich gibt es noch nicht mal ein Drehbuch, was heißt, es sind alles nur Gerüchte, aber... Aber macht auch absolut Sinn. Also ich finde, das ist auch ein Story-Arc, der jetzt gar nicht mal so weit hergeholt ist, weil es ja im ersten Teil auch schon angesprochen genau, wird. Genau. Ne? Wenn du irgendwann deine Rache willst. Es war super, Reverse Roles oder sowas, dass dann eben die Braut in der Rolle des Bill sozusagen vorher ist, ne, mit ihrer Tochter wahrscheinlich, oder je nachdem, wie das dann auch alles aussehen wird, und dann verfolgst du die Story der Geschädigten aus dem ersten Teil. Also es ist auf jeden Fall deutlich, dass es zwei Töchter gibt, die im gleichen Alter sind und irgendwie beide recht oder auf, was, auf was, was, weiß ich, was man sich da alles zusammenspinnen könnte. Das, bin ich mal gespannt. Ja. Auf jeden Fall Potenzial für noch mehr, was da kommen kann. Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu, wo wir gerade bei Szenen waren, die deutlich zu lang sind, zu lang wurden und die dann in den einzelnen Versionen und im Director's Cut immer nur noch länger wurden die ganze Zeit. Genau, und so leiten wir jetzt geschickt über In Grindhouse. Ja. Grindhouse, wie wir vorhin drüber gequatscht haben mit Robert Rodriguez und Quentin Tarantino, diese Freundschaft, diese Partner im alter Geiste, Kumpel. Ja, haben sich entschlossen, dann lass uns mal wieder ein Tribut machen, also ein Tribut auf das 70er Jahre billig Grindhouse-Kino. Grindhouse, ich glaube, mit dem Begriff haben wir vorher wahrscheinlich wirklich auch nur Cineasten was anzufangen gewusst. Dementsprechend irgendwie so dann Doppelfeatures quasi, wo du dann ins Kino gegangen bist auf dem Abend, hast du zwei Filme auf einmal geguckt. Dementsprechend mit, ja, wie haben die das Erlebnis dann, glaube ich, so umschrieben, dass du da teilweise fehlende Filmrollen hattest oder Szenen gefehlt haben und die Qualität manchmal nicht so dementsprechend war, was das Bild angeht. Ja, genau, teilweise so einfach, genau, Spudel, ja. Du hast halt zwei Filme quasi zum Preis von einem bekommen, so im Double-Feature, was im Umkehrschluss aber bedeutet hat, dass diese Filme meistens qualitativ sehr, sehr minderwertig waren. Also so typische, wie du es gesagt hast, so Schmuddelware, weißt du, so billig produzierter Horror oder Science-Fiction-Trash. Schund. Schon, genau. Da fühlt sich Tarantino ja sehr wohl. Pulp Fiction. Genau, und das war die Grundlage eben, um dieses Grindhouse-Doppelfeature zu machen, dass du quasi zwei Filme hast, die, in einer relativ kürzeren Fassung, also nicht, dass du dann die typischen 90 Minuten oder 2-Stunden-Filme hast, sondern teilweise so 60, 70 Minuten oder sowas in der Grundfassung und das Erlebnis Grindhouse dort im Kino so aufgebaut hat, du hast zwei Filme, einmal Planet Terror von Robert Rodriguez gedreht und einmal Death Proof von Quentin Tarantino gedreht, die dann in diesem einheitlichen Kinoerlebnis dann zusammengebaut waren, was dann natürlich dann 2,5 bis 3 Stunden oder wie viel gedauert hat, ich weiß es nicht mehr. Ja, also ich glaube Death Proof ging ja, das ist ja auch einer der Kritikpunkte. Es ging schon, auch in der ging schon zu lang. In also der Kurzfassung ging ja schon so 90 plus Minuten, ja, genau, glaube ich. Der läuft für sich schon irgendwie 90 Minuten, ne? Eben. Und so wie das dann aufgebaut ist, sind natürlich inhaltlich thematisch zwei unterschiedliche Filme. Planet Terror, eben Robert Rodriguez in seinem Element, in einem Zombie total geil, Apokalypse, ja. Rose McGowan mit einer Knarre super, als Fuß. Unglaublich. Fantastisch. Also ein Hörsereditz. Das war für mich der legitime Nachfolger von From Dusk Till Dawn. Ja, genau das. So. Also ja, finde ich auch. Eine konsequente Weiterführung. Man muss sagen, bei Death Proof, von dem ich auch enttäuscht war, der sicherlich auch ein paar coole Momente hat, will ich gar nicht absprechen. Auch zum Beispiel Kurt Russell gefällt mir. Ja. Auch wenn ja, glaube ich, ursprünglich Mickey Rourke geplant war für die Rolle. aber der abgesagt hat. Aber was man dem Film anmerkt, und ich habe mir komplett, habe ich euch vorhin erzählt, muss ich den Zuhörern noch erzählen, ich habe mir auf DVD in Korea oder Japan, ich weiß gar nicht mehr, die Original Grindhouse Limited Edition bestellt, die gibt es auch nur in Asien, wo die DVDs so drin sind, also sind alle Fassungen drin. Es gibt einmal die Grindhouse Einzelversion, so wie sie hier in Deutschland liefen, und es gibt aber eben dort auch dann auf DVD die komplette Fassung mit allen Fake-Trailern plus Grindhouse und Death Proof hintereinander, oder erst Death Proof und dann Grindhouse, ich weiß gar nicht mehr. Alles an einem Stück, so wie ja ursprünglich das geplant war, wo dann aber auch Miramax gesagt hat, nee, also wir bringen sie auch einzeln raus. Ja. Das guckt sich kein Mensch 3,5 Stunden an. Und da ist auch, weiß ich, 3 Discs mit Making-of und so. Und den habe ich mir komplett alles angeguckt bei Death Proof. Wie gesagt, Tarantino-Fanboy. Und da kommt auch ziemlich deutlich raus, und er macht eigentlich auch keinen großen Hehl drum, dass der Kern von Death Proof für ihn war eigentlich die Autoverfolgungsjagd. Er wollte schon immer... Er wollte die beste Autoverfolgungsjagd ever machen. Er ist ein großer Fan von Verfolgungsjagden und hat schon immer irgendwie, und hat dann zählt 200, typisch Tarantino, 200 Filme auf, von denen du noch nie was gehört hast, wo irgendwelche Autofahrten drin sind. Und er hat gemeint, er wollte immer schon eine Hommage an diese Racing- und Action-mäßigen Autofahrten drehen. Und im Prinzip hat er alles andere um diese Verfolgungsjagd gestrickt. Und das merkt man dem auch sehr, sehr deutlich. Ich bin wiederum überhaupt kein Fan. Ich hasse Autoverfolgungsjagden in Filmen. Das ist so für mich das Ausgelutschteste, was geht. Das spüre ich bei jedem Film, wo es eine Autoverfolgungsjagd ist. Es ist immer das Gleiche. Es ist sehr degeneriert, muss man sagen. Also speziell, wenn du sowas hast, also wenn du heute ein Fast and Furious oder sowas siehst, was absolut der größte Müll ist. Ich in der Sneak sehen, ey. Ich habe fast gekotzt. Unglaublich ist eben, wo das degeneriert ist, die Autoverfolgungsjagd. Wo es eben dann losgetreten wurde damals mit Bullet, Steve McQueen oder speziell 70er Jahre French Connection und solchen Geschichten, wo eine Autoverfolgungsjagd auch einmal wirklich geil war. Und irgendeinen Film habe ich im Kopf, der zuletzt dann auch wieder so eine richtige Autoverfolgungsjagd gemacht hat im traditionellen Stil, die wieder geil war, er fällt mir momentan nicht ein. Ronin. Ronin zum Beispiel, auch irgendwas Aktuelles war dort, was dann verzichtet hat auf Effekte, sondern die Autos in den Vordergrund gestellt hat, was dann auch wieder gut funktionieren kann. Bei We On The Night gab es eine ziemlich coole Autoverfolgungsszene, so im Regen. Da ist es fast still um die rum, aber da geht es richtig ab. Aber auf jeden Fall die Autoverfolgungsszene oder Autoverfolgungsjagd ist ein sehr ausgelutschtes Thema. Es wurde vor allem sehr missbraucht eben durch CGI-Crap, der dann dazu gekommen ist. Ich kann damit auch nichts mehr anfangen. Es ist für mich einfach so eine, ich bin auch kein Formel-1-Fan, so weiß für mich so, das ist für mich tote Materie. Da fahren die hinterher, so was soll passieren, ja, also früher oder später müssen sie aussteigen und den Film fortsetzen, weißt du, das ist immer die Sache, so eine Autoverfolgung sagt, okay, wir fahren jetzt hier und es greifen, quietschen und es würden tausend Sachen kaputt gefahren. Wie gesagt, es hängt immer vom Charakter, also selbst sowas wie Duel von Steven Spielberg sein früher, was eigentlich eine Autoverfolgungsjagd ist, die komplette Zeit über, aber es wird komplett eben über die Charaktere getragen. Ja, das ist ja dann wieder was anderes, das ist ja keine Verfolgungsjagd, eben, also ist ja die Verfolgungsjagd an sich eigentlich... Ja, aber es ist eben, wie man mit diesem Element dort arbeitet und ey, auf eine super geile Verfolgungsjagd habe ich immer Bock, wenn die auch gut funktioniert die und so dort verbaut ist. Aber bei Death Proof hattest du eben dann als Story quasi Kurt Russell, den ich unglaublich toll finde eigentlich als Schauspieler und auch als, also speziell... Super Typ. Ja, was ich auch gerne irgendwann mal bald durchziehen will, den John Carpenter Podcast. Ja, Alter, bin ich dabei. Mit Big Trouble in Little China und The Thing und sowas. Ja. Einige meiner absoluten Lieblingsfilme, Kurt Russell immer großartig. Und ich habe mich dementsprechend auch drauf gefreut, weil Kurt Russell mit Tarantino als Stuntfahrer sozusagen... Hätte die Bombe werden sollen. Genau, wo du dann auch... War auch so eine gewisse Erwartungshaltung, die da dazu kommt. Der muss eigentlich geil werden, ne? Ja, das geht allein ja ohnehin, nicht der nächste Tarantino, da hast du per se schon mal eine Erwartungshaltung. Und also... Ich finde jetzt Autoverfolgungsjagden auch nicht total geil, habe mich aber auch ein bisschen drauf gefreut eigentlich. Allerdings war es bei mir so, als dann die Autoverfolgungsjagd endlich am Ende kam, war ich schon so gelangweilt und genervt von dem Film, dass sie mir auch echt nichts mehr gegeben hat. Also Death Proof ist für mich wirklich so der einzige echte Ausrutscher. Ich finde ihn nicht nur nicht so toll, ich finde ihn echt schlecht. Der ist, ich finde, der geht dieser Grindhouse-Idee, also kurze, knackige, völlig überzogene, so B-Schmuddel-Action-Filmchen, davon hat er nicht mehr. Also das ist so, da hat Tarantino für mich den Fehler gemacht. Er wollte wieder so einen typischen Tarantino-Film drehen. Er feiert sich zu sehr. Genau, er feiert sich zu selbst. Das war in diesem Fall nicht die Idee. Also wir wollten nicht einen Tarantino-Film sehen, sondern wir wollten einen Grindhouse-Film von Tarantino sehen. Und er hat sich wieder dieses Ding sehr zu eigen gemacht. Er ist viel zu lang. Genau, ich finde die Charaktere... Also ist mir jetzt keiner von diesen ganzen Weibern alles schön anzusehen. Du kannst ja von diesen, das sind ja zwei aber keiner Frauen sympathisch. Und du kannst sie ja nicht mal auseinanderhalten. Nee, und ich wusste am Ende überhaupt nicht mehr, wer ist. Also nicht nur, dass die alle gleich aussahen oder so, sondern das war so irgendwie... Hat einem nichts gegeben. Nee, also da gab es keine einzige... Er lässt ja wirklich diese seine Hochachtung vor Frauen und so ist ja bekannt. Und dass er Frauen als stark hält, finde ich auch alles cool und so, kann ich mich mit arrangieren. Aber womit ich mich nicht arrangieren kann, ist, dass bei dem Film nichts hängen bleibt. Ja. Also es gibt völlig untypisch für Tarantino, gibt es kein einziges Zitat, gerade unter diesen Frauen oder so, wo ich sagen kann, das war ein cooler Spruch oder das ist irgendwie das gibt nicht charakterisiert. Umso trauriger, weil die ja wirklich die Mahlzeit des Films, die labern. Die labern, die labern, die labern, die labern, die labern, aber halt die labern über alles. Laberns Willens. Und genau, weißt du, und da bringt er halt wieder ganz viele Filmzitate rein und dann versucht er wieder dieser Meta-Ebene dadurch, dass die eine Stuntfrau von Kill Bill... Auch die echte Stuntfrau dann dort genau, ist, eigentlich Zoe Bell. Schon eine nette Idee, aber also ich... Das muss wir kurz als Zuschauer haben es... Ja, also da spielt also, ja, glaube ich, die Stuntfrau, die in Kill Bill Uma Thurman gedoubelt hat. Genau, aber als eben sie selbst. Ne? Genau, spielt in Death Proof sich selbst, nämlich also die Stuntfrau, die mit ihren... Genau, Zoe Bell, die dann dort die Stunt-Double gemacht hat und die versucht, glaube ich, irgendeinen todesmutigen Stunt dann selber zu bauen im Film. Ja, reitet und wird dann irgendwie auf der Motorhaube. Genau, mit so. Zwei Gürteln irgendwie dann an die Motorhaube gehängt und wird dann reingezogen in diese Kurt Russell, also Death Proof, der Name kommt eben daher, dass Kurt Russell als quasi frauenmordender Stuntman, der keinen mehr hochkriegt, war das so? Oder wie war das? Wurde das erwähnt oder ist das nur eine gewagte Interpretation? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn auch schon längst aus dem Gedächtnis dann so verdrängt, das meiste, was sich dort rumgeht. Der eben ein Auto gebaut hat, wo er als Fahrer quasi todessicher drin ist. Ne? Ja. Dass er, egal wo er reinslammt oder was damit passiert, er überlebt auf jeden Fall, weil es so sicher für ihn gebaut ist. Also wie realistisch es ist, das vergessen wir. Das vergessen wir mal. Ist halt ein Grindhouse-Film, von daher, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber das Problem ist nämlich, genau, also... Du hast recht, Eddie, eigentlich, man weiß ja, dass er Frauen wirklich gerne sehr stark zeichnet, dass sie sehr, sehr wichtig, also er versucht in seinen Filmen Frauen nicht zu erniedrigen. Ja. Die sind nicht einfach immer nur so ein Beiwerk für ihn. Und da ist es umso trauriger, dass er mal einen Film macht, in dem nur Frauen die Hauptrolle spielen, die eigentlich von der Idee her ja sehr starke, taffe, coole Charaktere sind, aber denen, anders als bei vielen anderen Filmen oder bei allen, die er davor gemacht hat, er schafft es einfach nicht, denen irgendwie Leben einzuhauchen. Das sind irgendwie so Abziehbilder, weißt du, die labern. Es die geht schwarze, um nichts. Das ist, genau, es geht um nichts und das ist auch teilweise sehr klischeehaft. Also die klingt so doof, aber die Schwarze davon ist wie so eine schwarze Ausgabe von Samuel L. Jackson. Ist halt kein Charakter, außer dass sie halt genauso tough ist wie ein schwarzer Mann. So, weißt du? Es wirkt sehr aufgesetzt. Es wirkt sehr aufgesetzt, da ist irgendwie nicht viel hinter. Und also starke Frauenfiguren sehen für mich auch irgendwie anders aus. Also es reicht einfach nicht, wenn die derbsten fuck you Sprüche an den Kopf werfen, so, weißt du? Also das können wir auch schreiben, jetzt mal. Es ist eben sehr, hat echt viel Fleisch gefehlt. Genau, sehr schade, dass in diesem Konstrukt ausgerechnet Tarantino eben der Punkt sein muss, der das eben runterzieht. Du hattest Planet Terror, du hattest die Trailer, die dazwischen gepackt sind, in sowas wie Machete oder Machete, super. Was jetzt auch als auch Film, Film unglaublich, ne, was so als kleine gefakte Trailer mit reingepackt wurden von verschiedenen Regisseuren. Eli Roth, glaube ich, hat auch noch was gemacht. Werewolf Woman bisschen auf eine Nazi SS. Auf die SS gedreht. If you plan on seeing that movie, don't. Ja. Einfach, genau. da hat einfach If alles you wanna wirklich, turn around, don't. Auch wenn du dieses Erlebnis nicht wirklich Grindhouse-mäßig gehabt hast, weil du in den 70ern nicht aufgewachsen bist, in irgendwelchen ländlichen Gegenden in Amerika, wo das dann so gelaufen ist, du konntest es nachvollziehen. Ja, aber genau. Death Proof hat da einen Dämpfer draufgepackt. Werewolf Women of the SS mit Nicolas Cage. Im Trailer. Im Trailer war? Ist die Hauptrolle. Und in dem allein Trailer. Das ist noch ein Grund, sich auf den Film zu freuen. So wenn sie ihm irgendwann geben sollte, der Nicolas Cage, der dreht ja nur Knallerfilme. Nee, ja. Aber das finde ich einfach lustig. Dass nein, klar, ist witzig. Das einfach mal Nicolas Cage in so eine total banale Mini-Sache einmal und ist schon und auch und Sherry cool. Moon Zombie, die Frau von Rob Zombie, kommt da auch vor. Heißes Teil. Ist so wie George Clooney als der Hund bei South Park. Ja. Auf jeden Fall, also Death Proof, muss ich echt sagen, irgendwie, ich war ja schon vorher von eher, ich sag mal, mediokren Kritiken, war ich schon ein bisschen vorsichtig, aber bei dem habe ich mich echt geärgert, dass ich so viel Zeit verschwendet habe und war und enttäuscht. Und das muss ich dem Film zugutehalten. Ich glaube, und da kann ich euch gerne mal die DVD ausleihen, wenn man wirklich sich auf dieses Grindhouse-Erlebnis einlässt. Das spricht, du guckst erst, ich glaube, es kommt zuerst Planet Terror. Zuerst Planet Terror. Ja, ich glaube auch. Du guckst die Fake-Trailer, du guckst Planet Terror und dann kommt Death Proof und du guckst es an einem Stück, dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Art und Weise, wie du aus dem Kino rausgehst, als wenn du Death Proof als einzelnen Tarantino-Film dir anguckst. Mhm. Ich glaube, dass der Film so einfach auch nicht funktioniert. Der ist in diesem Gesamtgewächs gedacht gewesen und dann fällt er auch nicht so deutlich raus. Aber wenn du natürlich Death Proof als einzelnen Film, als den Film nach Kill Bill dir anguckst, ich glaube, kannst du nur verlieren. Wobei das natürlich aber auch heißt, dass der Film an sich dann jetzt auch nicht auf den stärksten Beinen steht, wenn er schon schwächer wirkt, wenn du ihn aus diesem ganzen Konstrukt rausnimmst. Aber deshalb heißt er ja auch Grindhouse eigentlich. Ja klar, also wahrscheinlich ist er wirklich im Double Feature, wie es eigentlich gedacht war, noch ein Stück besser, aber nach wie vor für mich mit sicherlich Abstand der Höhepunkt. Ne? Mit Abstand der Schwächste von Tarantino und da muss man echt sagen, da hätte er sich mal zurückhalten sollen. Das waren zu viele Filmzitate, es war zu viel Insiderwissen, das waren zu viel Tarantino-Trademarks, also andauernd Frauenfüße. Also, in einem anderen Film ist es ja witzig, aber da dort hatte man war das Gefühl, schon penetrant. Einfach. Genau, penetrant. Da hat man das Gefühl, ich fühlte mich auch echt belehrt. So, weißt du, 10 Minuten diese Metaebene mit der Stuntfrau und irgendwelche lustigen Szenen vom Dreh und so, habe ich nach 2 Minuten begriffen, aber nach 20 hat es mich dann echt genervt. Da wollte ich, dass das jetzt mal bitte ein bisschen weitergeht. Und Tarantino, ich weiß, du hast da voll Ahnung und super Insiderwissen und Geek-Insider-Zitate, aber in dem Film, da fühlte ich mich echt so belehrt. Also das fand ich nicht geil. Letzten Endes, das Experiment hat ja auch nicht wirklich geklappt. Also innerhalb des Kinos, Grindhouse hat eben kein vergleichsweise gutes Einspielergebnis gehabt, weder in den USA noch anderswo. Also hierzulande ist ja nicht mal in dieser Grindhouse-Variante gekommen in den Kinos, sondern nur getrennt eben Planet Terror und Death Proof in der Form. Und auch, das ist völlig bekloppt, auch Sachen, die ich dann natürlich, ich will jetzt nicht von meiner Seite aussprechen, aber ich habe mich ein bisschen so schon gefühlt, okay, ist Tarantino jetzt ein bisschen ausgelutscht, sagen wir es mal so, weil jeder Film hat auf die eine oder andere Art schon irgendwie gezündet, den er vorher gemacht hat. Und jetzt ist es wohl soweit, er ist mit seinem Latein am Ende und feiert jetzt nur noch seine eigenen Klischees ab. Er wurde schamalanisiert, sozusagen fast schon. Und deshalb war es so wichtig, und damit kommen wir jetzt zum aktuellsten Film und auch wirklich einen der wichtigsten. Genau, einfach, und deshalb war es so wichtig, dass Inglourious Basterds kam. Das war genau die richtige Antwort, damit der Name Tarantino noch was wert ist. Weil nach Death Proof musste er auch beweisen, dass er es immer noch drauf hat irgendwo. Auf jeden Fall, Und dass er wirklich auch mehr kann, als sich selbst und Filmzitate abfeiern. Und hat da eben wieder was rausgehauen, was für mich eigentlich mit Pulp Fiction der beste Tarantino ist. Definitiv. Also ich habe genau dasselbe gedacht. Ich war ja damals in der Pressevorführung und war auch wirklich sehr, sehr skeptisch, zumal er auch Kritiken aus Cannes kamen, die ihm auch vorgeworfen haben, er ist zu lang und wieder passiert nichts. Und ich dachte wirklich, okay, ich glaube Tarantino, die Ära ist irgendwie vorbei. So, weil, also wie bei Trainspotting, die Leute bringen es und irgendwann bringen sie es einfach nicht mehr. Ja. Und ja, zum Glück wurde ich ja eines Besseren belehrt, wie viele andere. Ich fand nämlich Inglourious Basterds fand ich unglaublich geil. Also ich kam aus dem Kino und ich war so geflasht, leck mich am Arsch, der war richtig gut. Ja, jetzt müssen wir mal zu Gregor kommen. Bei mir ist es eben sehr, sehr frisch. Du hast ihn gestern erst gesehen. Ich habe ihn gesehen, der kleine Gregor. Ach, wie er mir gefallen hat. Ich streichle ihm das Knie und die Glatze. Danke sehr. Oh, danke. Das war nicht die Glatze. Das Erlebnis kann man schon fast sagen. Inglourious Basterds. Erzähl ruhig weiter. Ich erzähle einfach ruhig weiter. Alter. Ich habe es eben noch sehr, sehr frisch im Kopf, weil ich es gestern Nacht eben erst geguckt habe. Und auch für mich, der eben viel, also ich gucke nicht mehr so viel im Kino einfach, weil ich speziell bei einem Film, wo du dann vorher schon weißt, 2,5 Stunden dauert der und so weiter, da möchte ich mich jetzt nicht nach der Geschichte damals mit Herr der Ringe Teil 3 oder sowas, die Rückkehr des Königs, wo ich 4,5 Stunden dort ausgeharrt habe im Kinosaal, möchte ich mich solche Längen nicht mehr einlassen im Kino. Gucke ich mir das lieber zu Hause bei DVD oder Blu-ray an. Aber ich habe es in den seltenen Fällen, dass ich den Film eben mal nicht unterbreche, während ich den gucke. Speziell bei so einer Länge, wo ich da mal sage, ich habe jetzt eine Stunde geguckt, ich gucke vielleicht später nochmal kurz weiter, einfach mal kurz, um durchzuatmen. Das habe ich nicht gemacht gestern bei Inglourious Basterds, weil einerseits der natürlich wieder Tarantino pur war, also viel dialoggetrieben, auch wesentlich dialoggetriebener, als du gedacht hättest oder als ich speziell erwartet, weil das Grundkonzept, was du mitbekommst, ist eben, Tarantino macht Zweiten Weltkriegsfilm oder macht ein Zitat an das dreckige Dutzend mit Inglourious Basterds, mit einer Gruppe von Amis oder naja, Amis, Juden, übergelaufenen Deutschen, die sich dann als Todeskommando durch Deutschland bewegen und dort Nazis abschlachten. Nazis klatschen. Ja, bring me the scalp of some Nazi die ganze Zeit hier über. Und, I want my Nazis. Und da komme ich auch gleich nochmal speziell drauf zu sprechen, insbesondere eben die erste Szene, wo man es anfängt. Und da haben wir gequatscht, wo dann Hans Lander, also Christoph Waltz, als der Judenjäger oder the Jew Hunter kommt eben in Frankreich auf eine Berghütte dort zu einem Bauern, ne, und redet mit ihm erstmal ganz normal, ganz eloquent. Du weißt noch nicht, worum es genau jetzt hier geht, was passiert. Du siehst, dieser Bauer hat 3 hübsche Töchter. Die Nazis werden die jetzt holen und für sich missbrauchen. Keine Ahnung, was dort passieren wird. Der kommt als vorgeschoben, also du merkst schon, dass es vorgeschoben ist, dieses charmante, übercharmante, was Christoph Waltz dann als Hans Lander dort rüberbringt und fragt ihn erstmal auf, ja, früher ihr hattet mal Juden hier in der Gegend und so weiter und die sind natürlich alle längst weg, aber eine Familie vermissen wir noch, weißt du vielleicht, wo die sind und so weiter und so fort und auch ganz, ganz pointiert gespielt, einfach, es ist eigentlich ein Gespräch zwischen zwei Männern, aber was da für eine Dynamik, eine Dramatik, ein Suspense aufgebaut wird. Ne? Ja. Wenn du Genau diese Dramatik und Suspense, obwohl du ja sehr genau weißt als Zuschauer, worauf das hinausläuft. Genau, also eigentlich ist es völlig klar, wie diese Szene endet. Genau, irgendwann merkst du es. Aber dieser Magic Moment dieser Szene ist ja, dass sie erst knapp 15 Minuten miteinander reden und du merkst schon diese Anspannung in dieser Szene. Boah, genau. Es ist ja sehr Leone-Style. Es fängt ja schon an mit diesem ersten Shot, wo du erstmal eigentlich für Tarantino untypisch. Da hat er Sergio Leone-Style kopiert und oder sich verbeugt davor. Ja. Diese Szene, wo sie seine Frau oder seine Tochter hängt die Wäsche auf und und du siehst erstmal diese Szene und so ganz untypisch 5 Sekunden lang, ohne dass was passiert und Schweiß läuft ihm runter und das Auto nähert sich aus der Ferne und alles. Und es wird eine unglaubliche Spannung aufkommen. Und dann allein wie Hans Lande ein Glas Milch trinkt, stellt sich einem schon die Nackenhaare auf. Ja. Und es ist eine Spannung, liegt in der Luft und eine Brisanz. Und du weißt, es ist Tarantino, du weißt, es entlädt sich auch noch. Aber er baut es auf und baut es auf. Und irgendwann, nachdem die 15 Minuten dann miteinander reden und der Franzose sagt, ich habe keine Ahnung, und total authentisch auch eigentlich rüberbringt, dass er keine Ahnung hat, dem Rede und Antwort steht und sagt, ja, die sind, glaube ich, nach Spanien ausgewandert und keine Ahnung. Und dann fährt die Kamera plötzlich einfach runter durch, man sieht die Füße, die SS-Stiefel von Hans Lander. Die Kamera geht weiter runter durch den Boden von dieser Hütte und du siehst da unten drunter diese jüdische Familie im Boden unter dem Haus quasi kauern, sich den Mund zuhalten, in Todesangst. Und das kommt einfach so in einem Schnitt, während die miteinander reden, einfach so runter und Tarantino sagt ihnen, öffnet dir quasi, sagt dem Zuschauer so, okay, der Typ versteckt die gerade. Der Typ versteckt das und in dem Moment wird dir so klar, was hier passiert, ja, und genau, und es spitzt sich mit jeder weiteren Dialogzeile immer weiter. So alleine der Dialog, der eben, ich glaube, der kommt danach, nachdem man schon gesehen hat, dass da unten sich die Juden dann eben versteckt haben unter dem Boden, eben diese Diskussion über die Ratten, ja. Ne, wo dann so Lander dem Bauern da so erzählt, also wenn du so eine Ratte siehst, die würdest du ja auch instinktiv gleich, obwohl sie dir nichts getan hat, weil du denkst, die ist dreckig und so weiter, die würdest du instinktiv einfach auslöschen oder ungeziefer, weil bei einem Eichhörnchen hättest du nicht das Gefühl, obwohl es nur ein Schwanz hat, gleiche Eigenschaft, ja. Gleich, wo du dann schon diese Nazi-Doktrin oder sowas, die dann über Hans Lander dann rüberkommt. Ja, daran diese Rationalität. Genau, ne, die dann, das macht die Figur ja auch so faszinierend. Also wir sind, glaube ich, alle sehr begeistert von Christoph Waltz. Ist unglaublich, Waltz. Ja. Und also der Bengel verdient dafür echt einen Oscar, ohne Scheiß. Absolut. Das war eine Performance. Das Einzige, wo ich denke, dass ein gut gespielter Nazi wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen wird, aber ja, das ist ein bisschen Problem. Es wäre ein bisschen schade, weil es ist so verdient, aber diese Szene verdeutlicht auch dann, wenn dann auf einmal Hans dann sagt, haben Sie was dagegen, wenn ich auch meine Pfeife rauche? Und er holt diese völlig übertriebene Sherlock Holmes Pfeife raus, ja. und im Prinzip einfach nur sagt, ich scheiß größere Haufen als du. Und der Typ sieht's auch ein, weißt du, er sagt auch, okay, ja, natürlich, was soll ich hier vormachen? Okay, du bist einfach der fucking Jew Hunter. Und er sagt's ja sogar selbst, ich hab den Spitznamen verdient, weil ich es wirklich bin. Wissen Sie, was mein Spitzname ist? Erstmal, er kitzelt es von dem anderen heraus, weil er einfach, er will nicht so kokettieren, damit dass er es ansprechen muss, sondern der Typ weiß sozusagen, der andere, was er für ein Charakter ist, der Hans Lander. Genau, ne? Und Hans Lander weiß, dass der andere es weiß. Genau, es ist so vielschichtig, was dort alles abläuft. Es wird mit dieser Szene perfekt eben eingeführt, was das für eine Figur ist und der Ton, den der Film dann dort hat. Besonders faszinierend an dieser Figur Hans Lander finde ich eben, dass er eloquent und charmant ist und aber eigentlich so ein perfekter Gast, so überfreundlich. Eben. Dass er aber trotzdem, obwohl er der Jew Hunter ist, ist er eben nicht, wie man sie so oft gesehen hat, so eine unberechenbare Killermaschine. Also er ist kein Psychopath. Er ist nicht einer, der irgendwann durchdreht, alle niedermetzelt und am Ende so blutüberströmt, den Mond anheult, weil er gerade wieder mal durchgetickt ist. Absolut nicht. Und nicht immer diese monothematische Darstellung, die du natürlich sehr oft hast bei den Nazis, dass sie so gesichtslose Tötungsmaschinen und die Brutalität in sonst was sind. Das ist dieses vorgeschobene Charmante, was du in jeder Pore spürst, in jedem Satz, in jeder Geste, die dann Hans Lander dort macht, dass er eigentlich der perfekte, charmante Schauspieler oder sowas ist oder genau Bescheid weiß, was dort ist, dass er genau weiß, welche Reaktion und welche Geste er vorschieben muss, um einfach seinen Effekt zu erreichen. Die S-Szene in dieser ersten Szene, gleich am Anfang eben, wenn man das dort sieht, die Leute werden erschossen im Boden, die dann drin sind, die Juden, und das eine Mädel, die junge Tochter, kann fliehen und taucht dann später im Film eben auf als Kinobesitzerin in Paris, des besetzten Paris, und trifft dann später nochmal dort auf Hans Lander und muss, obwohl Hans Lander weiß nicht, dass sie dementsprechend diese geflohene Jüdin ist, weil sie sich mittlerweile als Französin dort gibt. Er weiß es schon. Meinst du, er weiß es? Natürlich. Ich glaube, er hat ein gewisses Gefühl, dass mit ihr was nicht stimmt, weil ich bin mir sicher, er weiß es. Er sagt wirklich? Noch Farewell Shoshana, er lässt sie ja flüchten, weil er eben der Jäger ist, er will sie jagen. Ja. Das ist ja genau sein Ding. Er sagt ja, ich bin der Jew Hunter, weißt du? Ihm geht's darum, das merkst du ja, es ist ja für ihn überhaupt keine Herausforderung, einfach, er hätte ja direkt reingehen können, die Leute da erschießen oder das geht ihm, darum geht's ihm gar nicht. Er will ja jagen, er ist ja dieser Predator, dieser Hawk. Genau, er will seine Überlegenheit demonstrieren. Jedes Mal. Ich hab dich unter Kontrolle. Ich bin mir sicher, dass er in jeder Phase, also natürlich wird es nicht wirklich gesagt oder so, aber es ist ja ganz klar, natürlich, aber du merkst, dass er spürt, dass da bei ihr was nicht... Also vielleicht das macht ihn ja so faszinierend. Er fragt sie ja auch, wem gehörte denn das Kino vorher und so weiter. Genau, und du merkst schon, er war ja auch perfekt vorbereitet, als er zu dem Franzosen kam. Die Fragen, die er gestellt hat, waren 99% waren rhetorische Fragen. Genau, er wusste genau, was er will. Und bei ihr ist es genauso. Die Fragen, die er ihr stellt, sollen sie in Sicherheit wiegen oder so. Ich bin mir sicher, dass er von Anfang an... Er weiß, wer sie ist, und sie weiß, dass er weiß, wer sie ist. Und dadurch, das ist so. So viele Stufen und Schichten, die dann dort ablaufen. Er will sie jagen, er will mit ihr spielen, er will sie erwischen, sozusagen. Er ist hochintelligent, er ist keine tickende psychopathische Zeitbombe, er ist manipulativ Und er ist eben nicht so ein völlig überzogener Übernazi, weißt du? Also er sieht sich, glaube ich, schon so als, er tut eben das, was getan werden muss, diese Ungeziefer-Metapher. Es ist sein Job. Genau, ja. Es ist sein Job und den macht er auch sehr, sehr gut. Er ist der Beste in dem, was er tut und kokettiert auch so ein bisschen damit als Junjäger, aber er ist jetzt kein verblendeter, comichafter Übernazi, der nur in diesen Nazi-Strukturen denkt, weil du den auch wieder... Was ja dann durch den Plot-Twist auch deutlich wird. Ja, absolut. Ihm geht es eigentlich gar nicht um die Sache, sondern ihm geht es einfach um sich selbst. Ja. Genau. Er sagt einfach, ich bin einfach ich kann denken wie ein Jude, das können die anderen nicht, deshalb ich kann mich reinversetzen. Und deshalb kann ich sie aufspüren und er ist einfach viel zu smart, um einer Ideologie zu sagen, die Welt muss von Juden davon hat er ja nicht direkt was, aber das ist ja dieses Triviale an diesem Charakter, ist eben ja die Banalität des Bösen. Genau, was ich mich im Nachhinein gewundert habe, ist natürlich, was den Star Wars und so weiter angeht, dass Brad Pitt als erster genannt wird in den Credits oder was. Es ist also Brad Pitt und dann folgt Christoph Waltz in der Reihenfolge. Innerhalb des Konstrukts des Filmes habe ich den Eindruck gehabt, also die Bastards und Brad Pitt als der Anführer dieser Gruppe eben, das sind mehr sekundäre Charaktere. Es sind natürlich... Ja, er stiehlt denn schon die Show. Die Show einfach vom Ablauf her, wie der dann dort ist. Du würdest natürlich erwarten, okay, in Glorious Bastards hätte ich jetzt auch gedacht, dass es komplett, dass du jeden einzelnen von denen perfekt kennenlernst und ähnlich wie das so dieser typische Tarantino-Stil ist. Mhm. Es ist ja so eine Gruppe wie bei den Reservoir Dogs ungefähr, ne? Dass du dann ich glaube, es sind 8 Bastards, von denen du von der Handvoll kriegst du die Backstory mit, in so Flashbacks erzählt, wie zum Beispiel von Stieglitz. Von Hugo Stieglitz. Till Schweiger. Till Schweiger geht einmal nicht auf den Sack. In einer Rolle, in der einem nicht auf den Sack geht. Das ist zum Beispiel eine Sache, hätte man komplett rausschneiden können. Hugo Stieglitz, hätte man nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Er bringt die Story null voran. Es ist einfach nur, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat Tarantino Till Schweiger irgendwie gesagt, Flashback. Okay, du kriegst eine Rolle irgendwie, keine Ahnung, weil er auch keine Ahnung hat, wer Till Schweiger ist. Und dann haben sie ich glaube, dass er sehr genau weiß, wer Till Schweiger ist. Er weiß sehr genau, wer er ist. Auf jeden Fall ist da, die Rolle von Till Schweiger ist völlig belanglos für Inglourious Bastards. Völlig belanglos. Ja. Er spielt keine Rolle. Also, aber hat trotzdem nicht genervt. Hat nicht genervt, wie sie da drin ist. Und er war eben ein Charakter, sagen wir es mal so. Ich glaube, Tarantino, ausgerechnet, das hört sich schon sehr komikhaft an, in einem Tarantino-Film, wo sehr alles durch Dialog getrieben ist, speziell in dem Film dort, ist Till Schweiger der fast gar nichts sagt. Ich sehe das und auch das als Diss, ganz ehrlich. Ja. Ich sehe das als Verarsche, zumal zwei andere Deutsche, August Diehl nämlich und Daniel Brühl, beide brillieren durch. Mit richtig guten Szenen und mit tollen Texten und so. Und Till Schweiger wirklich das Klischeehafteste der Klischees spielt. Er spielt eine noch beschissenere Rolle, als er so hier in, wie heißt der von, mit Joey und Fat, wo er den Killer spielt. Replacement Killers. Replacement War das Killer. Schlimm. Genau, wo er auch wieder nur so, oder in diesem King Arthur oder ja, ich weiß. Ja, wo er auch so einen bösen mit seinem, mit seinem Bärtchen. Mittlerweile verkommt zu so einer Steven Seagal-Nummer, wo er einfach nur böse guckt und sonst nichts drauf wird. Und das wird auch noch, und das macht Tarantino macht das noch plakativ, indem er ihn so herausarbeitet. Hugo Stieglitz. Und dann sitzt er so ganz schlecht in seiner Zelle, raucht eine Zigarre und da kommen all diese tollen Schauspieler wie Brad Pitt und er hat nichts zu sagen. Er hat keinen einzigen coolen Satz, sagt Till Schweiger in dem Film. Er ist, glaube ich, der Einzige, der wirklich so ein richtiges Intro bekommt. Ne? Also der Film die Ebene, die Erzählebene verlässt, wo er gerade ist, sondern so typisch Tarantino ist halt so ein Flashback eben, dass wie er dazugekommen ist als Deutscher, der 13 SS-Männer, glaube ich, umgebracht auch symbolische Zahl 13 anscheinend und dort als von den Bastards angeheuert wird in der Form, dass er aus dem Gefängnis ausgebrochen wird. Und er kriegt als einziger eben so ein Intro in der Form. Der Rest wird ja innerhalb der Story dann eingefügt und es sind natürlich dann auch Charaktere, die, glaube ich, dementsprechend ihrem schauspielerischen Talent, sagen wir mal, oder ihre Präsenz so eingebaut wurden, dass sie entweder reduziert fast gar nicht, wie dann Till Schweiger dort reden oder Eli Roth, der Regisseur von Hostel, der Bärenjude, als Baseballkeulen springender Bärenjude, der Deutsche mit einer Baseballkeule kaputt haut. Donny Donowitz, ne, der dann auch natürlich nach hinten raus wieder ein bisschen mehr Szenen gehabt, aber natürlich keine großen Dialogszenen, sondern mehr das ansprechen die oder angemessen ihrem Talent, sagen wir es mal so, oder wie viel man denen überlassen würde, ohne dass sie den Film auseinanderreißen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Diss ist an Till Schweiger. Ich meine, ich kann es nicht beweisen, aber für mich ist das in so einem Ensemblestück wie Inglourious Basterds die Rolle von Til Schweiger zu kriegen. Ich meine, ich stelle mir dann wirklich vor, der sitzt da mit allen anderen Deutschen bei der Deutschlandpremiere und alle können irgendwie sagen, weißt du, hier Daniel Brühl, der perfektes Daniel Französisch Brühl, spricht, der super gut spielt. Und Schwiegermutterschwarm. Ja, wirklich, aber der das ordentlich macht, so. Ja, ich weiß nicht, wie gut sein Französisch vor dem Film war. Ich weiß aber auch nicht. Also auf jeden Fall Hut ab. August Diehl, der nach Christoph Waltz auch meiner Meinung nach der beste Schauspieler in dem Film ist, der den SS-General da spielt, in dieser Kellerszene. Fantastisch, ja, Spannung und super. Also wirklich was, wo so die sagen eine können, geile ich habe in einem Tarantino-Film einen richtig geilen Part gespielt. Dann kommt Til Schweiger und sagt so, und da sitze ich. Und dann habe ich so die Szene vor mir im Kopf, wie er in dieser Zelle sitzt, grimmig in die Kamera guckt und seine Kippe so raucht. Wo ich denke so, alter Schwede, Fail, wirklich epic Fail. Eben, wenn dein bester Satz in einem Tarantino-Film ist, ich habe meine Kanone auf deine Eier gerichtet, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Ja. In der Form. Auch speziell einfach diese Szene, die du gerade nochmal angesprochen hast, in diesem Keller, was ähnlich, also die würde ich zusammen mit der Anfangsszene, ist das die für mich tragendste Szene im ganzen Film. Ja, für mich auch auf jeden Fall. Wo sich dort die Bastards oder sozusagen treffen sich mit der Schauspielerin Brigitte von Hammersmark. Also, glaube ich, Bridget von Hammersmark. Bridget von Hammersmark gespielt. Diane Krüger. Gespielt von Diane Krüger, die dann. Ich weiß nicht dementsprechend, ob das. Und der war ich auch nicht überzeugt. Entweder war das sehr gut gespielt von ihr, dass sie nicht so eine gute Schauspielerin ist. oder sie ist einfach nicht so gut in der Form. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht die beste Schauspielerin unter der Sonne ist. Nee, aber macht im Kontext dieses. Im Kontext. Pulp-mäßig genau, im Kontext. Im Kontext macht es total Sinn, wenn du siehst, wie sie sich als Schauspielerin dann gibt. Was der Wolf gesagt hat, trifft auf den Punkt. Es schadet dem Film nicht, aber man merkt auch, dass sie es auch einfach genau, nicht so genau, wirklich genau, den ganzen Talentpool an Leuten, die dort drin sind, also speziell von der Sicht eben von Deutschen hier aus, wo du die meisten Leute vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Theater oder aus Film und so weiter kennst. Lutka Pistor, der mal wieder, schon wieder einen Nazi dann gespielt hat. Oder in Daniel Brühl, der einfach in seiner Rolle aufgeht. Dort als der 300, wie hieß er nochmal dort, der hier? Seine Figur, oder was? Seine Figur, wie hieß sie denn nochmal? Ah, der hat so einen blöden Namen. Ach, verdammt. Komme ich gar nicht drauf. Auf jeden Fall ein deutscher Kriegsheld, der als Sniper ausgeharrt hat und den anderen Nazi-Generälen dauernd Autogramme schreiben genau, muss. Genau, der Autogramme schreiben super muss. Super Szene, wo er da mit Shoshana in dem Café sitzt und dann kommt dieser General. Und dann kommt noch ein anderer und schreibt ihm Autogramm. Frederik Zollner. Und da müsst ihr mal drauf achten. Ich habe es jetzt beim dritten Mal, wo ich den Film gesehen habe, ist es mir aufgefallen. Mhm. Und dieser eine SS-Typ oder Nazi kommt rein, will von Daniel Brühl ein Autogramm, also von Frederik Zollner ein Autogramm, kommt so raus. Und da sitzt aber dieser SS-General hinten am Tisch, der da vor sich ein Autogramm geholt hat. Und sitzt so richtig da und sagt, glaube ich, so sinngemäß, oh, hast du auch eins gekriegt? Hast auch eins gekriegt. Schön. Lutka Pistor. Ja, sag, super. Da haben wir schon. Also so diese kleinen Details, ja, auf jeden Fall. Einfach super. Ne? Eben. Und gerade dieser Killer-Sequenz, diese Killer-Killer-Sequenz. Die Killer-Killer-Sequenz. Die fand ich auch unglaublich geil. Weil natürlich von Anfang an, sobald die Sequenz losgeht, du weißt ganz genau, worauf das hinausläuft. Genau. Ähnlich wie bei der Eröffnung so Sequenz. Es baut sich auf und baut sich auf und baut sich auch und immer intensiver. Mm. Ja, genau. Und am Ende, das habe ich ja auch in meinem Text geschrieben, so am Ende habe ich das Gefühl, die Luft zwischen allen, die war so dick, so, weißt du, du wusstest, das war wie so ein Pulverfass. Irgendjemand wird jetzt den Funken zünden und dann wird es furchtbar in die Luft gehen. Und das war auch jedem klar. Aber wie du dahin gekommen bist, diese Stimmung, weißt du? Und es hat auch voll logisch dann Sinn nachher gemacht. Ja, ne? Also natürlich, wie das dann aufgeklärt wurde, war natürlich direkt in der Szene, verstehst du natürlich nicht sofort, wenn du dann, was weiß ich nicht, mit der Materie behauptest, warum das jetzt dort zur Explosion gekommen ist. Also der Gemüter und so weiter, wo es dann dieses Kalkulierte, wo Columbo Bescheid gewusst hat sozusagen, ne? was jetzt Phase ist, was nachher dann ja nochmal rationell erklärt wird. Also ich fand durch den ganzen Film hinweg, alle Leute, die dort gespielt haben ihren Talenten, ihren Rollen angemessen gespielt, dass sie den Film nicht abträglich geworden sind. Hier Melanie Laurent, glaube ich, als Shoshana oder als Emmanuel Mimieux, glaube ich, hat sie sich danach genannt. Super die süß. Unglaublich. Ach, Mann. Ja. Unglaublich sah sie aus. Also was mir besonders gut an Glorious Bastards gefallen hat, für mein Empfinden war das wieder so ein typischer Tarantino-Film. Und das meine ich nicht abwehr, das im Gegenteil. Back to form sozusagen. Genau, back to form, weil im Prinzip erzählt er hier auch wieder so, naja, eigentlich jetzt mal überspitzt gesagt, eine Gangstergeschichte. So mehrere Parteien und es geht um einen Coup und mehrere Leute wollen im Prinzip dasselbe und genau. Ihre Bahnen überschneiden sich, sie versuchen sich gegenseitig auszustechen. Diese Struktur, du hast eigentlich könnte das auch zwei Filme sein, ne, die dann, oder die durch ein Ereignis verbunden werden. Das ist eben dann eine Kinovorführung in Frankreich, in Paris, wo sich Nazis einen Film dann angucken, also die hohen Nazis. Und durch dieses Grundereignis werden dann eben zwei Strukturen, die Geschichte der Bastards und die Geschichte von Shoshana, die Überlebende ist, und durch die Figur Hans Lander eben, die dann in beiden Stories wirklich einen großen Anteil dann annimmt, miteinander verbunden. Und das war auch dann die Sache, was ich vorhin meinte, dass Brad Pitt letzten Endes aus... Brad Pitt ist eigentlich auch der sich als Schauspieler etabliert hat, der auch wirklich vielschichtig Rollen spielen kann. Aber er hat die karikaturhafteste Figur nach Til Schweiger dort gemacht. Er hat sich auch nicht viel Mühe gegeben, sie zu spielen. Er hat ich weiß nicht, ob weil das... Weil die Figur selbst keine Mühe erfordert hat. Ich weiß eben nicht, ob das eine Absicht war von Tarantino, dass eben er ist so die schablonenhafteste Figur, als der Ami, der Hard-Nosed American General hier, der dann seine... Also ich finde... mit seinem breiten Tennis hier. Also ich habe das auch am Anfang gedacht. Buongiorno. Arrivederci. Da haben wir alle gelacht, das war ein super Lacher. Arrivederci. Nee, aber ich muss auch sagen, am Anfang habe ich das auch gedacht, so bei Til Schweiger, aber gerade dann die Szene im Kino, da ist eigentlich ziemlich deutlich geworden, meiner Meinung nach, dass Tarantino genau wollte, dass er einen ziemlich plumpen Typen... Nee, genau, mit Absicht. Ja, Typen darstellt, der im Prinzip, genau wie Hans Lander, eine Sache besonders gut kann, nämlich auch jagen im Prinzip, nur er jagt Nazis, weißt du, er ist quasi der Nazi-Hunter. Und mit anderen Methoden, mit purer Gewalt, so, weißt du? Ja. Purer, das ist ja wirklich eigentlich das Primitivste, so, aber das versteht er auch, diese Szene im Wald, wo die Bastards zum ersten Mal eingeführt werden. Mhm. Ist ja quasi direkt nach der Hans-Lander-Szene am Anfang. Das ist ja super gemacht. Erst der Bösewicht und dann wird das wie so ein Rennen, wie so ein Wettrennen. Hier ist der Bösewicht aufgezogen, losgeschickt und dann kommen die Inglourious Bastards und dann auch da wieder diese knisternde Spannung, wenn er den Typen da hinsetzt und ihm alles erklärt und so, und dann wird er mit einem Baseballschläger da zusammengeknüppelt. Und wieder die Geschichte der Moral eben, die dort reinkommt. Das, was die Bastards mit den Deutschen dort anstellen, ist in keiner Phase, ist natürlich schwer, das dann so gleichzusetzen mit den Sachen, die Nazis dann dementsprechend anstellen, vor allem mit diesen Absichten, die dann dahinter hängen, aber die Bastards operieren mit Mitteln, die eigentlich auch total unmoralisch sind. Absolut, in der Form. Und auch die dann wirklich am unmoralischsten und am härtesten sind, bekommen dann eben auch ihr Fett weg auf die eine oder andere Art. Und auch hier wieder, ich hatte jetzt nicht so wie bei anderen Filmen das Gefühl, dass das so eine ultra coole Truppe von Buddies ist, wo man gerne dabei sein möchte. Ja. Also natürlich hat man sie sich gern angeguckt und die haben auch einen anderen Ton gesetzt als Hans Lander, das ist völlig klar. Aber sie waren nicht so die glorifizierten, eindimensionalen Gangster-Buddies. Deshalb heißt ja auch Inglourious Basterds. Sonst ist es ja auch Glorious Basterds. Aber das fand ich auch wieder ganz spannend, generell, wie ich auch diesen ganzen Zweite Weltkrieg Hintergrund sagen ja auch viele Leute, wie sich jemand wie Tarantino es rausnehmen kann, so eine Gangstergeschichte draus zu machen, weißt du, so ein Drei-Groschen-Heftchen. Aber es funktioniert echt gut. Und ich finde, es ist auch völlig absolut legitim, also jetzt mal um ein ganz anderes, einen Extrempol zu nennen, Filme wie Schindlers Liste zum Beispiel, die natürlich einen völlig anderen Fokus haben. Also natürlich ist es ein ganz anderer Film, das muss mal ganz klar sein. Klar. Aber ich finde, dass es Filme wie Schindlers Liste gibt, die sehr wichtig und richtig sind, heißt nicht im Umkehrschluss, dass es so Filme wie Inglourious Basterds nicht geben kann, weil man vielleicht zu viel Respekt vor dem Stoff hat, vor dem geschichtlichen Hintergrund, vor all dem, was mitschwingt. Also ich finde es völlig legitim, wenn jemand wie Tarantino hingeht und einfach eine geile, spannende, super gespielte, sehr dicht inszenierte Gangster-Klamotte draus macht, das finde ich absolut in Ordnung. Und es entzieht eben, ich glaube, dem Effekt dann einfach noch nicht, oder dieser, also Schindlers Liste, schade es nicht, dass es Filme wie Inglourious Basterds gibt, einfach wie Inglourious Basterds mit dem Thema umgeht. So eine Figur wie Hans Lander funktioniert nur im Kontext eines Filmes, wie er dort aufgebaut ist, und ich glaube, das hat auch Tarantino gesagt, er wusste nicht, wie er diese Figur, von wem er die spielen lassen soll, so richtig, und erst mit Christoph Waltz einen Glücksgriff gehabt, dass es eben für beide funktioniert hat. Ich denke, was wichtig ist, in dem Zusammenhang zu sagen, ist, dass es einfach, der Film setzt natürlich auch voraus, ein gewisses Maß an Bildung, sage ich mal, dass man weiß, dass das hier fiktiver Quatsch ist. Mhm. Und das ist eigentlich das ist der Strick, den man dem Film vielleicht höchstens draus drehen kann, ist, dass die Leute schon auch wissen sollen, dass das ein ziemlich düsteres Kapitel ist und da echt Sachen passiert sind, über die man sich informieren sollte. Ich will jetzt auch nicht die Moralkeule schwingen oder so. Nein. Deshalb ist es wichtig, dass es so Filme, wie du es schon gesagt hast, wie Schindlers Liste gibt, Ich finde auch absolut, dass man, und ich kann das wirklich auch aus freiem Herzen sagen, weil meine halbe Familie jüdisch ist, meine Großeltern in Auschwitz waren und sogenannte Schindler-Juden sind, also von Oskar Schindler tatsächlich zu den 1000 Stück gehören, die von ihm gerettet wurden. Und ich kann trotzdem voll reinen Gewissens sagen, dass ich absolut es sogar wichtig finde, dass man, ich meine, es gibt ja diese Comics, wie heißt der Typ, der immer ist es eine Katze oder eine Maus, diese Nazi-Maus? Spiegelmann. Wie heißt er? Ja, egal. War das egal, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Oder es gibt Mein Führer von Helge Schneider. Oder es gibt so viele Verarschungen davon. Und ich finde auch, dass Humor ein wichtiges Thema ist, damit umzugehen. Gerade die Juden, selbst kennst du meine eigenen Familie, dieser berühmte jüdische Humor rührt ja auch aus dem Bewältigen dieses Kapitels. Und ich finde, dass es absolut auch gestattet sein muss, sich das Szenario zu nehmen und da einen fiktiven Quatsch draus zu drehen und so weiter, ohne dass man einen Anspruch auf geschichtliche oder historisch korrekte Überlieferung hat. Solange man, wie gesagt, im Hinterkopf behält, dass die Nazis nicht coole Hans Lander-Typen sind. Und Hans Lander ist im Endeffekt auch nicht cool eben. Ne? Also cool in dem Sinne, du möchtest auch nicht unbedingt Hans Lander sein oder in der Form, weil... Nee, mit dem habe ich mich nicht identifiziert. Eben, es ist der nötige Respekt vor der Materie. Das meine ich ja, dass er genau. Ekelt und fasziniert zugleich. Der Respekt, und der bringt eben darüber, dass du auch, sagen wir, wenn du überhaupt kein Verständnis von Geschichte und den Ereignissen und sowas hattest, dass du ein Gefühl eben mitbekommst, dass die Nazis werden nicht glorifiziert, die Amis werden nicht wirklich glorifiziert, speziell eben, wenn das ein typischer amerikanischer Kriegsfilm wäre, ne, dann hättest du natürlich die klar verteilten Rollen mit Deutschen böse, böse, böse, Alliierte gut, gut, gut, gut, ne, und es würde nicht in die Charaktere reingehen, sondern es wird wie so oft mit den Abziehbildern dann kokettiert, die ganze Zeit über. Ne, und dort kriegst du das Gefühl eben selbst, du kannst Mitleid mit den deutschen Fußsoldaten oder sowas dort haben. Ne, und selbst so Figuren, also speziell, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, mit Daniel Brühl, der eigentlich, wo du auch schon merkst, ähnlich wie bei Hans Lander, so wie er das dort spielt, dass er eigentlich eine sympathische Figur sein könnte. Alleine eben, okay, es wird schon ein bisschen ausgehebelt durch die Tatsache, dass er als Sniper kaltblütig 300 Leute einfach umgebracht hat und dort als Held gefeiert wird und sich... Damn, he's good. Bestes Zitat von Daniel Brühl ist so, I killed 62 people. Ja, on the second day 157 oder irgendwie sowas. Ja. Bis es zu der Endszene, wo dann dort Daniel Brühl das letzte Mal im Film dort drin ist, wo dann du nochmal, wo die Moral nochmal ein bisschen gedreht wird sozusagen, ne, wo du nochmal eine Facette zu sehen bekommst, die du gedacht hättest, dass sie dort existiert oder irgendwo drunter nur nicht ans Licht gekommen ist, wo du einfach sagst, scheiße, ich habe erwartet, dass es so ein Typ ist. Also ich will es jetzt nicht direkt verraten, was dort passiert, aber dementsprechend, ähnlich wie Hans Lander eine wichtige Figur, da war auch eben Daniel Brühl, was er super gespielt hat und auch, dass es dann glaubwürdig dorthin gekommen ist und du erwartet hast, wie es dort passieren kann. Es sind eben Charaktere, die drin sind. Ne? Es müssen nicht unbedingt absolut komplett reale Charaktere sein, aber welche, die real sein könnten. Mhm. Und das ist das, was dort vermittelt wird. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch. Mit Ausnahme Brad Pitt vielleicht. Mit Ausnahme Brad Pitt, ja. Aber also, das sehe ich auch so. Also natürlich jetzt runtergebrochen ist der geschichtliche Hintergrund schon real. Ja, das klar, ist jetzt keine klar. Science-Fiction oder so, aber die Geschichte, die er vor diesem Hintergrund erzählt, die ist völlig irreal, die hat keinerlei Realitätsanspruch. Das macht ja auch von der ersten, vielleicht nicht allerdings, nicht von der allerersten Minute, aber es macht ja relativ früh klar, dass es hier nicht darum geht, ein historisch akkurates Lehrstück über Schuld und Sühne abzuliefern. Genau das ist es. Wie mit der Thematik im Film, also hier Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, damit umgegangen wird. Du hast natürlich die Vorlage durch die Realität, wie es ausgegangen ist, ne? Wie die Ereignisse waren. Und sonst, wenn Filme dort existieren, werden die in diesem Kontext gedreht. Weil wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, wie das Ende von Hitler gekommen ist. Wir wissen, wie der Zweite Weltkrieg angefangen, zu Ende gegangen ist und so weiter. Das wird in dem Rahmen dann dort erzählt. Aber wir haben selten mal einen Film, der sich eben traut, das als Setting zu nehmen und dort eben sein eigenes Ding zu basteln. Also quasi seine Filmversion, wie der Zweite Weltkrieg abgelaufen sein könnte, wie das dort funktioniert. Tarantino erzählt einfach eine Räuberpistole. Ja. Die spielt im Zweiten Weltkrieg. Und dafür, also um der Geschichte willen, verändert er auch einfach die Geschichte. Ja. Und das finde ich absolut mutig, das finde ich legitim. Und ich würde ihm da keinen moralischen Strick draus drehen, was ja auch viele gemacht haben, dass man es nicht wagen könnte, so einen Film zu drehen hier in der Nazi-Zeit. Das darf nicht sein. Sehe ich absolut nicht. Und ja, wie du es schon gesagt hast, Eddie hier, es gibt ja auch hier Adolf von Walter Mörs und so, der hat ja auch darauf angesprochen, gesagt, irgendwie, darf man sich über Nazis lustig machen? Nee, man muss. So man was, muss, ja klar. Und Inglourious Basterds ist jetzt keine Schenkelklopfer-Komödie, aber ich finde es sehr, sehr gesund und absolut nachvollziehbar und gerechtfertigt, dass jemand irgendwie auch einfach sich dieses Setting nimmt und daraus wie es eine Räuberpistole strickt. Eben, eine Betrachtungsweise, die du nicht hattest in der Form, die auch, also wo du vielleicht vorher nicht gewusst hast, also sie vermisst hast, ne, dass so mit dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wird innerhalb eines Films. Kann die, man auch aber, mal machen. Genau, was im Nachhinein aber vollkommen legitim ist, für den Film funktioniert und auch als Filmfan eben, wenn man sich den anguckt, auch gut unterhalten wird und auch mehr mitbekommen. Also alleine eben, dass alle von Christoph Waltz jetzt schmerzen. Und es wird wirklich, also egal welcher Hintergrund dahinter steckt, wenn der wirklich den Oscar nicht bekommt, dann haben die ihre Arbeit alle falsch gemacht. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, dass man nicht Fan ist von einem Head-Nazi auf der SS, nicht. Sondern man ist Fan von einem super Schauspieler. Vom geilen Schauspieler. Und der es einfach schafft, das ultimativ Böse gleichzeitig so faszinierend und charismatisch rüberzubringen. Und davon muss man einfach den Hut ziehen. Ja. Genauso wie wenn man von Heath Ledger in Joker redet, da bist du auch kein Fan von einem Psychopathen, der Leute die Münder aufschlitzt oder so, sondern man muss einfach auch mal respektieren, wenn einer gemäß seines Handwerks richtig gute Arbeit abliefert. Und da habe ich zumindest dieses Jahr in der männlichen Hauptrolle keinen besseren gesehen als Christoph Waltz. Nee, lass mich überraschen. Völlig umgeblasen. Ja. Also dieses Jahr sind ja 10 Filme nominierbar, glaube ich, als Film des Jahres bei den Oscars. Dementsprechend, nicht als bester Hauptdarsteller. Nicht als bester Hauptdarsteller, aber ich glaube, dass da schon eine Nominierung für Inglourious Basterds abfallen könnte. Sicher. Also wenn es anders laufen sollte, geht das nicht mit rechten Dingen zu. Also die Academy ist ja eher eine zweifelhafte Sekte. In der Academy wird gerne auch dann wirtschaftlicher Erfolg dann gewürdigt. Und Inglourious Basterds im Gegensatz zu Death Proof war eben einer, ich glaube, es ist der erfolgreichste Film bisher von Tarantino, hat alleine in den USA knapp 150 Millionen Dollar eingespielt, nochmal 200 im Rest der Welt. Was super ist, weil das bedeutet, dass Tarantino weitermachen darf. Genau. Juhu. Und mit seinem Scheiß. Genau, also exakt, wo es eben nochmal bewiesen ist, hey, ich bin noch kein ausgelutschtes One-Trick-Pony, sozusagen nach Death Proof, wo ich einfach viele Gegenstimmen dann hatte, weil ich kann meinen Stil durchziehen, ich kann immer noch gute Sachen machen, überraschende Sachen machen und ich kann sie vor allem noch erfolgreich machen. Ja. Ja, also das... Also ich war auch sehr froh über den Film, weil er mir gezeigt hat, dass einfach Tarantino noch nicht alles gesagt hat. Also ich glaube, der hat noch ein paar Asse im Ärmel, sei es jetzt wirklich vielleicht der dritte Kill Bill oder was völlig anderes. Oder was auch immer kommt. Oder was auch immer kommt. Auf jeden Fall. From Dawn Till Dusk 17. Möglicherweise auch was das. Auch immer. Also auf jeden Fall glaube ich, dass der noch einiges auf der Pfanne hat, der Bengel. Und er soll sich auch ruhig Zeit lassen, irgendwie soll sich nicht unter Druck setzen lassen. Aber ich freue mich, nach dem Glorious Bastards freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Film von ihm. Ich habe keine Ahnung, was sein mal wird, aber mal sehen, was ich kommt, bin sehr aber gespannt. Ich weiß, dann werde ich höchstwahrscheinlich wirklich im Kino sitzen und dann einfach beglück mich. Ja, ich lasse mich gerne überraschen. Er ist einer der Regisseure, absolut, die mich auch immer wieder überraschen. Viele wahrscheinlich andere müssen wir jetzt wieder 3 Jahre warten, aber was wir auf jeden Fall uns jetzt vornehmen, ist Pulp Fiction zu gucken mit Audio-Kommentar. Genau, wir machen einen Audio-Kommentar. Wir timen das auf die deutsche DVD, dass man den parallel hören kann. Und das wird mal interessant sein, glaube ich. Ja, vielen Dank. Na gut, also ich glaube, viel mehr haben wir auch nicht, sondern wir sollten auch nicht viel mehr sagen, weil das ist, glaube ich, jetzt wirklich auch der längste. Ich sehe gerade 168 Minuten, 29, 30. Das sind Minuten, ich denke die ganze Zeit, das macht vollkommen Minuten. Sinn. Und du wunderst dich, warum du immer zu spät kommst überall hin. Ja. Und bei einem Regisseur, der 6 Filme gemacht hat in 18 Jahren, haben wir auch gefühlte 6 Stunden geredet gerade. Ja. Das musste mal gesagt werden. Es musste einfach mal aus. So Tarantino ist eine geile Sau. So, und das muss mal ganz klar hier so kommuniziert werden. Eben, muss kommuniziert werden, mal gesagt werden und ich glaube, dass der Podcast auch dementsprechend auch für Leute, die dann nach dem ersten Film-Podcast nochmal Bock gehabt haben, was in der Richtung zu hören, ich glaube, da solltet ihr auch erstmal gut versorgt sein für also Zeit mal, lang. Schon mal Respekt an alle, die sich alles bis zum Ende angehört haben. Ihr Wahnsinnigen. Ja. Und nicht die, die jetzt ganz am Ende gesprungen sind, um einmal die 5 Minuten zu hören, um zu sagen, ich habe alles gehört. Nein, ihr müsst wieder zurückgehen und alles Stück für Stück hören. Und ich glaube nicht mal, ich werde den ganz hören. Nee. Ertrage ich nicht. Ja. Unser dummes Gelaber. Also einfach, ihr habt es ja eh alle bei iTunes drin und dann ist es auf eurem auf eurem iPod und etlichen MP3-Playern wahrscheinlich drauf. Hört es euch in Stücken an. Das geht ja auch. Kann ja auch mal für 5 Minuten Nehmt euch die warten. Zeit, Freunde. Guckt zwischendurch einen Tarantino-Film. Eben, so, steigt mal aus der Bahn nicht aus. Es macht gar keinen Sinn, das jetzt am Ende zu sagen, weil jetzt sind sie eh am Ende. Ja. Das hätten wir am Anfang sagen sollen. Mittlerweile unsere Zuhörer, die wissen es doch Obwohl, auch. Obwohl, vielleicht schneide ich das ja noch im Pulp Fiction-Style, dass du das jetzt am Anfang hörst. Ach so, genau. Ja. Das, boah, kann ja krass, durchaus, ey. Das wäre natürlich Das clever. Kann ja durchaus sein. Das wäre krass und ich glaube, dann wird keiner mehr mitkommen. Aber gut, dann würde ich sagen, ich entlasse uns alle mal jetzt endlich ins Wochenende. Juhu! Ich gehe jetzt Tarantino gucken. Ja, ich nicht. Nee, ist gelogen. Tue ich nicht. Habe ich ja gestern schon gemacht. Aber wir holen das auf jeden Fall in der nächsten Zeit einmal nach mit dem Pulp Fiction gucken und Audiokommentar machen, wo da habe ich Bock drauf. Bis dahin würde ich einfach mal sagen, tschüss. Das war originell überraschend. Original überraschend. Ich bin der Gregor. Und kam auch von Herzen. Hallo, ich bin Wolf. Tschüss. Ja, ich bin Wolf. Eddie, arrivederci. Ja, arrivederci, motherfuckers. Buongiorno. Ciao, ciao. Würde ich fast schon sagen, dass es gleich losgeht. Also. Wie bei Renegade. Das war dein Einstieg in den Podcast? Nein, das war nicht. Das war das Einzählen, damit ich sagen kann, moin moin und hallo. Wie bei Renegade? Terence Hill Renegade? Nein, bei Bully Parade Renegade. Hat keiner, ja, vergiss Fängt es. Fängt ja gut an. Reminiszenz an Bully Parade. Ich bin Renegade. Ja, vergiss es. Ach, das, so, dann nochmal. Da habe ich schon was, was ich an Sende klatschen kann. Das ist immer sehr gut.